Habe ich dir schon mal erzählt, dass diese Schlangenlederjacke hier ein Symbol für meine Individualität und meinen Glauben an die persönliche Freiheit ist? Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Schönen guten Tag da draußen. Fördert, was der Freiheit dient. Ich bin der Abel. Guten Abend. Braucht man da nicht auch Schlangenöl dann für so eine Jacke? Muss man den Verkäufer fragen. Alles dabei. Rungsie, eine Innentasche. Auf der anderen Seite ein E. Für Das 5 braucht man Euro. nicht, wenn es nachhaltig ist. Ach so. Fettet die sich selber nach, die Nachhaltige? Das war auch mal ausnahmsweise kein Songzitat, sondern ein Zitat aus einem Film von jemand, der leider viel zu früh verstorben ist diese Woche. Das macht den Rätsel jetzt auch nicht einfacher. Das ist aus Wild at Heart mit Nicolas Cage und Laura Dern. Regie David, der Meister Lynch. Ja, ich hab die nur gesehen. Finanzamt ließ sich von Reichsbürgern erpressen. Steuerfahnder trieben Millionen Schulden nicht ein. Aha, vielleicht soll ich auch Reichsbürger werden. Und womit haben die Reichsbürger das Finanzamt erpresst? Vorwurf der Staatsanwaltschaft Mühlhausen, sie sollen Behördenmitarbeiter in 314 Fällen genötigt und erpresst haben. Staatsanwalt Benedikt Ballhausen zu Bild. Es gab tausende, teilweise tägliche Drohbriefe von Finanzämtern, Gerichte und Stadtverwaltungen von verschiedenen Absendern. Das System dahinter wurde aufgedeckt, weil sich Layout und Formulierung sehr ähneln. Naja. Alter, die haben sich von jemandem mit einem Drucker einschüchtern lassen und haben deswegen Millionen Schulden nicht eingetrieben. Verstehe ich das richtig? Okay. Ja, von Anschlägen bis in den Privatbereich der Banken sei die Rede gewesen. Bei den Haram. Ermittlungen kam raus, die Masche hatte Erfolg, Steuerschulden in Millionenhöhe. Wurden bis heute nicht eingetrieben bei den Reichsbürgern. Bürgern. Ja, kann man den Grundsätze verbieten am besten, aber ja. Zur Bande gehören ein Dutzend Männer aus Nord- und Mittelthüringen. Haben Sie sich aber was überlegt beim Kegeln, wa? Mit einer gemeinsamen ideologischen Staats- und Ein blinden Dutzend, ja, Grundhaltung. also 12, ja. Wirf mal Ja, raus, richtig, ne? Essen. Würde ich mal sagen, ne? Das Mit ist doch ein Millionen großer Guthaben, Kegelclub, oder wie? oder? Ja. Easy. Stimmt, das auch noch, ne? Wie kommt das bloß? Muss ich die im gemeinsamen ideologischen staatsablehnende Grundhaltung, hieß heißt, sie hatten sich seit 2020 zusammengeschlossen, um Behörden systematisch und rechtsmissbräuchlich zu zwingen, von Forderungen gegen Bandenmitglieder Abstand zu nehmen. Und das mit Erfolg. Ja gut, bis am Ende jetzt dann doch nicht. Natürlich, wenn das dann hier so rauskommt und das Gericht entscheidet und so, dann werden sie dann doch zurückgezwungen. Aber erstmal krass. Insbesondere der 54-jährige Redelsführer soll es geschafft haben, den Steuerschulden dass Steuerschulden in Höhe von 6 Millionen Euro nicht eingetrieben wurden. Auch vor Gewalt Krass. schreckte die Bande offenbar nicht zurück. Sie soll auch einen Anschlag auf einen Steuerfahnder im November 21 verwickelt sein. Sein Haus wurde nachts mit Altöl beschmiert, sein Auto zertrümmert. Ja, okay. Ja, auch nicht schön. Aber eigentlich macht man das doch anders. Man sagt doch einfach, man könnte sich nicht erinnern, wenn es um Steuervergehen geht, oder? Ich glaube, dann brauchst du mehr Schulden. Erinnern Das heißt, sie haben die Memo, das Memo nicht bekommen. Also. Die Polizei verfolgte zunächst DNA-Spuren an einem Baseballschläger. Dann packte 2024 ein mutmaßlicher Komplize aus und erklärte, die Täter seien von den Reichsbürgern angeheuert worden. Auch nicht schlecht. Seit einer Razzia sitzen die beiden Drahtzieher in U-Haft. Eine weitere Verbindung führt zur Gruppe Vereinte Patrioten. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass sie deutschlandweit Stromausfälle, die Entführung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach und eine neue Verfassung nach Vorbild des Kaiserreichs 71 plante. Boah, das ist ja ganz Das wäre dann aber keine neue Verfassung, sondern eine alte Verfassung. Das ist, Das ja, ist eine neue eine alte neue Verfassung. alte. Eine Ist auch recycelte. nachhaltig dann. Ja, eben. Ja, aber ist das nicht irgendwie, also wenn ich jetzt schon putschen würde, dann würde ich zumindest irgendwie anstatt Kaiser CEO oder so einführen. Das wäre viel Okay. futuristischer, also. Pitch, Patsch, Putsch. So ein Putsch ist das gewesen, glaube ich. Gut, ja, ein paar Millionen Euro. Okay. Aber das kriegen sie jetzt wahrscheinlich dann wieder, ne? Ja, das mit dem Nicht-Erinnern ist nicht, wenn man Reichsbürger ist, sondern wenn man Reichskanzler ist. Stimmt. Ja, auch richtig. Weil ich hab's verwechselt. Aber ich fände es so geil, wenn die dann so, wir haben den Sender Hoherfeldberg jetzt hier besetzt und wir warten darauf, dass unsere Forderungen erfüllt werden. So irgendwo auf so einem Berg im Schnee. Es gibt doch irgendwie so eine Forderung. Ich weiß, keinen Google, interessiert. So an Google, gab es irgendeinen Gerichtsentscheid, dass die Russen an Google was bezahlen müssen? Und das erhöht sich jeden Tag um 700% oder so. Deswegen sind wir schon bei 600 Billionen Forderungen oder so. Hat man auch, glaube ich, mal eh die Meldung. Der Daniel M. merkt an, dass die Reichsbürger da ja also einen Raub verhindert haben. Ne? Wenn man das andersrum sieht, nicht? Ja, das stimmt. Das kann man so durchaus so sehen. Ja, aber sie wollten den Raub umleiten, das ist nicht mehr ganz so gut, ne? Nee, warum? Sie wollen ihr Geld behalten. Das ist ja, okay. Ja, okay. Den Raub verhindern, also aus meiner Sicht. Ja, aber geil, was machen die denn, wenn Leute kommen, die Steuerschulden haben und die vielleicht Al-Sain oder Miri heißen oder so, die halt eine Kalaschnikow unterm Bett haben? Was macht ihr denn dann, wenn es nicht mehr irgendwelche Leute mit dem Rollator und Ravioli-Dosen sind? Zahlen die dann einfach keine Steuern mehr? Kapitulieren wir dann? Oder ja, kriegt das Finanzamt irgendwie ein SEK? Oder? Ja, wenn das auf Reichsbürger sind, dann frage ich mich direkt, haben die nicht ein eigenes Finanzamt, sondern die bereits abgeführt wurde? Und das bereits abgeführt. An den König, ja, wie hieß der? Genau. Fizek, den zum König Beispiel. Da. Oder an die reichsköniglich Krankenkasse. Unter anderem. Zizek. Das sind auch Kosten. Hören Sie mal. Nee, Zizek war der andere. Ich weiß. Obwohl ich Fitzek gegen Zizek gerne sehen würde. So you are like the king of Germany. Am I right, like the king of the German Reich? Dann tust du noch den Zizek aus der Schweiz dazu, ne? Zizek, Zizek, Zizek, oder wie ist das? Rumble in the Jungle ist das dann. Fitzek. Witzig. Crazy. Ja. Ups. Ja, oh nein, nicht die. Gute Überleitung. Oh, crazy. This is just great. Letzte Woche hatten wir We listen and we judge. Don't. Wir reden nur noch Quatsch und jetzt haben wir Stopp. Omas gegen rechts. Und ich weiß nicht mehr, wer das ist. Irgendwer hat auch gepostet, so warum ich mich nicht mehr in die U-Bahn traue. Oder warum ich nicht mehr warum ich Angst vor dem U-Bahn fahren habe. Finde immer schlimm, Bedrohung. Film ab. Stopp! Rechte bedrohen das Asylrecht! Stopp! Rechte machen Politik für Reiche! Stopp! Rechte grenzen Menschen mit Handicaps aus! Stopp! Rechte sind gegen Gleichberechtigung! Stopp! Rechte ignorieren den Klimawandel! Stopp! Rechte verbreiten Angst und Hass! Klare Kante gegen rechts! Klare Kante gegen rechts! Gegen Medien! We listen and we judge! Das war jetzt aber nur Übung, oder? Training. Warum haben die keine Megafone? Das wäre viel besser, wenn die Megafone hätten. Ist das Berlin? Ja, das wären aber Omafone wahrscheinlich, ja. Haben diese Omas High Energy oder nicht? Omegafone? Ja. Omagi? Und die eine, die echt keinen Job hatte, außer den Satz aufzusagen, kriegt es nicht hin, weil sie so aufgeregt ist. Dann müsste er noch am Lampenfieber arbeiten. Mein Lieblingsding ist, die Rechten verbreiten Angst. Und sagen was? Solche Leute, ja. Ja, die Welt geht unter wegen Klimawandel und die anderen verbreiten Angst. Ich finde vor allem gut, wie schnell sie raushuschen alle. Wie schnell sie alle weg wollen sofort. Kopf gesenkt. Stopp! Die Weltraumaffen klären auf. Oh, stopp! Also, die Weltraumaffen stiften Hoffnung. So sauber wie das da ist, ist das doch bestimmt nicht in Berlin, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Das ist irgendwas Schönes wie Frankfurt oder andere. Stopp, Kulturmarxismus kann man melden. Ja, genau. Kulturmarxismus, Meldestelle kulturmarxismus.de. Stopp, lies Knicklicht und Miete pro Kopf. Stopp, fördert, was der Freiheit dient. Stopp, geh in den Wald. Stopp, zerschmettert, was dir schadet. Das ist genauso cringe. Soll ich jetzt stoppen oder in den Wald gehen? Ich weiß nicht. Vielleicht wollten die auch einfach aussteigen und haben deswegen mal gerufen, stopp! Irgendwas in meinem Gehirn funktioniert nicht. Oh, stopp, stopp, stopp, stopp, Hilfe, wer bin ich? Und das Gehirn stopp. So, stopp. Propagandasätze, die positiv behaftet sind, sind besser. Also affirmativ, baut eine Mauer, nicht weniger. Ja, auch weniger das Stopp, das hätte man ein bisschen visualisieren können mit einem kleinen Tanz vorneweg und dann so Step. Ja, aber dann ist ja Stopp schon der falsche Einstieg. Ja, genau. Dann müsste es ja Go heißen. Go, das oberste, das eine reichste Prozent erschießen oder so würden die dann machen. Ja, also ja, so müssten die reden. Also. Ja. Okay. Okay, El Libertador sagt, das ist wohl die Hamburger Hochbahn. Ja. Machen die da in Hamburg noch sauber? So, dann wirklich ein bisschen Übungsgelände, oder? Ich meine, die richtige Bahn ist doch voller und mehr und größer und so. Ja gut, es soll ja auch gestattet sein, dass man mal übt. Vielleicht ist das im besseren Bereich von Hamburg oder so. Fekel kaum meint, das war vormittags, da schlafen die Tallerhunds noch. Kann gut sein, ja. Ja, das ist im Sommer machen auch nichts. Oh Gott, Alter. Das Ding mit linken Männern, es geht jetzt wieder das Jammer los. Ja, das Jammer geht wieder los. Hier von den Sekt-Gabis bei Instagram. Und da habe ich ja schon voll Bock, das Ding zu lesen, wenn ich den Namen höre. Das ist nicht ein Sektgebiss? Nee. Nicht Gebiss, nee, Gabi. Ist mich verguckt. Das ist auch eine Zuschauereinsendung und da gibt es auch eigentlich nicht viel zu sagen. Typisch linksmäßig ist hier endlos lange Wall of Text. Ich fasse das mal zusammen mit: Wir kriegen den Hals nicht voll genug und. Ihr gebt uns ja noch nicht Macht genug, also seid ihr ja die Allerschlimmsten und ihr tut ja nur so, als wärt ihr irgendwie auf unserer Seite. Und der Fazit Holy ist dieses hier, denn viele linke Cis-Männer versäumen im Rausch ihrer Imagepflege einen eigentlich Kern feministischer Kämpfe anzugehen. Doppelpunkt, die tief verwurzelte Abwertung und Instrumentalisierung von weiblich gelesenen Menschen. Da habt ihr es. Haram. Ja, da war schon ziemlich viel Erklärung. Dann sah es auch so wie das zu Ende und dann kam noch mehr. Also, never enough, ne? Bei denen. Wenn ihr die Frauen halt nur noch als Teil von unseren euren Kämpfen da versteht, dann müsst ihr euch auch nicht wundern, wenn die instrumentalisiert werden. Also. Was erwartet ihr denn sonst anderes? Die instrumentalisieren ja sehr selber damit halt auch zumindest all die Frauen, die mit diesen Forderungen nichts am Hut haben, indem sie so tun, als seien das irgendwie die Forderungen von allen Frauen. Ja, so viel rumschwurbelst, das ist auf jeden Fall nicht eine Instrumentalisierung dabei. Ja, Fröhlich. Alexander Fröhlich. Die Berliner Grünen stellen MdB Stefan Gelbhaar vor der BTW 25 wegen Belästigungsvorwürfen ins Abseits. Jetzt muss der RBB seine Berichte zum entscheidenden Vorwurf korrigieren, nachdem Christian Latz nachgefragt hat. Der Vorwurf war frei erfunden. Ein GAU. Stefan Gelbhaar ist noch Mitglied im Deutschen Bundestag für die Grünen, tritt aber zur nächsten Wahl in einem Monat nicht mehr an. Sie erinnern sich, es gab Vorwürfe gegen ihn von Frauen aus der eigenen Partei. Er habe sich ihnen gegenüber, ich sag mal vorsichtig, unsittlich verhalten. Was er aufs Schärfste zurückweist. Und die Geschichte ist noch nicht zu Ende, denn wie sich jetzt rausstellt, in zumindest... Ja, das ist ja eigentlich auch schon wieder eine Frechheit, weil dieses, ich sag mal vorsichtig, bla bla bla. Also ihr wirft dem Mann irgendwas vor, deswegen soll seine politische Karriere beendet sein. Ich meine, gut, wenn man bei den Grünen ist, hat man es eh verdient eigentlich, aber davon mal unabhängig. Und dann wieder so nach dem Motto, ja, Larifari, da ist irgendwie was und deswegen ist es irgendwie blöd. Also finde ich, gehört sich eigentlich auch nicht für den Journalismus. Ja, in einem Fall war der Vorwurf offensichtlich erfunden. Vor rund einer Woche unterlag der grüne Bundestagsabgeordnete Stefan Gelbhaar bei der Abstimmung im Kreisverband Pankow für das Direktmandat. Stattdessen wurde die Abgeordnete Julia Schneider mit großer Mehrheit gewählt. Vorausgegangen waren Belästigungsvorwürfe von mehreren Frauen gegen den 48-Jährigen. Gelper hatte dies als Lügen und parteiinterne Intrige zurückgewiesen. Die Vorwürfe gegen ihn standen seit Mitte Dezember im Raum. Er verzichtete daraufhin auf eine Kandidatur auf der Landesliste. Dem RBB lagen im Zuge der nachfolgenden Recherchen mehrere eidesstattliche Versicherungen vor, die als Beleg für die Anwürfe gewertet werden konnten. Zweifel an einer der eidesstattlichen Versicherungen, der Informantin Anne K., kamen auf, als sie vor einigen Tagen für den RBB nicht mehr zu erreichen war. Im Laufe der weiteren Recherchen entstand für den RBB der Verdacht, dass eine grüne Bezirkspolitikerin sich als Anne K. ausgegeben hatte. Diese Politikerin streitet alle Vorwürfe ab und erklärt nur, den Kontakt zwischen dem RBB und Anne K. vermittelt zu haben. Stichhaltige Belege für die Existenz von Anne K. lieferte sie nicht. Thorsten Gabriel ist bei mir aus unserer Politikredaktion. Thorsten, sind die Vorwürfe gegen Stefan Gelper damit vom Tisch? Nein, nicht komplett, so kann man das nicht sagen. Aber mindestens ein wesentlicher Vorwurf, über den wir berichtet hatten, schon. Es gab ja noch weitere Schilderungen, über die wir berichtet haben. Da sind die Identitäten nicht in Zweifel zu ziehen von denen, die uns das berichtet haben. Und außerdem fragen? Gibt es ja auch noch ein laufendes... Gibt es denn diese Anne K. als Parteiperson oder so? als Parteikarte? Nee. Auch nicht. Nein. Aha. Es ist aber inzwischen eine andere Dame zurückgetreten. Ja, kommen wir gleich zu. Da kommen wir sicher noch zu. Genau. Genau, und auch hier wieder, ne? Also anstatt jetzt mal ganz klar zu sagen, was da jetzt nicht stimmt und was da jetzt stimmt, wird hier nur wieder rumgeschwurbelt von wegen. Zeugen, andere Zeugen, noch mehr Zeugen. Ja schon, so. Da sind ja schon noch Sachen irgendwie da und es ist ja nur diese eine Sache und bla bla bla. Also. Und das ist auch gar keine rote Flagge, wenn halt so massiv manipuliert wird und dann muss man auch nicht die anderen Sachen irgendwie nochmal genauestens untersuchen, sondern da stehen ja noch die Vorwürfe im Raum. Ja. Das sind einfach komische vage Aussagen, die machen direkt gute Berichterstattung. Ich finde es auch lustig, dass die Frau hier als Frau K. bezeichnet wird, weil Herr K. war doch auch der von der Prozess, oder? Von Kafka. Ja. Josef K. Ombudsverfahren bei den Grünen, wo auch noch geklärt werden muss, sozusagen, wie es ausgeht. Da stehen also noch andere Vorwürfe im Raum. Wenn man die vergleicht, du sagst, ein wesentlicher ist damit jetzt ausgeräumt. Wie schwerwiegend sind denn die Vorwürfe, die noch im Raum stehen? Also zu den Verfahren, die vor der Ombudsstelle laufen, zu den Meldungen, die dort angegangen sind, können wir nicht sagen. Die finden vertraulich statt. Was wir sagen können, ist, dass die Schilderungen, die wir darüber hinaus bekommen haben, eine deutlich geringere Fallhöhe hatten als der schwere Vorwurf, der jetzt durch... Ja, also er hat die vielleicht gefragt, ob sie mit ihm mal ein Bier trinken gehen wollen nach dem Parteitag oder so wahrscheinlich. Boah, voll schlimm, ey. Ja, gut, das weiß man nicht genau. Sie sehen heute aber gut aus. Die Fallhöhe ist schon irgendwie... Also das ist das Eingeständnis, dass da nichts ist. Ja, und dass man jemanden fallen lassen wollte oder so, sehen wollte. Mhm. Ja, das wollte man ja da auf jeden Fall. Wir kommen ja sicher noch dazu, wer davon profitiert hat, oder? Ja. Ja, glaub schon. Nun hatte Stefan Gelper selber ja immer gesagt, ich habe das nicht gemacht, das ist, das ist Verleumdung, er hat es wirklich scharf zurückgewiesen. Und er hat gesagt, man soll nicht drüber berichten, hat sich sogar juristisch dagegen gewehrt, hat gesagt, nicht berichten. Haben wir da was falsch gemacht? Ich würde sagen, es ist immer ein guter Anlass, noch mal zu schauen, hätte man zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen einziehen können bei der Recherche. Das gilt grundsätzlich für die Arbeit, ganz besonders auch bei so einem sensiblen Thema. Aber wir müssen, da gab es doch irgendwie so eine Rückmeldung, dass einer angefragt hat, ob sie Quellen hätten. Und das ist beantwortet worden, nachdem dann 3 Tage später veröffentlicht wurde. Also hätte man auch ruhig vorher sich kümmern können. So vor allen Dingen, die haben es dabei belassen, mit dieser Person nur zu telefonieren. Mhm. Also die haben nicht darauf bestanden, diese Person zu treffen. Und das war auch wohl keine jetzt so eine eidesstattliche Versicherung, wie man sich die vorstellt, so gerichtlich und hin und her. Sondern es war ein Zettel, auf dem halt jemand geschrieben hat, ich versichere an Eidesstatt. Ich behaupte, dass das passiert, so ungefähr. Also es war kein offizielles Dokument in der Form. Deswegen ist es auch nicht irgendwie eine falsche eidesstattliche Versicherung oder sowas, sondern es ist wahrscheinlich eine Art Urkundenfälschung, Täuschung, ähnliche Delikte. Auch grundsätzlich können wir sagen, Wir haben uns sehr intensiv mit den Vorwürfen befasst, die uns da erreicht haben. Wir haben ausführlich mit den Frauen gesprochen, haben uns eben nicht nur erzählen lassen, die Vorwürfe, sondern auch aus dem Leben berichten lassen, um einschätzen zu können, ist das alles plausibel, passt das alles irgendwie zusammen. Und am Ende standen eben eidesstattliche Versicherungen. Und das bedeutet, dass eine Person damit auch unterschreibt, dass das wahr ist. Und wenn es nicht wahr ist, dann macht sie sich damit eben strafbar. Also ja, aber wenn ich gar nicht existiere. Ja, aber die Plausibilität von so Geschichten, die kann man, da muss man, glaube ich, ein Profi sein, um das vernünftig einschätzen zu können. Irgendwelche Verhörspezialisten von der Polizei oder so vielleicht. Und er hat nicht mehr genug Zeit, die Verstrickungen seines eigenen Senders zu erwähnen in 10 Sekunden. Auch interessant. Also das Hauptding ist ja, dass das voll in deren Beuteschema ja auch passt. Also es ist zwar eigentlich bemerkenswert, dass sie sich auch die Grünen in diesem Sinne vorknöpfen, aber da gibt es ja dann auf jeden Fall Theorien, warum das dann eventuell in dieser Person jetzt auch der Fall war. Weil das würde man ja normalerweise nicht erwarten von denen. Ja, aber ansonsten, wie wir ja gerade schon gehört haben, diese eidesstattliche Versicherung war vollkommen wertlos. Also. Ja. Und ich frage mich auch, warum sie überhaupt diese Person jetzt noch abkürzen mit K, wenn eigentlich schon klar ist, dass es sie gar nicht gibt. Also. Ja, sie hatte keinen Namen, was sollen sie machen, ne? Naja, gut, ist vielleicht nicht schlecht, wenn die jetzt sagen, die heißt, was weiß ich, Anne Krause. Dann kriegen gleich 1000 andere Anne Krauses irgendwie genervt. Ja, ja, okay, ja. Das braucht eigentlich kein Mensch. Ja, das stimmt, wenn das so wäre, dann würde es vielleicht Sinn machen, ja. Hier kommt zusätzlich noch kriminelle Energie ins Spiel, das muss man auch so sagen, mit der wir getäuscht wurden. Und deshalb hat der RBB jetzt auch Strafanzeige erstattet. Thorsten Gabriel, vielen herzlichen Dank. Gerne. Aber nicht die Energie, die ihr da reingesteckt habt, um das zu recherchieren. Ja. Die war nicht das Problem. Strafantrag wegen was? Wegen Falschdarstellung? Was hat er jetzt gesagt? Ja, Täuschung, Urkundenfälschung. Solche Sachen könnten da drin sein. Okay, gegen die Frauen, ja gut. Du. Die ist nicht mehr aufzusehen. Die haben sie einmal telefoniert, die finden sie nie wieder. Frau K. Und hier haben wir auch eine plausible Erklärung für alles, was passiert ist. Oder eine plausible mögliche Erklärung, um genau zu sagen, für alles, was passiert ist. Der Herr Audretsch ist aktuell einer der Wahlkampfmanager vom Herrn Habeck. Der Herr Audretsch hat früher bei dem Sender gearbeitet, der diesen Nothing Burger aufgeblasen hat. Und der Herr Audretsch ist nachgerückt auf die Landesliste. Durch den Verlust von Herrn Gelber. Ah, on y suit qui bat les ponts, wie der Franzose sagt. Ja, die Listenplätze werden sowieso weniger. Ja, also, und nachdem, was es heißt, war er wohl eigentlich auf Platz 5 vorgesehen und ist dann auf Platz 2 aufgerutscht. Ja. Also das heißt es zumindest auf Twitter. Aber... Also ich habe es nicht recherchiert. Ich weiß nicht, ob es von euch einer recherchiert hat, aber insofern möchte ich es lieber nochmal einschränken, dass das halt behauptet wird. Und es wird ja möglich. Aber ich meine, die Connection ist halt da, ne? Also der Backchannel, um Dinge vielleicht zu streuen und auch nochmal ein Ausrufezeichen unter eine Meldung zu machen, zu sagen, guck mal. Ja, der gute Herr Audretsch ist ja auf jeden Fall jetzt auch omnipräsent bei den Grünen und aus meiner persönlichen Meinung, so ziemlich der unerträglichste Bundestagsabgeordnete, der in den letzten paar Jahren da aufgetreten ist. Also die ganzen Reden, die ich mir angeschaut habe von ihm, waren absolut ja, furchtbar. Also kaum zu ertragen. Ja, und dann haben wir hier die Dame, die wohl sich hinter dem Anne-K-Ding verborgen hat und jetzt zurückgetreten ist. Wie hier News schreibt. Nach Tagesspiegel-Recherche soll Kresse, so heißt die Dame, unter falscher Identität eine einstattliche Versicherung abgegeben haben, in der GfH sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde. Der RBB hatte die offenbar frei erfundene Missbrauchsvorwürfe zuerst veröffentlicht. Mittlerweile geht der Sender zumindest davon aus, dass die 3 Hauptvorwürfe frei erfunden sein könnten. Wesentliche Vorwürfe seien nun nichtig. Andere Vorwürfe hätten eine deutlich geringe Fallhöhe. Das haben wir ja gerade gehört. Kandidatur für die Landesliste zurückgezogen. RBB, einstattliche Versicherung. GLP selbst habe beteuert, dass die Vorwürfe gelogen seien. Nun titelt der öffentlich-rechtliche Sender mit, teilt der öffentlich-rechtliche Sender mit, dass eine der Frauen, die Vorwürfe gegen GLP Roma, eine gewisse Anna Karwe, gar nicht existiere. Ja, und Herr Audritsch ist nachgerückt, sagen die hier auch. Audritsch zu Bild, ich weiß nicht, welche Frauen Vorwürfe erhoben haben und habe mit dem gesamten Vorgang nichts zu tun. Ja, natürlich nicht. Aber zu keinem Zeitpunkt Einfluss genommen. Nein. Das haben die ganz alleine gemacht, meine Frau mit ihren Freundinnen. Jeder Versuch, mich in eine solche Verbindung zu bringen, ist unzulässig und unredlich. Das ist sehr wichtig, dass sie das hier reinschreiben in ihren Artikel. Können sie sich gleich wieder rausreden. Auf jeden Fall Shirin Kresse. Ja. Alter Shirin, das ist doch wie Kevin früher, oder? Fraktionssprecherin für Gesundheit und Querpolitik. Na klar, was soll sonst? Gesundheit und Querpolitik, das sind die zwei Dinge, an die ich denke, wenn ich sie sehe. Besonders wichtig ist ihr hierbei ihre intersektionale feministische Perspektive, um mehr Repräsentativität für die BürgerInnen zu schaffen und sich für Menschen jeglicher Diskriminierungserfahrungen stark zu machen. Wenn das ausschlaggebend war, ihre Perspektive, ihre feministische, um sowas zu machen, sozusagen, so eine, ja, ist es nicht eine Straftat, sondern eine üble Nachrede und so? Ja, natürlich. So, Also, ich denke, der Gelbhaar sollte auch jedenfalls zivilrechtlich gegen die Frau vorgehen. Und die Scheiße aus ihr rausklagen. Aber ich meine, er ist ein Grüner, der wird wahrscheinlich sagen, na ja, gut, wir wollen uns ja für die Partei. Medien checken wahrscheinlich. Ja, genau. Sowieso. Bundesweit bekannt wurde Kresse beim Bundesparteitag der Grünen in Karlsruhe im November 2023, schreibt die News noch weiter. Dort hatte sie beantragt, ein Zitat des ersten Bundeskanzlers der Bundesrepublik, Konrad Adenauer, zur europäischen Friedensordnung aus dem Wahlprogramm zu streichen. Kresse befand, Adenauer sei in seiner Zeit selbst für CDU-Politikerinnen zu sexistisch gewesen. Alter Sexist. Man werden die rausfinden, dass Jesus der Sohn von einem Vater ist und im Patriarchat gelebt hat. Ich müssen die Kirchen die Sprüche alle aus dem Buch rausnehmen. Ich wette mit dir, sie findet auch heimlich Hitler gut, weil er keine Autobahn gebaut hat. Nein. Macht nur Spaß. Hat sie das jetzt praktisch eingestanden oder was, dass sie das gemacht hat? Sie ist zurückgetreten. Also lustigerweise gibt es ja ganz wenig Reaktionen von den Grünen dazu. Der Herr Habeck hatte eigentlich bei irgendeinem Wahlkampftermin hinterher eine Fragestunde mit Journalisten, nachdem diese Geschichte an die Öffentlichkeit gedrungen ist, hat die aber nicht wahrgenommen aus irgendeinem Grund. Und da ist schnell gegangen, bevor er zu den Journalisten kommen konnte, ist er schnell weg. Dabei kann er sich doch eigentlich darauf freuen, dass die ja eigentlich im Regelfall ihn sowieso in Ruhe lassen. Da kommen wir auch später noch zu mit dem... Ja gut, aber da scheint der Arsch schon auf Grundeis zu gehen. Viele Leute sagen ja, wer weiß, was es da noch für Verstrickungen gibt. Ne? Vielleicht, ja, man kann mutmaßen, was man will. Lustigerweise, ich hatte das ja jetzt letzte Woche auch schon erläutert, es ist ja halt eben so, dass wenn jetzt so eine Listenaufstellung unter irgendwelchen... also irgendwie anfechtbar ist, zum Beispiel, weil jemand, der eigentlich kandidieren wollte, quasi genötigt wurde, das zu unterlassen wegen irgendwelchen Verleumdungen. Ne? Also das kann sich halt sehr stark auswirken. Das kann halt bedeuten, dass die ganze Bundestagswahl deswegen angefochten wird im Endeffekt. Ja. Haben wir bei der AfD, wo war das, wo die ihre Liste falsch gemacht haben? Und, ne? Ja. Oh. Ja. Das fand ich einfach nur putzig, die Frau Dröge. Erstmal ist sie so dröge. Und dann schreibt sie, heute ist Plakatierstart in Köln. Meine Wahlkampfplakate könnt ihr ab heute Nachmittag nicht nur online, sondern auch in Nippes, Ehrenfeld und Chorweiler. Das hat ja bestimmt Chorweiler, alle glücklich, geil. Oder? Nicht nur online, ja. Vielen Dank an alle HelferInnen, die trotz Minusgraden, es ist zu kalt, es sollte mal ein bisschen wärmer werden draußen, würde ich sagen. Ja, Klimawandel. Und was haben wir hier? Dröge für Klima und Köln. Klima Zuversicht. Und Köln. Für ein Land, auf das wir wieder stolz sein können. Mit Sicherheit mehr Wachstum. Das ist der dümmste Wahlkampf. Ich bin vorgestern auf einer Expedition durch Nordrhein-Westfalen gewesen und habe da die ersten Wahlplakate praktisch gesehen. Und mit jedem, an dem ich vorbeigekommen bin, habe ich gedacht, irgendwann steige ich aus und fange einfach an zu schreien, weil Zuversicht. Wir können alles ändern. Freiheit haben sie auch. Und, wir können alles ändern. Ja. Das erinnert mich wieder an diesen Loriot-Sketch. Was will die FDP? Freiheit durch Sicherheit. Die wollen kein Wachstum. Nein, doch auch. Ja, ich habe gehört, das klingt. Genau, das war das, was ich gerade schon meinte. Und zwar, das ist hier. Oh Gott, Daniel Gräber. Wieso? Was stimmt mit dem nicht? Das war doch der Typ, der Schulden geschrieben hat, oder? Oder hieß der anders? Schulden? Das Buch Schulden. Ja. Keine Ahnung. Nee, das war David Graeber. Daniel Graeber hier hat diese ganze Atomausstiegsgeschichte nachrecherchiert mit den, also hat das erstmal freigeklagt, weil die wollten es ihm ja gar nicht zeigen, was in den Ministerien da abgelaufen ist. Und berichtet jetzt hier nochmal was Sitzung online über die letzten Sitzungen von dem Untersuchungsausschuss, der dazu ja gerade stattfindet. Und meint halt eben, dass sie da das ganz klar rausarbeiten, dass es da halt von vornherein feststand, dass sie da unbedingt das so hinstellen wollen, dass es halt eben nicht funktioniert und so. Und er sagt so Sachen wie überhaupt dieses Wording, dass es irgendwie als Prüfvermerk irgendwie gegolten hat, was sie da irgendwie, nachdem es dann hieß, so ja, könnt ihr das überhaupt? Und die gesagt haben, ja, wir prüfen das, da haben sie das Ding dann Prüfvermerk genannt. Das ist ein Begriff, den es überhaupt gar nicht gibt. Es gibt nur Vermerke, es gibt keine Prüfvermerke. Und nur damit sie das halt so verkaufen konnten, so nach dem Motto, ja, ja, wir haben das jetzt hier geprüft, hier ist der Prüfvermerk. Also wirklich übelster Krempel. Und wenn dann das eben Wirken von einem Amt oder so. Ne? Und das Geilste war jetzt halt eben, was er hier erzählt, dass sie jetzt der Habeck davor gesprochen hat, vor diesem Ausschuss, und da dann die Bude voll war mit lauter Medienvertretern, die dann alle abgeschrieben haben, was der Habeck gesagt hat, nämlich, ich weise das von mir, dass wir wieder irgendwas falsch gemacht haben. Und da stand jetzt in allen Zeitungen, Habeck weiß es von sich und das ganze Fleisch, was an dem Knochen dran ist, und das ist eigentlich ein ganzes Tier, was da dran klebt an dem Knochen. Also darüber wird überhaupt gar nicht berichtet. Da wird nur hingerannt, wenn der große König Habeximus da irgendwie Audienz gibt und dann abgeschrieben, was er da irgendwie sagt. Und die ganzen Leute, die jetzt das nur lesen bei den anderen Medien, die lesen jetzt halt nur, ja, da ist jetzt so ein Untersuchungsausschuss, bla bla, die CDU meint da irgendwie, ihr seid blöd. Und der Habeck sagt, nö, ihr seid blöd, weil ihr habt ja gesagt, Ausstieg muss sein und was wollt ihr überhaupt? Und ich weise alles von mir. Und da steht jetzt in allen Zeitungen. Also in den meisten Zeitungen halt, die Leute halt lesen. Ich habe aber auch zwei, drei bei Phoenix so kurze Kommentare gesehen, die auch denselben Tenor eigentlich hatten. Ah ja, stimmt. Ja, es war auch ganz furchtbar. Da war unter anderem hier dieser Innenpolitiker hier von Notz war auch da, ja. Da habe ich mich auch sehr gewundert, weil normalerweise, der konnte das da auch einfach alles erzählen und behaupten. Und ein richtiger Journalist hätte da eigentlich mal sagen sollen, ja, aber was sagen Sie denn jetzt hier zu diesen Dingen, die da geschrieben wurden? Wie halt eben, was war diese eine Formulierung, das Ziel ist oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie sie es genannt haben, aber so ähnlich irgendwie, dass sie halt gesagt haben, so, pass auf, das muss hinterher rauskommen. Die Message ist dieses und jenes, irgendwie so war die Formulierung. Ja. Ja, der Gräber hat im Interview ja gesagt, ja, es ist natürlich nicht so eindeutig, das muss man auch schon reinzulesen wissen, so ungefähr, diese Argumente dann dafür, dass es auch alles nicht in Ordnung war, weil die geben das ja nicht freiwillig zu, aber ich habe dann so gedacht, ja, der Fischer hat damals gesagt, schreiben Sie rein, der Fischer ist schuld. Ja, es hat ihm politisch auch nicht mehr geschadet, als dem Habeck das heute. Ja, das ist auch schon wieder so ein Offenbarungseid für unsere ganzen Medien. Also schon alleine, dass die das überhaupt gar nicht begleiten, bis dann der große Habeck erscheint und dann da die Frau in zwei Teile sägt und sagt, das war jetzt die CDU hier und ich habe überhaupt nichts falsch gemacht. Also ja, es wird dann wahrscheinlich so durch. Mal so zwischendurch, die ersten drei Geiseln der Hamas, die in diesem Abkommen ausgetauscht wurden, sind auf israelischem Gebiet angekommen, 3 Frauen. Und sie scheinen alle am Leben und in halbwegs guter Verfassung, zumindest körperlich, zu sein. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Step by step. Ja, das klingt ja schon mal gut, weil ich hätte eigentlich gedacht, dass nach der Zeit die alle schon tot sind. Also, ich habe auch gedacht, dass das werden nicht viele leben. Aber ich meine, die Hamas hat nicht umsonst diese 3 Frauen für den ersten Austausch ausgewählt. Wer weiß, was uns da noch erwartet und was Israel da noch erwartet. Und ich finde es halt auch hart, ne? 33 Menschen, das sind immer noch nicht alle, glaube ich, gegen 1900 Leute, die gemordet und geschossen und was weiß ich haben. Kinder, Babys werden getauscht gegen 30 erwachsene Männer, die alle Blut an den Händen haben. Ja. Ja, okay, harter Bruch zu weiteren Medienblödsinn. Der Spiegel hat hier geschrieben, da gab es von Spiegel TV irgendwie über einen Wahlkampfauftritt von Christian Lindner. Und das haben sie hier unterschrieben mit: Unser Videobericht zeigt nicht nur die Liberalen im Überlebenskampf, sondern lässt auch mögliche Wähler zu Wort kommen. Was sagen die möglichen Wähler? Die sagen, die FDP steht für unsoziale Kapitalisten-Scheiße. Die Ankunft des Parteichefs wird mit Pfui, Stinkefinger und Buh kritisiert. Diese möglichen Wähler. Jetzt klingt das, wenn das Supporter, aber es sind eher Demonstranten oder Demonstrationsteilnehmer oder sowas, ja? Gefragt, was sie denn von Lindner halte, erteilt Volkes Stimme lakonische Auskunft. Nichts, ist ein Blödmann. Pfui, Stinkefinger, buh. Ja, so können wir Spiegel TV, aber. Das, ja, in Riesa war AfD-Parteitag, AfD-Bundesparteitag, um genau zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt. Viele haben ja sicherlich das mitgekriegt, was da los war. Es sind mal wieder zig Busse angerollt mit den üblichen Verdächtigen drin, die sich dann dort hingesetzt haben und in den Weg gestellt haben, Zufahrtswege geblockt haben, versucht haben, halt den Parteitag zu verhindern. Wir hatten ja letzte Woche das auch schon angerissen, da auch in die Landschaft geschissen haben, wie die Barbaren. Und der Tichys Einblick hat hier mal einen Blick drauf geworfen, wer das Ganze so finanziert. Da sind ein paar Hauptverdächtige unterwegs, zum Beispiel die Vereinigung der Verfolgung des Nazi-Regimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Fand ich auch interessant. Wir haben, glaube ich, mal darüber gesprochen, als denen die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde. Inzwischen ist die ihnen wieder zuerkannt worden und damit können sie aus ihren Mitgliederbeiträgen zum Beispiel Busse chartern. Mhm. Und dann, die sitzen zum Beispiel in Dresden. Ne? Ist ja auch so eine Dresden, Leipzig sind ja auch so Nester, sag ich mal. Aber es gibt keine bezahlten Demonstranten, ne? Die bezahlte Demonstranten, das glaube ich nicht, aber halt subventionierte Demonstranten im Sinne von Fahrten günstig und so ein Kram halt. VVN-BDA unterstützt zum Beispiel auch die Rote Hilfe. Das ist dieser Extremistenhilfsverein für Leute, die wegen ihrer Taten in den Knast kommen, zu Recht. Der auch vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Also das sind die Leute, die den Widerstand gegen die AfD organisieren. In Marburg, hallo, das ist hier bei mir direkt um die Ecke und jeder, der auch nur 5 Minuten schon mal da unterwegs war, weiß, was das für ein linkes Loch ist. Das ist sozusagen wie Berlin, nur mit einer schönen Altstadt und kleiner. Da haben wir die Interventionistische Linke, auch eine Organisation, die durch den Verfassungsschutz beobachtet wird. Ein Ticket nach Riesa hat bei denen 10 bis 30 Euro gekostet. Ne? Je nachdem, wie hoch dein Oppression-Level ist, kannst du dann wahrscheinlich, wenn du trans bist, fährst du für 10. Wenn du trans, schwarz und behindert bist, fährst du für 10. Und wenn du halt ein weißer Cis-Mann-Ally bist, dann fährst für 30 oder vielleicht auch für 100. Ne? Kannst ja mal was tun für dein Privileg. Diese interventionistische Linke sagt, wir wollen eine radikale Linke, die aktiv nicht nur gegen die Zumutungen und Grausamkeiten, sondern gegen den Kapitalismus insgesamt kämpft, die dabei immer wieder neue Allianzen sucht, die Brüche vertieft und Chancen ergreift, die lieber Fehler macht und aus ihnen lernt, ja, so wie Brüche Pol Pot, das Mao und Stalin, die haben auch immer gerne erst die Fehler gemacht und dann erst ausgelernt. Anstatt sich im Zynismus der reinen Kritik zu verlieren. Wir wollen eine radikale Linke, die auf den revolutionären Bruch mit dem nationalen und dem globalen Kapitalismus, mit der Macht des bürgerlichen Staates und allen Formen von Unterdrückung, Entrechtung und Diskriminierung orientiert. Kurz, wir wollen eine neue gesellschaftliche radikale Linke, die um die politische Hegemonie ringt und Gegenmacht organisiert. Ja, was für Sprüche. Also als Arbeitgeber kannst du dir ja nur vorkommen, wie eine. Ja, nicht für den Kampf, für die Kriegserklärung, ne? Also. Was wollen die denn, was wollen die denn erreichen beim Gegenüber, wenn sie solche, also wenn sie versuchen, ihnen die Lebensgrundlage zu entziehen, sozusagen? Das ist so ein Blödsinn. Ja, vor allem fand ich das lustig. Ich habe letzte Woche halt auch noch einen Artikel gelesen, in dem stand, dass eines der großen Argumente für das Verbot dieses Kompaktvereins von der Frau Faeser war, dass die immer wieder was von Revolutionen geredet haben und von der Beseitigung des Staates, so wie er ist. Das hat gereicht, um den Verein zu verbieten. Was ist mit der interventionistischen Linken, liebe Nancy? Oh, habt ihr das gesehen? Jemand hat auf Twitter gefragt, wie man einen weiblichen Neonazi nennt. Und jemand hat wie aus der Pistole geschossen, drunter geantwortet, Neo-Nancy. Und das fand ich eigentlich ziemlich lustig. Neo-Nancy. Dieser Feminazi, aber das passt auch. Aus Bochum organisierte Verdi die Anreise nach Riesa. Schon ab 20 Euro konnten Verdi-Mitglieder die demokratischen Prozesse stören. Dabei handelt es sich nicht um Verdi-Mitglieder, die selbstständig die Anreise organisieren, sondern um eine offizielle Verdi-Aktion. Nicht-Mitglieder mussten einen höheren Beitrag errichten. Ja, interessant. Auch hier hat Verdi wohl mit dem VVN-BDA zusammengearbeitet. Man denkt, das sind Gewerkschaftsbeiträge, ne? Das sind Gelder von Leuten, die das einzahlen, damit ihre arbeitnehmerischen Rechte vertreten werden. Die werden hier verbraten, um Fahrten zu organisieren, um politischen Einfluss auf Wahlen zu nehmen, um die demokratische Pflicht einer demokratischen Partei zu behindern, nämlich einen öffentlichen Parteitag abzuhalten und so weiter und so fort. Ja. Auf nach Riesa, Presseklubben. Also. Gewerkschaften und Antifaschismus müssen immer Hand in Hand gehen. Lasst uns aktiv werden, auf die Straße gehen und zeigen, dass wir uns mit tausend anderen der AfD widersetzen. Ja, dafür haben wir Gewerkschaften, genau, damit die gegen politische Parteien, ja, genau. Wenn es hier in Bochum ist, kann ich einfach mitfahren, ne? Ja. Die IG Metall hingegen hält sich wohl zurück. Wie kann das nur sein? Vielleicht wissen die, was Unterstützung für grüne Ziele bedeutet für ihre Klientel. Vielleicht haben die irgendwie, finden das gar nicht so schlecht, was die konservativen Parteien so sagen zum Thema Wirtschaft. Aber Verdi ist zu dumm dafür halt. Verdi vertritt halt auch die ganzen Sozialarbeiter und Soziologen und Genderforscher und hast du alles nicht gesehen. Ja, Gewerkschaften sind nicht unpolitisch, denn sie sollen sich explizit auch in die Arbeitsmarktpolitik einbringen. Doch die Form, in der Gewerkschaften gezielt gegen eine einzelne Partei, hier die AfD, vorgehen, ist hoch fragwürdig. Im angeblichen Kampf um die Demokratie agieren sie offen undemokratisch. Parteitage sind keine Spaßveranstaltungen für Parteien. Sie sind Voraussetzungen, um zur Wahl zugelassen zu werden. Wer das verhindern will, will nicht nur die demokratische Willensbildung beeinflussen, sondern auch Parteien aus der anstehenden Bundestagswahl ausschließen. Das können Vereine, Parteien und Organisationen sogar tun. Es ist nicht an sich illegal, aber warum sollten diese Gruppen dann noch privilegierte Gewerkschaften sein? Ja, die Demokratie beschützt nämlich den Kapitalismus. Ja, Schweinesystem. Es sind nur zwei Schritte. Genau. Das ist so Schweinesystem. Ja. Da wissen wir dann, woher der Wind weht. Und es kann auch geschossen werden. Ja, DGB und Verdi. Ich war mal Mitglied in Verdi. Und dann sind sie irgendwann woke um die Ecke gekommen. Das war zu der Zeit, als wir hier angefangen haben. Dann sind sie irgendwann woke um die Ecke gekommen. Dann habe ich einen netten Brief geschrieben, habe gefragt, ob sie noch alle haben. Und dann haben sie gesagt, die brauchen so Leute wie mich nicht. cool. Und das war das Ende unserer Beziehung. Ja. Haben sie die gewährt, ja. Tja. Ja, das Bündnis Deutschland ist ja auch eine Partei, wo ziemlich viele ehemalige AfD und FDP Leute eher so aus bürgerlichen Parteien drin sind. Und die haben hier jetzt vergangene Woche dieses Ende der Wokeness hier bei Instagram rausgehauen mit der normalen Regenbogenfahne. Und ja, so prinzipiell ist ja nicht verkehrt, aber ich wünschte eigentlich, sie hätten lieber diese progressive wenigstens genommen. Mit dem roten X, so als hätte ich mich nicht getraut. Ja, das ist ja nicht wirklich rot. Das ist ja irgendwie ja, pink. Schon klar, so was gemeint ist. Ja, aber ich habe ja euch trotzdem hier auch mal das Programm mitgebracht, was jetzt auch vergangene Woche hier erschienen ist. Achso, ich dachte, die wollten die Fahnen tauschen. Schlimmer machen oder bunter machen oder was? Das ist nicht so. Schlimmer machen, bunter machen. Ja, bunter, mehr Farben reinnehmen und so weiter. Mehr Buchstaben umfassen. Habe ich irgendwo anders gelesen. Ja, mach einfach weiter, sorry. Okay. Ja, und das übliche Prozedere, also ich habe da noch nicht so richtig reingelesen. Was wollen wir mal suchen? Frauen zum Beispiel? Oder Gender oder sowas? Oh, Frauen. Was haben wir denn hier mit Frauen? Eine Familie besteht aus Vater, Mutter und Kindern. Frauen und Männer bringen jeweils geschlechtsspezifisch individuelle Aspekte in die Erziehung ein, die sich gegenseitig ergänzen und vervollständigen. Familien sind die Keimzelle unserer Gesellschaft und gemäß Artikel 6 Grundgesetz hat sich der Staat verpflichtet, diese aktiv zu schützen und zu fördern. Menschen sind Gemeinschaftswesen, für die Familie ein fester Anker in den Stationen ihres Lebens bildet, von Geburt über Schulzeit, Berufsleben und die Gründung einer eigenen Familie bis hin zum Ruhestand und Lebensende. Ja, okay. Ja, da braucht man aber ja noch nichts ändern, oder wie? Aber guck mal, das war's doch schon. Das sind die einzigen Frauen hier. In dem Programm. Also Mütter. Ja, ist ja schon mal gut. Wenigstens wir brauchen Gleichstellung oder so. Ich kann mal Gleichstellung. Gleichstellung haben wir nicht. Gender. Ui, das ist schon mal gut. Ja, war Gender. Oder Sprache, okay. Lehnen wir ab. Bündnis Deutschland setzt sich nachdrücklich für die Pflege und Förderung der deutschen Sprache ein. Deutsch ist und bleibt in allen Bereichen des öffentlichen Lebens die Verkehrssprache. Okay. Gute Deutschkenntnisse bilden die Grundlage für ökonomischen und sozialen Erfolg im Leben. Dies gilt so in besonderer Weise für die steigende Zahl von Migranten, deren erfolgreiche Integration in unsere Gesellschaft maßgeblich von der sicheren Beherrschung der deutschen Sprache abhängt. Bündnis Deutschland spricht sich deshalb für verpflichtende Sprachkurse für Migranten mit Bleibeperspektive aus. Eine Nichtteilnahme ist zu sanktionieren. Das ist doch so ein rechter Verein oder was? Okay, und hier haben wir das Gender, nämlich ideologische Spracherziehung in Form von Gendersprache lehnen wir ab. Gendern ist kein natürlicher Sprachwandel, sondern ideologisch motivierte Sprachlenkung. Im schulischen Bereich muss der Erwerb der Lese- und Schreibkompetenz die oberste Priorität eingeräumt werden. Grammatik und Orthographie müssen nach konsistenten Regeln vermittelt werden. Sonderzeichen wie Sternchen oder Unterstriche haben inmitten von Wörtern nichts verloren. Ja, das klingt doch schon mal gut. Ebenso müssen Bundes- und Landesbehörden sowie der öffentlich-rechtliche Rundfunk intern und extern nach dem amtlichen Regelwerk der deutschen Rechtschreibung kommunizieren. Nur so können Rechtssicherheit und Eindeutigkeit in der öffentlichen Verwaltung und der Rechtspflege gewährleistet werden. Yay. Das eine Gender, das andere Gender ist hier. Nee, das hatten wir. Hä? Das ist zweimal das gleiche, oder wie? Ach so, das war im gleichen Satz. Ja, okay. Also ist der einzige Ort, wo was von Gendern steht. Also kein Gender Mainstreaming oder so. Aber nach. Wie heißt denn hier das Selbstbestimmungsgesetz? Gucken wir mal. Selbst. Schaffen wir ab. Sag mal bei den Tenor gerade. Digitale Selbstbestimmung. Da haben wir noch was. Da ist es. Erstmal haben wir hier die Meinungsfreiheit und digitale Selbstbestimmung. In Deutschland werden zunehmend Versuche unternommen, kritische Meinungsäußerungen zu unterdrücken. Dies zeigt sich in der Schaffung unklarer Straftatbestände wie Hasskriminalität oder die Einrichtung von neuer Kategorien wie Delegitimierung der demokratischen Institutionen, Islamophobie oder Transphobie. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, jede Kritik an der Regierung, Institutionen oder bestimmten Auffassungen zu kriminalisieren und zu unterbinden. Bündnis Deutschland fordert die Abschaffung solcher Straftatbestände. Da bestehende Gesetze ausreichend sind, um tatsächliche Gefährdungen der staatlichen Ordnung oder die Rechte Dritter zu adressieren. Darüber hinaus sind Meldeportale, die durch öffentliche Mittel finanziert werden und durch ihr Handeln die freie Meinungsäußerung unterdrücken, abzuschalten und die im Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität beschlossenen Änderungen an bestehenden Gesetzen, insbesondere Strafgesetzbuches, sind zu überarbeiten. Eingriffe in die Meinungsfreiheit dürfen ausschließlich auf Grundlage des Strafgesetzbuch erfolgen, insbesondere fordern wir die Abschaffung des Majestätsbeleidigungsparagrafen in Anführungsstrichen Paragraph 188 StGB. Yay! Die zunehmende Verbreitung von Wokeness hat zu einer übermäßigen politischen Korrektheit geführt, die die Meinungsfreiheit einschränkt und offene Diskussionen verhindert. Anstatt Konsens zu fördern, spaltet sie die Gesellschaft und verstärkt Polarisierung. Bündnis Deutschland wird alle formellen und informellen Regeln und Praktiken beenden, die zur Verbreitung von in Anführungsstrichen Wokeness beitragen. Ziel ist es, die tatsächliche Meinungsfreiheit zu stärken, offene und ehrliche Diskussionen zu ermöglichen und gesellschaftliche Spaltungen zu überwinden. Wir lehnen die ausufernde Sammlung personenbezogener Daten und die Speicherungen ab, da diese Sicherheitsrisiken bergen und die Privatsphäre gefährden. Daten wie die elektrische Patienten Akte müssen sich dezentral und sichere Strukturen geschützt werden, um Missbrauch durch Politik, Nachrichtendienste oder andere Akteure zu verhindern. Niemand darf durch die Digitalisierung eine lesende Person verwandelt oder kontrollierbar gemacht werden. Es müssen aus freiheitlichen Gesichtspunkten stets dem Bürger durch aktive Zustimmung überlassen bleiben, ob er gegebenenfalls die Sammlung seiner privaten Daten wünscht. Okay. Ja, ganz interessant. Haben die ein Inhaltsverzeichnis? Kann man da vielleicht mal drüber gucken? Also, dass man versteht, ja, da waren wir eben schon mal. Können wir ja gleich nochmal machen. Was die für Schwerpunkte haben sozusagen. Hm. Ich würde nochmal zum Selbstbestimmungsgesetz, das haben wir da ja gerade auch noch gesehen. Mhm. Bündnis Deutschland fordert, das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz durch ein ausgewogenes und realitätsnahes Gesetz zu ersetzen, das die Rechte aller Bürger berücksichtigt. Dabei muss anerkannt werden, dass das biologische Geschlecht nicht einfach veränderbar oder beliebig wählbar ist. Es gibt nur zwei biologische Geschlechter und diese Tatsache sollte die Grundlage der Gesetzgebung sein. Jeder Mensch sollte in Freiheit leben, nach seinem Lebenskonzept, sollte die Freiheit haben, nach seinem Lebenskonzept zu leben, doch diese Vorstellungen dürfen nicht anderen aufgezwungen werden. Gleichzeitig erkennt Bündnis Deutschland die Bedürfnisse von Menschen an und stellt sicher, dass, wenn aus medizinischen Gründen eine Geschlechtsanpassung notwendig ist, diese Behandlung durchgeführt werden kann. Naja, notwendig ist auch so eine Frage, ne? Ja, bei intersexuellen Personen wäre die auch aus medizinischen Gründen notwendig. Kriegt man sicher schneller durch, ja, genau. Und, ja, das. Also, es klingt für mich, als wenn da sozusagen die alte Regelung wieder her soll mit irgendwelchen Gutachten und so weiter. Habe ich auch eigentlich nichts gegen. Ist nur eben dann genau auch dazu, was die Leute nicht wollen. Ja, steht auch im nächsten Absatz quasi. Das neue Gesetz sollte sich an den bewährten Grundlagen des transsexuellen Gesetzes von 1980 orientieren und dabei das Bundesverfassungsgericht geforderten Änderungen berücksichtigen. Zusätzlich müssen die Rechte der gesamten Bevölkerung im Fokus stehen, sodass eine breite gesellschaftliche Akzeptanz erreicht wird. Mit diesem Ansatz schafft Bündnis Deutschland klare und faire Regelungen, die individuelle Bedürfnisse und gesellschaftliche Realität gleichermaßen berücksichtigen. Okay, Inhaltsverzeichnis. Ja. In solchen Punkten ist es relativ einfach, momentan sich abzuheben vom Allgemeinen. Sollte man denken, ja. Ne? Ja, deswegen ist das nicht so vielsagend halt, ne? Deswegen ganz genau. Naja, wieso? Ich meine, es ist ja schon mal mehr als zum Beispiel FDP zustande gebracht hat, die ja in diesen Dingen halt im Endeffekt dasselbe schreibt wie die Grünen und die SPD. Und der Lindner sagt, ja, das ist alles egal. Ja, gut, die FDP. Okay, wenn ich weiß, ob die sich jetzt sozusagen so einen groben Punkt abheben oder eben eher konform stellen, dann ist das ja nur ein Punkt von dem, was sie. Aber guck mal, Target-2-Salden, Schulden der EU-Staaten eintreiben. Was ist so ein autistischer Punkt? Damit gewinnst du keine Wahl, weil es niemanden interessiert, obwohl es wichtig ist. Also ich. Target-2-Salden, für die es nicht wissen, das sind Außenhandelsdefizite, die einfach nicht abgezahlt werden. Also Staatsgold zurück nach Deutschland. Das interessiert nicht jeden, sagt man. Nein. Das liberales Waffenrecht ist gut. Aber mal gucken, das war direkt neben dem Selbstbestimmungsgesetz auf der gleichen Seite. Die Tranny erschießt dich dann gleich. Okay, das war darf nicht mehr ihr Gesetz ändern, aber was darf sie? Bündnis Deutschland setzt sich für die Aufhebung der jüngsten Verschärfung im Waffenrecht ein, die Sport- und Traditionsschützen, Jäger und Waffensammler einschränken und illegalen Waffenbesitz ohnehin nicht verhindern. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss im Waffenrecht gewahrt werden. Sicherheit für alle Bürger lässt sich nicht durch ideologisch motivierte Regelungen erreichen. Ach was? Nicht? Verschärfung des Waffenrechts, die nicht die Realität berücksichtigen, sondern eine Scheinsicherheit bieten, lehnen wir ab. Bündnis Deutschland fördert ein modernes und liberales Waffenrecht. Was genau was bedeutet? Steht hier leider nicht. Ja, liberal halt, weißt du doch. Und modern, ne? Ja, ja, genau. Also ich fände es gut, wenn das verpflichtend wäre, wenn man eine Literflasche Jägermeister kauft, dass man eine Waffe erhält. Also. Ja, was muss sich lohnen, jawohl. Die Munition muss ich dann wieder kaufen, ne? Das ist doch so ein Betrug. Abo-Falle. Ja. Reduzierung der Unternehmenssteuern. So. Solidaritätszuschlag komplett streichen. Vereinfachte Prüfung von Unternehmen. Okay, die digitale Infrastruktur ausgebaut, eben weiter man das noch mit dem Datenschutz. Haben sich vielleicht auch ein paar Ex-Piraten dahin verirrt mittlerweile. Abschaffung aller direkten Steuern. Jetzt werden die großen Brötchen gebacken. Easy. Bezahlbare Energie. Ein Neuanfang in der Kerntechnik. Guck, Fritze Merz. So einfach geht das. So einfach. Man schreibt das da einfach rein und eiert nicht rum und laviert und sagt dann, ja, das geht nicht mehr. Der Fritz hat 30% zu verantworten. Ja. Der ist für jeden Nadelausschlag. Naja, gut, ich glaube, den Absturz jetzt gerade, den hat der Wüst zu verantworten. Der wusste genau, was er getan hat, als er Angela Merkel als Ehrengast eingeladen hat und dann auch noch gesagt hat, wie toll sie ist und dass sie die CDU zu dem gemacht hat, was sie jetzt ist. Der Wüst ist meiner Meinung nach, also das ist parteischädigendes das Verhalten gesagt, aus meiner Sicht. Ja, parteischädigendes Verhalten ist ja die Tradition. Das ist ja wie bei Starship Troopers hier, die mobile Infanterie hat mich zu dem gemacht, wie ich heute bin. Ja, genau. Und dann rückt man weg vom Tisch und die Beine fehlen, ja. Oh Mann. Das ganze Land weggemerkelt. Ja, am Ende Angela. Und Ablehnung des Green Deal der EU. Ja. Warum nicht Ablehnung der EU? Ah, mal wieder Kacks. Ah, ich sehe schon kommen. Ja, das ist auch geil, ne? Umschreiben, ne? Söder ist ja auch so unterwegs, aber auf der anderen Seite sitzt der Herr Weber in Brüssel und sagt, auf keinen Fall wird es ein Rollback des Green Deal geben. Ja, in der EU, die sind sich manchmal ganz schön unheimlich einig, ne? Bei manchen Themen so den Eindruck, die Linie gehört ein bisschen dazu. Ja, die kriegen die Gehirnschnecke aufgesetzt, wenn sie da reinkommen. Und dann... Welche Farbe hat die Gehirnschnecke? Grün. Grün. Ja komm, Bündnis Deutschland hat schon so ganz leicht Gamergate-Farben. Ganz leicht. Also... Ja, Asylrückführung, aber Remigration nicht. Aber Trennung von Asyl und Zuwanderung, das gefällt mir auch schon mal. Lass kein Spurwechsel, oder wie? Ja. EU-Grenzschutz. Bündnis Deutschland erkennt an, dass Asyl- und Flüchtlingsmigration sowie Zuwanderung von Fachkräften unterschiedliche Anliegen und Anforderungen mit sich bringen. Deshalb sollte bei der Gestaltung der Asylpolitik der Fokus auf die Schutzbedürftigen liegen, während die Fachkräftemigration ein zusätzliches gezieltes Instrument zur Deckung von Arbeitsmarktbedürfnissen darstellen sollte. Okay, da steht jetzt aber nicht irgendwie, was wir jetzt machen. Also steht jetzt nicht, deswegen schließen wir einen Spurwechsel aus. Oder deswegen sagen wir alle wieder zurück, die jetzt aus Fluchtgründen hierher gekommen sind. Das ist ein bisschen unkonkret, das steht allerdings. Also stand. Wie viel ziehen die bei der Wahl? Ja, das ist eine gute Frage. Aber wenigstens mussten sie jetzt, glaube ich, keine Unterschriften sammeln. Weil die ja, glaube ich, in Bremen in der Bürgerschaft auch sind, ne? Irgendwie so. Ja, ist soweit, okay. Haben die bekannte Figuren oder wie war das mit? Ja, bekannte Figuren haben die auch. Zum Beispiel hier den. Nein, über den ich immer mecker. Oh, ja, der mit dem Hemd. Da sind zu viele, Chris, da kannst du ja in dem Hemd. Der Miruch kommt immer so guckt, der war früher Libertäre. Bei der AfD. So eine Libertäre, wo ich zuerst dachte, dass der immer so sein hundertprozentiges Ding machen will und deswegen nicht in der Werteunion irgendwie Mitglied geworden ist oder so, aber bei dem Ding hier Krall ist er Mitglied geworden. Krall, ja, heißt er so? Ich verwechsel immer mit dem anderen von der AfD. Der andere ist Krall, der andere ist ja, ne? Ja, das ist grauenhaft. Geht ja, mir auch immer so. Dabei kann man sich das ganz einfach merken. Der Krall ist hier bei Bündnis Deutschland. Und der K ist der Ludenmax, der Meckermax, der auf Endrotate steht. Ja, und der die SS nicht verurteilen wollte, oder ne? Die Wehrmacht, glaube ich, ne? Genau. Das und von ein maskulines Vorbild für unsere Jugendlichen, Andrew Tate, sagt Max gerade. Ein islamistischer Zuhälter. Nicht islamistischer, aber islamophiler Zuhälter. Das ist ein Vorbild für die Jugend. Und das sagt jemand von der AfD. Ja, geil. Das ist Maskulinität ist nämlich für einen Graben, wenn man Frauen erst irgendwie einfängt, dann erniedrigt und dann zur Prostitution zwingt. Das ist der deutsche Mann offensichtlich für Herrn Gra, den er sich vorstellt. Alter, niemand hat der AfD in meinen Augen und der Wählbarkeit der AfD in meinen Augen so viel Schaden zugefügt wie dieser Clown. Ja, was ja lustig ist, weil diese ganzen Influencer im Internet ja alle meinen, dass das so schlimm gewesen wäre, dass sie den gesidelined haben. Ja, ja. Das ist das, was halt, was alle lachen über den Herrn Lindsay und seine Woke Right. Aber das ist genau das. Das ist dieser Krallverein, Andrew Tate gut finden und halt in heimlich abends das Bärtchen irgendwie ankleben und vorm Spiegel rumschreien. Ja. Alter, die Leute sind so aus der Zeit gefallen. Die sind nicht besser als Trans-Rights-Activists. Ja, Rückführungsverpflichtung an Entwicklungshilfekoptern finde ich mal eine ganz gute Idee. Hat sich auch noch nicht so rumgesprochen, dass man das machen könnte. Ich finde es irgendwie interessant, dass Sicherheits- und Außenpolitik so klein ist. Oh, guckt Corona, euch Soziales an, guckt euch Sicherheit an. Ja, was heißt klein? Also ich würde jetzt auf jeden Fall auch gleich nochmal gucken, was sie bei Kirche und Religion zu sagen haben. Das ist ja auch ein Thema, was mich sehr umtreibt. Wir haben mal viel Scheiße geredet wird. Ja. Seite 60. Schwangerschaftsabbruch. Guck mal, Schwangerschaftsabbruch, 63. Ja, erstmal machen wir jetzt Kirche. Sport und Kirche. Kirche und Religion. Ja. Sport und Kirche. Im Einklang mit Artikel 4 des Grundgesetzes, der den Staat verpflichtet, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und des religiösen bzw. weltanschaulichen Bekenntnisses zu gewährleisten, nimmt Bündnis Deutschland eine dezidiert positive Haltung zur Religion ein. Kulturhistorisch betrachtet ist Deutschland bis in die Gegenwart hauptsächlich vom Christentum geprägt. Bündnis Deutschland sieht sich in der Verantwortung, das reiche materielle und geistige Erbe des Christentums zu bewahren und für die Zukunft unseres Landes fruchtbar zu machen. Okay. Das heißt, die Kirche wird enteignet? Ja, schön wär's, ne? Genau. Dann könnte das mal fruchtbar in die Hände der Bevölkerung übergehen. Wir setzen uns für den Erhalt der christlichen Feiertage der Sonntagsruhe. Das ist aber nicht sehr liberal. Und das hat hier der libertäre Herr hier mitgetragen. Oha. Paragraph 140, Grundgesetz des Religionsunterrichts. Oh Gott. Paragraph 7, Absatz 3, Grundgesetz sowie Studienfach Theologie im Fachkanon der staatlichen Universitäten ein. Okay, jetzt verscherzt es euch aber mit mir. Wer Theologie behält, der kann Gender nicht abschaffen. Ja, kann man eigentlich so sagen, ja. Ferner spricht sich Bündnis Deutschland dafür aus, dem bisher nicht eingelösten Verfassungsauftrag 140 bla nachzukommen und die Staatsleistung gegen die Kirchen zeitnah abzulösen. Ja, schreibt mal, was sie unter Ablösung versteht. Da gibt es nämlich auch verschiedene Ansichten, was das bedeutet. Bereits in der Weimarer Reichsverfassung, ja genau, das wurde da festgelegt und seit über 100 Jahren wurde es nicht geändert. Steht hier zwar nicht so, ist jetzt mein Einlass an dieser Stelle. Das Grundgesetz hat diese Verpflichtung übernommen, genau. Mit Augenmaß. Da muss man nichts mit Augenmaß machen. Das ist viel zu lange schon gezahlt worden. Einfach einstellen und fertig. Machen, genau. Aus meiner Sicht. Aber gut. Ja, Augenmaß heißt schon wieder lavieren, ne? Heißt, denen immer noch mehr Geld in Arsch blasen, was wir nicht verdient haben. Verhältnis zu nichtchristlichen Religionen. Bündnis Deutschland setzt sich für gute Beziehungen der Politik zu den verfassten Kirchen in Deutschland ein. Grundsätzlich sieht Bündnis Deutschland auch die nichtchristlichen Religionen als Bereicherung an. Okay. Da auch diese den Menschen nicht ausschließlich als materielles Objekt betrachten, sondern ihn als Ausdruck einer transzendenten Wirklichkeit, in Klammern Gott, begreifen. Uiuiui. Naja, wesentlich stärkeres Augenmerk ist darauf zu legen, dass alle in Deutschland praktizierenden Religionsgemeinschaften ihre Tätigkeiten im Einklang mit unserer Verfassung und der Demokratie ausüben. Scharf zu bekämpfen sind mit allen Mitteln des Rechtsstaats fundamentale, vor allem radikal-islamische Strömungen, die sich über andere Religionen erheben, diese verachten und oder die Demokratie ablehnen. Ja, wobei man ja sagen kann, das, was ihr hier oben geschrieben habt zur christlichen Religion, ist ja auch die erheben über alle anderen. Also zumindest im deutschen Kontext. Also, auf Verhältnis zu nicht christlichen Religionen. Und um das nochmal einzuordnen, bei den Europawahlen haben die im letzten Jahr 0,4% geholt. Ja. In Thüringen 0,5%. Die können raushauen, im März ja tatsächlich Prozente zu verantworten, ne? Wenn er was sagt, dann. Sachsen 0,3%. Stabile 0,3%. Ja, unsere Zuschauer sind doch jetzt Multiplikatoren, die auch dafür sorgen werden, dass. Nee, und ich meine, grundsätzlich ist das eines von den Programmen, die ich am ehesten noch. Da sind vernünftige Sachen drin. Es ist nicht allzu große Ausschüttung von Geld an alle möglichen Leute drin. Also. Okay, ich hätte den Maaßen schon mal gehört. Sollen wir mal noch Sicherheits- und Außenpolitik angucken? Ich hätte den Maaßen schon mal gehört und er hätte gesagt, dass sie mit einer anderen Partei zusammengehen wollen. Ja, das war diese. Aber es ist ja gescheitert. Was ist gescheitert? Okay. Also. Stand. Sorry. Keine Ahnung warum. Vielleicht wissen das irgendwelche von unseren Zuschauern. Ja, aber das ist so eigen, war irgendwie gescheitert. Nichts mehr. Ja. Schwangerschaftsabbruch. Ja. Bündnis Deutschland steht für den Schutz des menschlichen Lebens von der Empfängnis bis zum Tod. Das Leben ungeborener Menschen bedarf unseres besonderen Schutzes. Das menschliche Leben beginnt per Gesetz mit der Einnistung der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter. Die geltende Rechtslage zur Abtreibung stellt einen schmerzhaften Kompromiss dar, der keinesfalls aufgeweicht werden darf. Wir setzen uns nicht nur für ein lebensbejahendes gesellschaftliches Klima ein, sondern auch für verstärkte Hilfsangebote für Mütter und Väter ungeborener Kinder. Also, keep it as it's going, ja. So. Alles beim Alten lassen, so ungefähr. Ja, ist ja verglichen mit, warum bezahlt das nicht die Krankenkasse und was hat uns die FDP da noch eingelegt? Irgendwie, warum können nicht sämtliche Ärzte das irgendwie, warum lernen die das nicht alle? Jo. Okay, was wollt ihr noch haben? Sollen wir noch Sicherheitspolitik angucken? Innere, äußere Diplomatie, Verteidigung. Ja. Ich hätte gerne. Ja, innere Sicherheit und Außenpolitik würde mich auch interessieren. Diplomatie wäre schon mal nicht schlecht, wenn man nicht alles verteufeln würde. Trump als Hitler, Putin als Teufel, die Russen, die Chinesen als hier als okay. Diktatur. Die haben sie irgendwie die Seite jetzt nochmal gedoppelt hier. Ja. Das war ja gerade das vom Schwangerschaftsabbruch rum drüber. Das steht hier jetzt nochmal drauf, aus irgendwelchen Gründen, bevor es dann weitergeht, aber gut. Ja, wollen wir mal anders vorlesen? Innere Sicherheit. Sicherheit ist nicht lediglich die Abwesenheit von Gewalt. Sicherheit bedeutet auch, sich nicht über jedes Wort, jeden Schritt und jede Handlung Gedanken machen zu müssen, weil man sich zu Hause fühlt. Um diese körperliche und emotionale Sicherheit steht es in Deutschland des Jahres 2025 nicht zum Besten. Gewaltdelikte nehmen zu, oftmals verübt von Menschen, die erst kurze Zeit im Land sind und hier angeblich Schutz suchten. Gleichzeitig setzen sich die sich als progressiv bezeichnenden Teile der Gesellschaft alles daran, unter dem Schlagwort einer angeblichen notwendigen großen Transformation des Landes unsicher zu machen. Unsicherer durch illegal Eingewanderte auf den Straßen, unsicherer durch bewusst betriebene Deindustrialisierung und unsicherer durch die Verknappung von Energie, sodass der Bürger nicht mehr weiß, ob er morgen noch eine Arbeitsstelle hat oder wie er seine Wohnung heizen soll. Der Föderalismus Deutschlands sieht die Zuständigkeit der inneren Sicherheit grundsätzlich bei den Ländern und nur in Teilbereichen ZB in Form von Sonderpolizeien beim Bund vor. Bislang ist es keiner Bundesregierung gelungen, hieraus eine geeignete Form der Sicherheitsarchitektur zu formen, die den jeweiligen Bedürfnissen gerecht wurde. Aha. Das subjektive Sicherheitsgefühl ist mannigfaltig. Sicherheit beginnt für die Menschen beim kleinsten Nenner, dem Licht. Seit Jahrzehnten beklagen sich vor allem ältere Menschen über unbeleuchtete Örtlichkeiten wie Parkanlagen, Unterführungen oder Gehwege, oft mit Stolpergefahren versehen. Weil es den Kommunen wegen mangelnder finanzieller oder personeller Ausstattung nicht gelingt, diesen in geeigneter Weise zu begegnen. Der Staat versagt bereits auf kommunaler Ebene beim Dienst am Menschen. Die ja, grundsätzlich. Dass das jetzt so unbedingt im Bundestagswahlprogramm zu suchen hat, weiß ich jetzt nicht so richtig. Ja, das hört sich wie Klientelpolitik für die Grauen Panther an. Ja. Also. Das finde ich schon gut, dass sie sich einsetzen, aber auch für Probleme, die mit meinem Leben direkt zu tun haben. Die grundsätzlich für die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zuständigen Landespolizeien sind schon lange nicht mehr personell und wirtschaftlich angemessen ausgestattet und ausgebildet. Zudem sind sie schlecht bezahlt. Diese Feststellung spiegelt einen mangelnden Respekt gegenüber der eigenen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten durch die zuständigen Landesminister wider. Haben die nicht gesagt, dass sie nicht gendern wollen? Weiter oben. Ein Werteverfall setzte ein, der inzwischen auch auf Ordnungsämter und Feuerwehren überschwappt. Gerade die Ereignisse ab den Silvesterausschreitungen in Berlin von 22 mit den unzähligen Angriffen auf Rettungskräfte zeigen deutlich, dass der Staat die eigenen Einsatzkräfte zum Freiwild verkommen lässt. Menschen, die für uns alle täglich ihr Leben und ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. Riskieren. Darunter viele ehrenamtliche Kräfte bei den Hilfsorganisationen und der Freiwilligen und den Freiwilligen Feuerwehren. Der unkontrollierte Migrationszustrom stellt für die innere Sicherheit eine große Gefahr dar. Ihm muss in geeigneter Weise begegnet werden. Inzwischen ist das freie Bewegen von Menschen an Örtlichkeiten, die vor allem christlich geprägt und ausgerichtet sind, nicht mehr gewährleistet. Die Anschläge auf Weihnachtsmärkte in Berlin und Magdeburg stehen für sich. Terrorismus wird in Deutschland auch durch die Bildung mehrerer Koordinierungszentren überwiegend verwaltet, aber nicht effektiv bekämpft. Das Zusammenwirken der verschiedenen Sicherheitsbehörden wirkt unkoordiniert und birgt Gefahren. Es gibt zu viele nebeneinander agierende Sicherheitsbehörden, darunter auch Nachrichtendienste ohne Ermittlungskompetenz. War nicht Berlin und Magdeburg Anschläge von rechts? Nein, Quatsch. Bündnis Deutschland wird Gefahren für die innere Sicherheit benennen und abstellen. Nicht indem wir friedlichen Bürgern das Taschenmesser im Rucksack verbieten, sondern indem wir eine nationale Sicherheitsstrategie entwickeln und den nachfolgenden Maßnahmenkatalog umsetzen. Sofortige, auf 2 Jahre begrenzte Schaffung der rechtlichen Möglichkeit von verdachtsunabhängigen Kontrollen durch Polizeibeamten im gesamten Bundesgebiet. Na klar, klar, natürlich. Gibt's warum man nicht? Also, verdachtsunabhängige Kontrollen. Migranten, die kein Bleiberecht in Deutschland haben, sind abzuschieben. Migranten, die ein Bleiberecht besitzen, sind abzuschieben, wenn sie eine in einem zu erstellenden Katalog erfasste schwere Straftat begangen haben und hierfür rechtskräftig verurteilt wurden. Beschleunigte Verfahren sollen hierbei Anwendung finden. Umsetzung der Pläne. Idee. Warum schieben wir die Leute eigentlich nicht schon ab, wenn sie eine Ordnungswidrigkeit begangen haben? Ja, ich meine, die Frage ist auch ein bisschen, ob das zielführend ist, weil wenn sie dann zum großen Teil wiederkommen, die Straftäter, war das dann auch nicht immer hinterbringen. Ja gut, aber eine Ordnungswidrigkeit kann ja immerhin das auch noch ein Versehen sein. Also ich würde schon Vorsatz... zwei Ordnungswidrigkeiten. Ich hätte gern Vorsatz irgendwie damit drin. Also das wäre schon wichtig. Natürlich, wenn jemanden Körper verletzt, klar. Ja, aber wenn jemand halt irgendwie, ja, aber das wenn du es genau nimmst, bei Rot über die Ampel geht zweimal, dann möchte ich den nicht sofort abschieben. Ja, ich möchte das eigentlich schon, weil ich finde das eigentlich mit diesen Straftaten Das klingt ja immer so nach dem Motto, ja, die Leute müssen erst hier, ja, erstmal wen abstechen, so, ne, das, und dann ist es zu viel irgendwie. Also, ja, Silberbesteck-Klauen. Ja, also, die soll, sollen schön auf Eierschalen hier gehen, wäre meine Meinung. Sich beniebe an alle Seiten hier. Für eine Weile zumindest oder so wäre das richtig verkehrt, ja. Ja, so wie wir das machen, wenn wir in Urlaub fahren, in Land mit anderen Sitten, wäre schon korrekt. Tun sollten, ja. Ja, gut, machen Deutsche halt auch nicht immer. Aber ja. Engländer auch nicht, Russen auch nicht und so, aber ja, okay. Umsetzung der Pläne der Wertheber-Kommission zur Zusammenlegung von Bundespolizei und Bundeskriminalamt zur Bundespolizei neu. Und das Vorbereiten der Zusammenlegung aller vollzugspolizeilichen Bereiche des Bundes nach österreichischem Modell. Refokussierung der Bundespolizei neu auf ihre ursprünglichen Kernaufgaben, auch der des bisherigen Bundeskriminalamtes, Verteilung der Bundesbereitschaftspolizeien, der Sicherungsgruppe und anderer Dienststellen auf die Länder. Zusammenlegung der aktuell mehr als 10 verschiedenen Terrorabwehrzentren des Bundes. Das Trennungsgebot von Polizei und Nachrichtendiensten ist zu hinterfragen. Warum? Nachrichtendienste müssen effizienter und effektiver arbeiten können und benötigen Ermittlungskompetenzen. Warum? Ja, das wird auch, glaube ich, eher nicht kommen, weil ich sag mal, da haben wir schlechte Erfahrungen mit gemacht in Deutschland mit Nachrichtendiensten, mit Ermittlungskompetenzen hier. Und ja, es geht das doch im Ausland auch so Hand in Hand. Also wenn wir im Ausland auch haben, die geben mir dann Tipps und so weiter an die deutsche Polizei. Also. Außerdem ist ein Nachrichtendienst, der hat ja beratende Funktionen. Der hat seinen Intel-Report, den er erstellt, und dann tut er Entscheidungsträger beraten. Also als Hauptfunktion. Also in den Sicherheitsbehörden. Propaganda natürlich. Ja, ein bisschen Covert Action auch noch. In den Sicherheitsbehörden. Der hat auch einen AMD-Report, nicht nur einen Intel-Report. Sonst heißt es wieder, wir machen Schleichwerbung. In den Sicherheitsbehörden muss der Wasserkopf abgebaut werden, sowie lähmende Bürokratie und das Silo-Denken. Polizeivollzugsbeamte gehören auf die Straße, nicht in die Amtsstuben, in denen auch Verwaltungsbeamte oder Angestellte Aufgaben übernehmen können. Die Landespolizeien sind von nicht originären Aufgaben. Aber das ist auch wieder so, die gucken sonntagsabends Tatort und dann sitzen die Polizisten da in ihrem Büro und sichten Material und so, und die denken, nee, die müssen draußen auf der Straße sein, sonst, weil natürlich müssen die auch mal, das ist so bekloppt manchmal. Die müssen doch auch Einblick in die Sachen haben, die sie da im Innendienst arbeiten. Ja, auf jeden Fall. Die Landespolizeien sind von nicht originären Aufgaben zu befreien. So sind beispielsweise Einsätze, den ruhenden Verkehr betreffend, Fahrzeugumsetzungen, Verkehrsunfallaufnahmen ohne Personenschaden, aber auch Sicherungsmaßnahmen von Schwertransporten oder das Eingreifen bei unzulässigem Lärm auf Ordnungsämter zu übertragen. Dadurch werden Polizeivollzugsbeamte für ihre eigentlichen Aufgaben frei. Das hört sich aufs Erste interessant an, aber du brauchst doch für jeden Arbeiter ein paar Sachen, die komplizierter sind, die ein bisschen mehr Kopf erfordern, und irgend so eine Bullshit-Aufgabe, die du halt am Freitag machst, wenn du erschöpft bist. Oder finde ich für so einen Dienstag. Finde ich für so einen und wenn ich, auch ganz schön klein, ja, wenn ich hier die Sachen sehe, diese meinen nicht originäre Aufgaben, dann frage ich mich, ob das dann, also ob das bei der Polizei dann wortwörtlich gewünscht wäre. Also wisst ihr, was ich meine? Weil du möchtest ja auch einen durchmischten Arbeitsalltag haben. Also, aber ja. Der Polizeiberuf muss durch Anreize attraktiver gestaltet werden. Hierzu gehören vor allem Ballungsraumzulagen, aber auch Hilfsmaßnahmen bei der Wohnungssuche, eine ordentliche Bezahlung und eine bessere Ausstattung. Gleiches gilt für die Berufsfeuerwehren. Schaffung eines neuen Paragraphen im Strafgesetzbuch, Angriff gegen Rettungskräfte, der als Verbrechenstatbestand einzuordnen ist. Ehrenamtliche, die sich im Rettungsdienst, beim Katastrophenschutz oder in den freiwilligen Feuerwehren engagieren, sind mit zusätzlichen Rentenpunkten zu honorieren. Weiß ich nicht. Ja, kann man ja machen. Das hört sich an, die ganze schöne Menge. Deutschland als stabile Demokratie, große Wirtschaftsnation. egal. Diplomatie jetzt. Lieber 100 Stunden umsonst verhandeln als eine Minute schießen. Helmut Schmidt. Harald Schmidt? Helmut Schmidt. Nach bald 3 Jahren Krieg in der Ostukraine, tausendfachen Tod und Leid und weitgehender Zerstörung der Infrastruktur muss dieser Krieg ein Ende finden. Bündnis Deutschland fordert der Vorrang der Diplomatie vor dem Krieg. Die Verteidigung der Ukraine folgt dem Artikel 51 der UN-Charta und auch die bisherigen Unterstützungen durch die Bundesrepublik Deutschland folgt dem Geist des Artikels. Bündnis Deutschland wird sich dafür einsetzen, dass alle notwendigen politischen, humanitären und wenn nötig finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden, um den Krieg zwischen Russland und der Ukraine diplomatisch zu beenden. Diplomatie und Verhandlungen auf Augenhöhe sind das Gebot der Stunde, um eine globale Katastrophe zu verhindern. Bündnis Deutschland bekennt sich zu diesen Verantwortungen und fordert nach Abschluss eines Waffenstillstandsvertrages die Aufnahme von Gesprächen, die alle Seiten, den westlichen Staaten in Europa, der Ukraine und anderen paktfreien Staaten Osteuropas, aber auch der Russischen Föderation Sicherheitsgarantien verspricht. Bündnis Deutschland tritt daher für eine möglichst baldige Aufnahme von Verhandlungen der beiden Kriegsparteien ein, die über eine Waffenruhe zu einem Waffenstillstand und schließlich zu einer neuen Friedensordnung im Osten Europas münden sollen. Ziel aller Anstrengungen muss sein, dass Gesamteuropa, zu dem auch die Russische Föderation gehört, zurückkehrt zu einer friedlichen Entwicklung des Handels, des politischen Austausches auf Augenhöhe und der Schaffung von Konsultationsmechanismen, die künftige Auseinandersetzungen verhindern hilft. Aha. Sobald die militärischen Handlungen dauerhaft eingestellt sind, wird Deutschland seinen Beitrag zum Wiederaufbau der Ukraine leisten. Dieser Beitrag muss im Einklang mit unseren wirtschaftlicher Leistung sein und darf nicht aus Mitteln der Neuverschuldung finanziert werden. Okay. Ja. Verteidigung. Ihre Landesverteidigung müssen Deutschland und seine europäischen Partner zunehmend eigenständig gewährleisten. Hoch, Potzblitz. Um europäische Interessen in der Welt glaubhaft vertreten zu können, hierzu bedarf es einer massiven personellen, finanziellen und materiellen Aufstockung. Wir wollen europäischer werden und gleichzeitig transatlantisch bleiben. Aha. Dafür muss Deutschland prüfen, welche Rolle es in einem modernen militärischen Geschehen einnehmen möchte. Ich will einen Flugzeugträger. Aber für Drohnen. Hyperpiloten, ja. Ja. Und wie dies im Einklang mit den europäischen Bündnispartnern erfolgt. Bündnis Deutschland wird sich dafür einsetzen, dass unter der Einhaltung strategischer Sicherheitsvorgaben diese Rolle durch ein Gremium untersucht wird und entsprechende Vorschläge zur Stärkung unserer Wehrfähigkeit ausarbeitet. Des Weiteren wird die aktuelle Struktur der Bundeswehr auf den Prüfstand gestellt und Vorschläge für kurzfristige Optimierungen erarbeitet. Deren Umsetzung wird dann im Einklang mit unseren Interessen und den Interessen unserer europäischen Bündnispartner eingeleitet. Heiderabad. Ja, ich glaube, das reicht dann auch, oder? Ja. Ja, wie gesagt, für so ein Bundesprogramm ein bisschen viel klein-klein, ne? Und jetzt auch nicht so ganz konkret gesagt, wie das mit den Prozenten für die NATO aussieht oder so. Da waren ja schon bis zu 5% im Gespräch, und das finde ich auch ein bisschen viel. Ne? Also, bisher sind es nicht mehr 2% gewesen. Die sollen sie dann natürlich auch einhalten, aber ich glaube, der Habeck, der schon 3,5 versprochen hat oder so, finde ich alles übertrieben, muss man nicht. Ja, Frau Wagenknecht hat auch eine Partei gegründet, schön. Schön, schön. Unser Land verdient mehr. Genau, unser mehr Land verdient denn? Noch mehr. Mehr Gleichstellung? Mehr. Genau. Da, ey, du hast genau in die Kante getroffen, die mich am meisten geärgert hat. Migration. Die Wagenknecht hat so einen Hals, sag ich dir. Schönen Hals hat die. Ich will das gerade nochmal selber aufmachen. Hals. Ja, Gleichstellung oder was? Von deutschem Boden muss Frieden ausgehen. Ja. Mhm. Einzige konsequente Friedenspartei im Deutschen Bundestag. Mhm. Die Lösung von Konflikten mit militärischen Mitteln lehnen wir grundsätzlich ab. Dafür bückt ihr Putin ein bisschen sehr, muss ich sagen. Statt eines Machtinstruments für geopolitische Ziele brauchen wir ein defensiv ausgerichtetes Verteidigungsbündnis, das die Grundsätze der UN-Charta achtet, Abrüstung anstrebt, statt zur Aufrüstung zu verpflichten. Und indem sich die Mitglieder auf Augenhöhe begegnen. Wir merken schon, jemand hat sich seine schönsten Träume mit Wachsmalkreide an die Tafel geschrieben und dazu Blumen und Schmetterlinge gemalt. Europa benötigt eine stabile Sicherheitsarchitektur, die längerfristig auch Russland einschließen sollte. Wie? Gegen Russlands Willen, oder was? Verpflichten wir die, oder machen wir eine Farbenrevolution in Moskau, oder was machen wir genau, Sarah? Ach. Ja, natürlich müssen die US-Waffen müssen weg und US-Truppen müssen, NATO-Gipfel, bla bla bla. Also ganz vieles, was ja antitransatlantisch, anti-westeuropäisch für mich klingt. Dann sagen sie nur, ein starkes BSW im nächsten Bundestag kann und wird verhindern, dass die Kriegsfalken und Taurus-Befürworter in der SPD nach der Wahl die Oberhand gewinnen. Finde ich einen interessanten Satz. Womit, was für der Bundestagswahl rechnet ihr? Wo die SPD das zu entscheiden hat, ob ja, der Taurus schon, geliefert wird oder nicht. Das ist schon wie beim letzten Mal ziemlich viel Glück zugehen für die SPD, ne? Kein weiteres deutsches Steuergeld bereitstellen, um diesen sinnlosen Krieg zu verlängern. Ja, mir wäre es auch lieber, wäre morgen vorbei. Aber das, wie gesagt, Wachsmarkreide, Schmetterlinge. Stopp sofortiger Waffenlieferungen an Israel. Ja, nee, Sarah, nee. Sofortigen Waffenstillstand. Na, hast du deinen Willen ja bekommen. Ernsthafte Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung. Sarah, habe ich ja eigentlich schon mal erklärt, was meine Definition von Wahnsinn ist? Wenn man die gleiche Scheiße immer wieder macht und glaubt, es würde dabei was anderes rauskommen. Zwei-Staaten-Lösung. Wie oft hat man die den Palästinensern schon angeboten? Sarah, wollen wir es zusammen sagen? Ein EU-Erweiterungsstopp, der auch für die Ukraine gilt, die sonst zum Fass ohne Boden für die deutschen Steuerzahler wird. Das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Einen gesamten EU-Erweiterungsstopp, der auch für die Ukraine gilt. Okay. Interessant. Erweiterungsstopp. Eine exportstarke Industrie braucht wettbewerbsfähige Energiepreise und Versorgungssicherheit. Ja, wir haben keine exportstarke Industrie mehr, Sarah. Auf jeden Fall nicht mehr lange. Gone, genau. Ja, genau. Weg ist es. Langfristige Verträge zu Energieimporten, die sich am Kriterium des niedrigsten Preises orientieren. Warum habe ich das Gefühl, der Putin hat so auf Papier ausgedruckte Sarah Wagenknecht-Maske auf? Wir fordern die Rücknahme des Verbrennerverbots und des Heizungsgesetzes. Guck mal, Sachen, die ich genauso unterschreiben würde. Die Gasnetze wollen wir erhalten, die dürfen nicht zurückgebaut werden. Langfristig werden wir Methan als Rückfalloption brauchen, zum Beispiel einer langen Dunkelflaute. Den CO2-Preis, der alles teurer macht, ohne dass es für die meisten Menschen Alternativen gibt, wollen wir abschaffen. Super. Der europäische Emissionshandel muss entweder globalisiert werden oder Deutschland soll auf EU-Ebene für seine Abschaffung werben. Ein europäischer Alleingang hilft dem Klima nicht, führt aber zum Niedergang unserer Industrie und zur Abwanderung, insbesondere der energieintensiven Branchen. Ja, dann gibt es 1001. Sie wollen vor allem immer Ausgaben steigern für Forschung und hier Lehrkräfte in Musikschulen und Erwachsenenbildung müssen besser versichert werden und Künstler, Investitionen in Brücken, Straßen, Schienen, ja. Schulen, Wohnungen, Netze. Ja, was alles von der Linken mitgebracht hat, ne? Mhm. So. Kommunale Selbstverwaltung, gleichwertige Lebensverhältnisse auf dem Land und in der Stadt. Wie wollt ihr das machen, Sarah? Kriegt ich jedes Dorf dann irgendwie so eine Innenstadt oder was mit Disco und Dönerladen und was weiß ich? Oder wie stellt ihr da immer dann so ein Dorf mitten ins Dorf, dann so eine kleine Stadt rein oder was? Was ist das? Gibt keine Dörfer mehr, Dörferverbots, oder? Ja, das ist auch eine gute Idee. Hier ja, hier sollen da Steuern senken für mittlere Einkommen, Venezuela-Fan und so, die Kapitalerträge besteuern, Grundfreibetrag erhöhen, gesetzliche Rente steuerfrei bis zu einem gewissen Punkt, Vermögenssteuer einführen, Finanztransaktionssteuer, also ganz viel Geld ausgeben und ganz viel Geld bei anderen Leuten einsammeln, von denen man glaubt, dass die zu viel davon haben. EU-Auflagen, die Unternehmen übermäßig belasten, deren Nutzen jedoch fragwürdig ist, sollten nicht mehr in nationales Recht übernommen werden. Sehr gut, sehr gut. Gefällt mir. Die Pflicht zur sogenannten Nachhaltigkeitsberichterstattung sofort aussetzen, Reform des Lieferkettengesetzes. Wir werden einen nationalen Tag der Entrümpelung einführen, der zweimal im Jahr stattfindet. Die Behörden sollen Führungskräfte und Mitarbeiter an diesem Tag den Fokus darauf richten, welche Regeln und Richtlinien nicht mehr gebraucht werden und wie Verfahren und Prozesse vereinfacht und beschleunigt werden können. Okay. Unnötige Stellen in Ministerien abbauen und dort wieder dafür dort aufbauen, wo Bürger und Wirtschaft mehr Service und Unterstützung brauchen. Okay. Super, also ihr streicht irgendwo Bürokratie und baut sie woanders wieder auf, nur so ein Spiel. So erreichen wir die Möglichkeit, Geld zu investieren in wichtige Projekte. Ich sehe das schon. Oh, regionale Wirtschaftskreisläufe und so weiter und so weiter. Wo kommt denn hier dann unser Kram? Mindestrente, bla bla bla, Rente mit 63, also lauter Geschenke an alle. In Schulen darf die Bundeswehr nicht mehr rein. Keine Militarisierung von Bildung. Und natürlich komplett kostenloses Essen für alle Kinder. Die Schätzung beläuft sich auf ca. 14 Milliarden pro Jahr, um das umzusetzen. Und damit kriegt dann auch der Sohn von irgendwem Reichen, kriegt halt auch das Mittagessen umsonst. Natürlich Mietendeckel, Mietpreisbremse, niedrige Preise im öffentlichen Nahverkehr, Straßen instand setzen, wenn nötig neue bauen. Also Geld scheint da zu sein beim BSW. Genau, in Kitas auch noch das kostenlose Mittagessen, genau das war das. Dann grundsätzliche Straffreiheit des Schwangerschaftsabbruchs bis zur 12. Woche. Empfängnisvergütung ist meist Frauensache, das heißt, dass Frauen in der Regel auch die Kosten hierfür tragen. Daher fordert das BSW, dass verschreibungspflichtige Verhütungsmittel von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden und Frauen und Mädchen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Alter Schwede, echt. Gibt es noch irgendwas, was den Menschen selbstbestimmt und selbst verantwortet? Warum sagt die Frau nicht zu ihrem Mann, hey, letzte Monat habe ich die bezahlt, gib mal 15 Euro, damit du die jeden Monat bezahlst. Kann doch jeder selber aushandeln. Dann die Kategorie Frauensport stellt auf das biologische Geschlecht ab, nicht auf subjektiv erlebte Genderidentität. Die Trennung im Leistungssport nach biologischem Geschlecht beruht darauf, dass Frauen in vielen Sportarten aufgrund physischer Unterschiede zu Männern bei gleichem Talent und Trainingsstand nicht konkurrieren können. Ja. Dann geht es um Sicherheit. Sichtbare Polizeipräsenz auf Straßen und öffentlichen Plätzen. Ui. Man möchte die Polizei von nachrangigen Aufgaben entlasten und man nennt dabei die Hausdurchsuchung wegen Politikerbeleidigung oder die Durchforstung des Internets nach möglichen Beleidigungen. Abschaffung von Paragraph 188, Beleidigung im politischen Leben des Volkes stehender Personen, Schützen von Rettungskräften und Vollstreckungsbeamten, Delegitimierung des Staates streichen, aber halt auch so, der versprochene Jobturbo für Ukrainer und andere Flüchtlingsgruppen mit Schutzstatus muss endlich umgesetzt werden. Sag mal, wovon träumt ihr denn nachts? Der Jobturbo. Wartet ihr auch noch auf den Doppelwumms am Ende? Ich kriege diesen Doppelwumms, ey. Ja, Sarah. Wer aus einem sicheren Drittstaat anreist, hat kein Recht auf Aufenthalt. Wer kein Recht auf Aufenthalt hat, hat keinen Anspruch auf ein Asylverfahren und auch keinen Anspruch auf soziale Leistungen. Wir fordern Gesetze und nötigenfalls das Grundgesetz so zu ändern, dass Flüchtlinge nach schweren Straftaten ihren Anspruch auf ein Asylverfahren in Deutschland verlieren und der Schutz für Abschiebung auf Fälle begrenzt wird, in denen klare Indizien vorliegen, dass den Betroffenen im Herkunftsstaat die Todesstrafe droht. Zuwanderer, die in schwerer Weise mit dem Gesetz in Konflikt kommen, müssen ausgewiesen und nötigenfalls abgeschoben werden. Entsprechende Behörden und Gerichtsverfahren sind zügig und vorrangig zu betreiben. Ausländerbehörden und Gerichte sollen sich vorrangig auf diejenigen konzentrieren, die noch nicht integriert sind oder sich gar nicht integrieren wollen. Und dann hier was sehr Sympathisches, weil das habe ich bei noch niemandem gelesen, den globalen Migrationspakt, der Deutschland zur Förderung internationaler Migrationsbewegung verpflichtet, wollen wir schnellstmöglich aufkündigen. Wir wollen ein gesellschaftliches Klima herstellen, in dem jeder Bürger das Gefühl hat, seine Meinung frei äußern zu können. Ist halt doof, wenn eure Vorsitzende mal, als sie noch bei der anderen Partei war, die damals noch PDS hieß, gesagt, die einzige war, die sich nicht durchringen konnte, bei der Vorstandssitzung das Töten von Menschen an der Mauer zu verurteilen. Wenn die jetzt sagt, ja, aber ich will, dass ihr alle eure Meinung sagen könnt, klingt das für mich ein bisschen hohl. Wir können uns alle ändern, aber... Die Konsequenzen hat sie ja nicht dabei. Ne? Ja. Wir fordern, dass die Grenzen der Meinungsfreiheit nicht durch die Verwendung unklarer und undefinierter Begriffe aufgeweicht werden. Wir fordern die Abschaffung von Meldestellen und deren Finanzierung mit Steuergeldern. Die strukturelle Erfassung und Auswertung von Meinungsäußerungen durch den Staat lehnen wir ab. Wir fordern die Beendigung der Finanzierung von Projekten, Programmen und Organisationen, die den öffentlichen Diskurs beeinflussen sollen und für bestimmte politische Meinungen stehen. Ein sogenanntes Demokratiefördergesetz lehnen wir ab. Wir fordern die Einhaltung des verfassungsgemäßen Neutralitäts- und Sachlichkeitsgebots. Eine Diffamierung andersmeinender schadet der Debatte ebenso wie eine Moralisierung, die von notwendigen inhaltlichen Auseinandersetzungen ablenkt. Wir fordern, dass das Strafrecht nicht unangemessen zulasten der Meinungsfreiheit ausgeweitet wird. Wir fordern eine unabhängige Staatsanwaltschaft ohne Weisungsgebundenheit, denn momentan sehen wir, wie der Europäische Gerichtshof ein unabhängiges Handeln nicht gewährleistet. Aufarbeitung der Corona-Zeit, Erfassung und Entschädigung von Impfschäden entbürokratisieren, grundlegende Reform des ÖRR und eine Neuverhandlung des Medienstaatsvertrags, keine Erhöhung des Rundfunksbeitrags, Vergütung von Intendanten und Direktoren deutlich reduzieren und künftig an die Besoldung des öffentlichen Dienstes koppeln. Honorarzahlungen an Kommentatoren, Experten und Prominente sollen begrenzt und öffentlich einsehbar sein. Wir fordern, dass Kontrolle über den ÖRR und die Besetzung der Gremien parteifern organisiert wird und der Einfluss der Gebührenzahler gestärkt wird. Wir fordern die Einrichtung einer Enquete-Kommission, die Berichterstattung und Kommentierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, darauf zu untersuchen, ob sie dem Auftrag zur objektiven Information und Regierungsferne entspricht. Aber gleichzeitig unterstützen sie auch eine urlinke Initiative, die da heißt Schutz von Kunst und Kultur im Grundgesetz. Und das heißt, ist nach meiner Recherche nichts anderes, als wir brauchen dringend Geld für notleidende Künstler. Und das ist ja eine der typischen Geschichten halt von links. Weg in die Überwachung stoppen, sammeln, speichern individueller Verhaltensdaten, verbieten. Mehr Open Source, das finde ich auch geil. Ja, lasst uns auf jeden Fall versuchen, alles auf Open Source umzustellen. Wird schon nicht irgendwie komplett zur Hölle gehen, wie damals in München, wo das war. Ja, am besten alle gleichzeitig. Wir wollen das Bargeld erhalten, Einschränkungen seiner Nutzung zurücknehmen. Der Wechsel von ausscheidenden Politikern in Wirtschaftsbranchen, mit denen sie vorher zu tun hatten, darf allenfalls mit einer Karenzzeit von mindestens 5 Jahren zulässig sein. Also ja, leider eine ganze Menge wirklich guter Forderungen, die ich sofort hier und mit meinem eigenen Blut unterschreiben würde. So Sachen wie Austritt aus dem Global Compact for Migration. Aber halt auch jede Menge, ja, und dann hier Geld und hier und hier und für euch noch ein bisschen Geld und für den und hier und das zahlen wir auch noch und das können wir finanzieren, das, und ich verstehe nicht, wo das herkommen soll einfach. Das, ja, Fiat-Geld wahrscheinlich, nehmen wir mal an. Ja, musst du drucken oder so. Man hat ja hier einige einige Kriterien oder Finanzierungsfelder benannt, die man von der Schuldenbremse ausnehmen will, und dann schiebt man da halt einfach so viel rein, wie man kann, und stopft mit dem Rest woanders die Löcher. Ja, apropos Geld, wollte ich hier noch einen kleinen Einschub. Hatte ich ganz vergessen, obwohl das eigentlich mich so sehr aufgeregt hat. Schon lange nichts mehr. Also, und zwar ist das hier dieser super schlaue Populismus von den Grünen hier. Die fragen, wer zahlt? Na, das ist ja normalerweise immer böse, wenn man so Fragen stellt, wie wer soll das eigentlich bezahlen und so. Sind immer nur die Schutzsuchenden und die Unschuldigen und weiß ich nicht was. Und ganz magisch wird das alles bezahlt. Aber hier stellt man sich jetzt plötzlich die Frage, wer zahlt? Jetzt schaut mal, wer jetzt zahlt. Mia, Pflegerin, die hat einen produktiven Beruf bestimmt und die zahlt nämlich 20% ihres Einkommens. Ja, da kann man auch nichts dran ändern, ne? Vielleicht irgendwie Steuern ändern oder so. Tanja, Unternehmerin, zahlt für sich und Mitarbeitende. Wollt ihr auch nichts dran ändern? Könntet ihr ja machen. Und Amar, der Selbstständige, der zahlt auch Kranken- und Pflegeversicherung. Die zahlen alle hier, aber jetzt kommt's. Wer nicht zahlt, der zahlt nicht hier. Der Kapitalhai. Oh. Der zahlt nicht. Kapitalhai. Das ist ungerecht. Und der Haifisch, der hat Zähne. Und die trägt er im Gesicht. Ja. Schon ja. Oh, der Kies, der hat ein Messer. Doch, das Messer, das sieht man nicht. Ja, so eine Frechheit. Also ja, aber der Kapitalhai, der lebt von Millionen aus Kapitalerträgen. Das wird ja illegal sein, dass man Kapital besitzt. Der lebt von Millionen aus. Millionen. Wie viele Leute in Deutschland leben von Millionen, die sich ständig von Kapitalhai erträgen? So, ich gehe morgens auf die Bank, da sind da schon wieder 30 Millionen mehr drauf. Du kriegst die Tür nicht zu. Ja, klar. Gibt es ganz viele. Die muss man natürlich jetzt. Okay. Ja. Also normalerweise, ja, normalerweise, was man mit Hai bezeichnet, Miethai. Hier, Kredithai. Also irgendwelche Leute, die. Ja, und Chris, ich verstehe nicht, was du meinst. Steht doch in einer Reihe. Kredithai, Miethai, Kapitalhai. We listen and we judge. Ja, stimmt auch wieder mal. Oh ja. Stopp! Kapitalhaie leben von Millionen aus Kapitalerträgen. Kann sich aber kauft sich das Buch Der rationale Kapitalist, um Kapitalhai zu werden. Der Rainer Tentakel wirft ein, es gibt auch noch den Energiepreishai. Nee, den gibt's und nicht. Den Wärmepumpenhai. Das heißt Gerechtigkeit. Und den ÖR-Gebührenhai. Klimaschutz. Demokratie, Demokratierettung. Ja. Reden wir nur noch in Schlagwörtern heute. Ja, stimmt auch. Das ist alles Hai bei diesen Leuten. Ja. Ja, sag ich ja, nur Gegner überall, ne? Chinesen, Amis, Russen, Araber, alles Gegner, Gegner, Gegner. Das ist High Life bei denen. Partner. Ja. Ich meine, wie gesagt, es gibt ja auch ein Geldsystem, könnte man hinterfragen, ob es da nicht irgendwie Profiteure gibt, so Unberechtigte. Aber so einfach so über den Kamm. Also ganz Kapitalbesitzer ist es typisch. Sind sie halt wieder losgerannt und haben hier halt auch in diesem Beitrag hier behauptet, ja, das ist ja erst ab einer ganz hohen Schwelle und die ganzen Kleinanleger, aber die sind ja nichts. Die Großanleger, das sind dann wirklich so Dinge. Und dann haben sie die alle gefragt, ja, wann denn? Wann ist denn die Schwelle? Wann ist denn die Schwelle? Wann ist denn die Schwelle? Ja, ganz, ganz oben, ganz oben, ganz oben. Also wenn man so 20.000 Euro in Aktien hat, ne? Ja. Und da ist der Robin Alexander hingegangen. Das war dann eine von den Antworten. 20.000 Euro. Hier, ganz oben, ja. Millionen gewonnen. Von Kapitalerträgen. Gewonnen. Und da ist der Robin Alexander hingegangen und hat gesagt, ja, aber hier in eurem Programm, da steht aber drin, ihr wollt das für alle haben. Da steht nämlich keine Schwelle. Ja, Schwelle muss man mit der CDU verhandeln, ne? Kapitalhai. Mehrwertsteuerhai. Grundsteuerhai. CO2-Beitragshai. Solidaritätsabgabenhai. Frauenhai. Hai. Habeckhai. Sei vorsichtig. Bademantelhai. Fluchthai. Auch ein großes Problem. Treffen sich zwei Fische, sagt der eine Hai, sagt der andere wo. Ja, genau. This is that old. Der war schon ein Witz, als ich ein Kind war. Meine Tochter findet den klasse. Ja, in dem Alter findet man das klasse. Wie oft darfst du den erzählen? Jeden Tag fünfmal, ne? Finde ich immer noch gut. Ich meine, eine Leidenschaft für Flachwitze schon früh einem Kind mitzugeben, ist eine wirklich gute Entscheidung. Ja, auf jeden Fall. Also zur Charakterbildung. Langfristig gedacht, die Kolumne von Ricarda Lang. Jetzt wird mir klar, warum Musk wirklich mit der AfD kuschelt. Und zwar ist es eine grauenhafte Kolumne, aber, finde ich das Wort auch gleich, sie schreibt Broligarchy. Langfristig gedacht ist ja auf jeden Fall auch. Was schreibt sie, Broligarchy? Oh Mann, ey, Broligarchy. Da kann ich nochmal den Motto nochmal hochheben hier, Bros before Hosts. Ja, ist mal anders. Ja, Methoden genau. Sie redet halt. Oligarchy, das klingt ja fast so wie Oligarchy auf Englisch. Ja. Ist ja so gemeint. Ja, Broligarchy, ja. Schlau. Voll. Ich lese den Absatz mal gelesen, vor. Ey. Wo wirklich Gefahr lauert, denn während wir uns kollektiv über Nebensächlichkeiten aufregen, geht nicht selten unter, wo wirklich Gefahr lauert. Aufregen, beim Thema bleiben. In Wahrheit geht es Elon Musk doch weder um Meinungsfreiheit noch um ein bisschen weniger Bürokratie. Er will eine globale Broligarchy, ein System, in dem sich reiche Männer fernab aller Regeln die Macht aufteilen und sie ohne Rücksicht auf Verluste ausüben. Ja, wer kennt sie nicht, die Männer, die so gerne aufteilen? Ja, Habeck, Reichen, wie sie alle heißen. Ich hätte das über seinen Tunnel auch gedacht, aber es stimmt schon, Elon ist auch ein komisches Beispiel also in der Beziehung. Das war keine Verschwörungstheorie, das ist ein ganz schlauer Take. Fortschritt der letzten Jahrzehnte setzt er eine Kultur des Egoismus entgegen. Sein Angebot, das in Zeiten großer Verunsicherung ebenso große Resonanz hat, ist unmissverständlich. Nach uns die Sinnflut. Scheiß auf die Spielregeln. Solange es uns nützt, ist alles rechtens. Ganz egal, welchen Preis andere dafür zahlen. Das ist die absolute Verantwortungslosigkeit. Was ist das für eine Projektion, ey? Nach uns die Sinnflut, ne? Egal welchen Preis wir bezahlen. Eine Kugel Eis wahrscheinlich. Die Klimakrise wird in dieser Denke weggeredet, denn im Gegensatz zu den allermeisten Menschen auf diesem Planeten kann man sich als Multimilliardär ganz gut von ihren Folgen schützen. Fragen von Gerechtigkeit oder Ausgleich spielen keine Rolle, denn wer nicht reich genug ist, ist halt selbst schuld. Erst recht, wenn er oder sie die falsche Nationalität hat. Oh wow, was für echt Unterstellungen. Ja, es ist halt schon heftig. Also es greift irgendwie nichts Substanzielles an, geht auch auf keine Argumente ein. Man hat Sprachwitz, ne? Hier ist lang, Bindestrich, fristig gedacht zum Beispiel, weil es ja von der Ricarda Lang ist. Das ist schon Fokus, mein Lieber. Die Kolumne von Ricarda Lang, langfristig, warum hat sie es nicht lang und breit ausgebreitet? Ist gut, ja, ne? Genau. Ja. Aber Kolumne ist ein Wort, mit dem sie umgehen kann. Hm. Da ist ja schon NE hinten, das kann sie nicht falsch machen. Ich habe die Kolumne geschrieben. Weil ich statt Kolumen meinst, ja? Ja, Kolumen. Ja, genau, Volumne. Ah, ich dachte, ihr hättet das in der letzten Woche schon gehabt. Hier gibt es offensichtlich bei React eine Petition, dass man muss gestoppt und sein nichts abschalten. Eine halbe Million Unterzeichner, meine Güte, das ist ja wie ein Idiotenfachschein, den man persönlich beantragt. Das sind weniger als die Wähler der Grünen, also wen interessiert es? Ja, immerhin, aber. Who cares? Ja, und die würden jedes alles unterschreiben, was Heiland Robert ihnen vorschlägt. Aber ich möchte mal zu bedenken geben, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir die Nachricht noch, TikTok ist ja in den USA jetzt auch aus. Unter Umständen schalten die Arschlöcher einfach ab. Je nachdem, was für eine Plattform, was sie dafür Streit haben oder so. Männer wie Elon Musk zerstören die sozialen Medien, wie wir sie kennen. Ja, wie ihr sie kennt. Ja. Seine Plattform X, früher Twitter, ist längst ein Sumpf aus Hass, Hetze und Fake News. Doch zumindest in Europa können wir ihn stoppen. Einen Scheiß könnt ihr. Aber mit so einer Petition muss ich doch irgendwann eine Regierung oder ein Parlament beschäftigen oder wie oder noch. Gut, ihr müsst es annehmen, aber immerhin kriegen sie dann irgendwie das Thema mal da rein oder so. Obwohl es ja da drin ist. Also. Ja, es gab früher diese Reichsschrifttumskammer, die drüber entschieden hat, was in Deutschland veröffentlicht werden darf und was nicht veröffentlicht werden darf. Ja, ist schon in Ordnung. Da stehen die in einer schönen traditionellen Reihe. Und man muss halt immer daran erinnern, dass Musk weder Twitter gemacht hat, noch dass Twitter vor Musk in irgendeiner Form viel besser gewesen ist. Es geht rein um das Bias von den Leuten, die jetzt merken, dass man halt die Rechten nicht mehr so und die Konservativen nicht mehr so unter Kontrolle bringen kann, wie das unter Jack Dorsey der Fall war, wo man einfach irgendwo angerufen hat, gesagt hat, hier, der hat gesagt, die eine Politikerin ist dick, sperr den mal. Und dann ist der gesperrt worden. Das war früher so. Das ist alles, was sich geändert hat. Und die Meinungen, die ihr nicht lesen wollt, werden jetzt nicht mehr gelöscht. Das ist alles. Und da sind eine halbe Million Leute so getriggert von, ja, sie dass sie lieber Algorithmus die Meinungsfreiheit einschränken wollen. Jo. Und sie wollen auch den Algorithmus haben oder beziehungsweise sehen oder so, mal untersuchen dürfen. Das ist doch frei schon, oder nicht? Geht doch auf GitHub. Ja, gibt's doch links. Also das sind auch so Argumente, die dann irgendwie ja, also Hilfsargumente zu sein scheinen, wenn den Leuten nichts Besseres einfällt. Dann sind sie. Nö, das sind Scheinargumente. Scheinargumente eben. Das ist einfach so, wie die Tagesschau das auch macht. Einseitig, einseitig drüber gesprochen und ja. Ja. Und der Elon cheatet, oder was? Klare Meinungs. Ja, Elon behauptet, dass er unter den irgendwie Top 100 der Path of Exile 2 Spieler wäre. Und dieses Video hier, was uns jemand auf unserer Meldestelle gemeldet hat, das macht hier einen sehr überzeugenden Case dafür, warum das wohl wirklich so ist. Dass er das heißt, er bezahlt wahrscheinlich jemanden dafür, dass er seinen Charakter boostet oder was? Ja, mein Lieblingsbeispiel war das ganz am Ende. Gaming by talking to German government. Stimmt, and if you needed any more proof that Elon is 100% boosted, he was playing the game today inside of maps blasting while simultaneously on a X space talking to like some far right wing part of some German government. I don't know, some political bullshit. Okay. Die Deutsche sehr unterhaltsam. Yeah. Aber ich meine, also wenn das wirklich so ein hochfunktionaler Autist ist, warum soll er nicht, während er da ein bisschen locker mit der Alice quatscht, die auf Grundschulniveau Englisch mit ihm spricht, ja, so nicht nebenbei noch ein paar Orks wegblast? Aber die anderen Beispiele sind auch. Ja, klar. Ich kann mir schon vorstellen, dass er seinen Charakter boosten lässt. Warum auch nicht, er hat das Geld, ja. Ja, also der hat wohl gar keine Ahnung, was in diesen Spielen irgendwie wichtig ist, aufzunehmen irgendwie und so. Also an Items und Zeug. Und das legen sie ja alles da. Ja. Und ja, dann wieder mit Joe Rogan irgendwie, der meint so, boah, du bist einer von den Besten. Und, ja. Und da haben sie noch diesen anderen hier, Duncan Dingsbums, wie der heißt, den schon wieder vergessen, diesen hier. Und der sagt irgendwie so, ja, das ist ja unmöglich, das alles zu machen, so sein, er lässt jemand anders dafür. Der Elon hat 12 Kinder oder so. Das ist die werden angekettet morgen. Heute bist du dran, X423. Ich will bis heute Abend auf Level 48 sein, sonst gibt's Haue. Aber die ziehen ja wahrscheinlich die Frauen da alle mit dem vielen Geld von ihm groß oder so. Die brauchen wahrscheinlich alle nicht mehr arbeiten. Da ja, reicht das dann auch, keine Ahnung. Ja, warum er das nötig hat, frage ich mich halt. Ja, warum? Männer, die ganz oben in der Dominanzhierarchie stehen, die haben im Schnitt 10 Kinder. Also. Nein, ich meinte in Path of Exile 2 seinen Charakterboost. Ja, ist ein Spaß so zu sein, nach dem Motto, aber das schafft er auch noch, was ein Wahnsinn. Aber okay, der Rainer Tentacle sagt, dass Elon inzwischen alle Tweets dazu gelöscht hat und außerdem sagt er, das Problem ist, dass er andere öffentlich dafür angegriffen hat. Und auf Twitter willkürlich mit ihren Verifizierungen in der Folge umgesprungen ist und sich mit Asmongold angelegt hat. Okay, naja, gut. Das ist natürlich irgendwie eher kontraproduktiv. Tick. TikTok. Wenn ich das vorlese, muss ich das empfinden. Sorge vor Schnee. Ja, wie war TikTok? Ist in Amerika jetzt offline gegangen, wohl freiwillig, weil sie irgendwie jetzt nicht einhalten können. Und dann. Ist das denn jetzt? Ich kann es mal reinscrollen, vielleicht kann ich auch mal vorlesen von hier aus. Rechte Wende, nein. TikTok. Nein, du bist auch offline gegangen, seit kurz vor Inkrafttreten des gesetzlichen TikTok-Verbots. Achso, ja, auch noch das. Verbot, einen Tag bevor der Herr Trump anfängt, lassen Sie so ein Verbot da in Kraft treten. Begrüßt US-User statt des Kurzvideos einen Hinweistext. Sorry, TikTok ist not available right now. So, das leid, TikTok ist nicht verfügbar. Und eingesetzt, dass TikTok verbietet, ist in den USA in Kraft getreten. Unglücklicherweise bedeutet dies, dass Sie TikTok bis so weiter nicht nutzen können. Was heißt denn, es ist verboten worden? Sind jetzt irgendwie Regeln in Kraft getreten oder ist das schlicht und einfach dieses Netzwerk dann verboten worden? Ich meine, Muss man ja auch eine Begründung eigentlich für haben, ne? Die haben denen schon seit längerer Zeit gesagt, wir machen euren Laden zu, weil ihr, weil wir nicht wollen, dass halt die Daten der amerikanischen Jugend irgendwie auf Servern in China landen. Ihr müsst euer Geschäft entweder verkaufen oder abspalten und dafür sorgen, dass die Daten halt in Amerika bleiben. Und das ist nicht passiert. Und damit hat TikTok jetzt gesagt, bevor wir dann halt bestraft werden, weil wir diese Vorschriften nicht einhalten und auch uns nicht abgespalten oder verkauft haben, das Amerika-Geschäft, das sind die dem zuvor gekommen, haben gesagt, dann machen wir den Laden jetzt zu. Aber Trump hat ja schon gesagt, er will, wenn er Präsident ist, denen weitere 3 Monate geben, um das auszusortieren, in denen sie weiterhin den Dienst anbieten dürfen. Also warten wir es mal ab. Okay. Die Chinesen haben keineswegs aufgegeben, setzen nun auf Donald Trump, der Montag angelobt wird. Wir schätzen uns glücklich, dass Präsident Trump angedeutet hat. Mit uns lösen wir, hast du ja gesagt im Prinzip. Ja, ich habe daraus so ein bisschen gelesen, dass das auch für andere Netzwerke vielleicht mal passieren kann, die sich an irgendwelche bescheuerten Regeln von bescheuerten Politikern nicht halten. Dass ihnen dann sowas droht. Ne? Wie gesagt, die X-Löschungen in Europa halte ich durchaus für möglich, zum Beispiel. Oh, ich sehe gerade, die haben auch Marvel Snap offline genommen. Das ist ein Online-Spiel, also auch nicht nur halt hier Sachen mit Inhalten, sondern auch sich auch einfach Dienste. Achso, genau, es erinnert mich jetzt zumindest ein bisschen an die Russen. Das heißt, jetzt die sollen Daten nicht nur in China speichern oder was. Ich meine, die Russen machen das ja so ähnlich, dass sie nur in ihrem Land die Sachen übers Netz lassen oder so. Das ist also ein bisschen verschlossener, das Netz eben. Oder verstehe ich es falsch? Was ist das, ja? Ja, ich glaube, es geht einfach um die Hoheit über die Daten und um die Sicherstellung, dass die halt nach den Regeln der USA behandelt werden, was Sicherheit, Auswertung etc. pp. Angeht. Wir wissen ja, dass China eine absolute Datenkrake ist. Ja, so ich nicht so gerne, stimmt. Ja. Und der Tannhäuser fragt nochmal nach, Snap, nicht Rivals, Snap, Marvel Snap. Ja, die steile These der Woche meiner Meinung nach, hier kommt von der Zeit online, Social Media ist tot. Ja genau, deswegen ist ja auch so alle drüber auf, dass der Muster irgendwie eingreift in seinem Social Media Netzwerk, ne? Weil er so tot ist. Auf Twitter hat das jemand schön verglichen mit dem Droschkenkutscher. Ja, die verdammten Benzinwagen, die sind am Ende. Ja, ja genau. Ja, finde ich Banane, also. Man kann sich die Thesen nochmal angucken. Sie hat 3 wesentliche Thesen oder hier genannt Konstruktionsfehler wohl aufgelistet. Digitale Vernetzung als Selbstzweck, ja. Früher einmal hieß Facebooks Motto, die Welt offener und vernetzter machen. Hinter dem Satz steht eine grundlegende Idee, die prägend für die Anfänge des Internets war. Wenn wir uns alle miteinander vernetzen, dann führt das automatisch zu einer freieren und irgendwie besseren Welt. Ja, how kommt man auf so eine Idee? Naiv. Also, ja. Die hohe Licht bei den Plattformen, ja, Moderationsmacht ist angeblich ein Problem. Ja, aber die moderieren ja, also X moderiert ja jetzt aber relativ wenig. Das ist dann auch mit der Macht nicht mehr so schlimm. Ja, ist so immer so, also alles ist verkehrt, ne? Also wenn es nicht genau so gemacht wird, wie die sich das vorstellen, das ist alles falsch. Also entweder die moderieren nicht genug oder die moderieren oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist es mal verkehrt, wenn es nicht genauso läuft, wie sich das vorstellt. Also, und sie könnten ja zivilisiertere Konversationen forcieren. Ne? Und sie gehen halt von X weg, die ganzen Leute, und sagen, dass das halt alles da so schlimm ist. Dabei hat X ja nur echt das funktionierendste System gegen Fake News. Also die Community Notes sind in meinem Buch ein ziemlich großer Erfolg gegen Fake News. Finde ich auch. Also, und das ist genau eigentlich der Aspekt, der diese ganzen Leute wegtreibt, zum Beispiel die deutschen Medien, weil die kriegen einfach eine scheiß Community-Note, wenn sie das nächste Mal irgendwas behaupten und das passt denen gar nicht. Weil das Schöne ist, das hat auch jemand auf Twitter gesagt und das stimmt auch, viele von diesen Leuten, die sich jetzt zurückziehen, sind reine Verkündungskanäle. Da findet kein Austausch statt. Bundeswehr, Verteidigungsministerium, Hessischer Rundfunk, das sind reine Verkündungskanäle. Die haben einfach nicht begriffen. Die benutzen das weiterhin wie ihre Fernsehsender und ihre Radios und ihre Zeitungen. Und sie haben nicht begriffen, was Social Media ist. Deswegen ist dieser ganze Artikel hier eigentlich schon Mumpitz, weil er halt aus der letzten Generation kommt. Aus der vorletzten. Ja, ich finde auch, dass sie nicht viele Punkte hat, außer dass eben der Zuckerberg ja natürlich auch den entsprechenden Verhältnissen schon entgegenkommen will oder so. Das ist ja richtig, ne? Das kann man ihm wohl unterstellen, aber es ist ja auch nicht bösartig. Ja. Im Joe Rogan Podcast setzte sich Zuckerberg diese Woche hin und haderte öffentlich mit seiner Rolle als Arbiter of Truth. Wie schied sich denn der Wahrheit? Diese sei ihm nach der US-Wahl 2016, das fand ich auch erstaunlich, dass das alles so 2015, 16 losging. Gut, hat sicher mit der Migration in Europa zu tun. Aber ja, Gamergate, ne? Diese sei nach der US-Wahl 2016 aufgerückt worden, sagte er. Und weil er damals den traditionellen Medien geglaubt habe, dass Desinformation auf Facebook für den Wahlsieg Trumps mitverantwortlich gewesen sei, habe er sich zu mehr Moderation und mehr Faktenchecks durchgerungen. Allein diese Aussage schon, ne? Es kam immer mehr von denen, ne? Immer mehr, hat er ja auch gesagt, ne? Ich habe nie genug gekriegt. Hier sagen die traditionellen Medien gerade, er hat gesagt, die traditionellen Medien haben mir Bullshit erzählt. Und das ist dann hier Punkt 3, die Neutralitätslüge. Ich finde es auch geil, dass er sagt, dass er das offensichtlich so erschreckend fand, dass Trump gewonnen hat, dass er sich in der Pflicht gesehen hat, jetzt was zu ändern, damit der Trump nicht, wo sind wir hier überhaupt? Ja, ja, und vor allem ich erklären musste, dass das Satire nicht löschen will und so weiter. Das ist so, ich finde es klasse, dass Marx sich seine Gesinnung geändert hat, aber das war halt so gefühlt so, oops, I did a really bad thing, but anyhow, they forced me. Also wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen so, ja, Marx, okay. Ja, wenn man es, wie soll man sagen, wenn man ehrlich damit umgeht, dann ist es ja eigentlich auch offensichtlich, dass natürlich solche Läden auch zu Dingen gezwungen werden können vom Staat, ja, klar. Das war Gesetze deswegen und es ist ihnen offensichtlich auch wichtig. Ja. Trumps Haustür scheint eine Drehtür zu sein, momentan auch. Ne? Ja, tatsächlich war Bill Gates bei Donald Trump zu Gast und das war scheinbar ein ganz interessanter Austausch. Also, ein Blick. Die Beerdigung von dem Carter soll ja auch ganz interessant gewesen sein, ne? Was das Treffen der ehemaligen Präsidenten so angeht. So die einen miteinander geredet, die Hillary nur auf den Boden geguckt und so. Die Kamala Harris sich dann noch dazu gesellt und auch keinen begrüßt. Und, ja, der Trump mit Obama zusammengesessen, hier ein bisschen geschnackt und gelacht und so. Ja, witzig. Ja, ich bin mal gespannt. Der Trump, der ist ja aus der WHO raus und die Bill und Melinda Gates Stiftung macht ja da viel auf dem internationalen Parkett. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also, ja. Jo, auch das. Und selbst der CEO von TikTok wird bei Trumps Amtseinführung am 20. Januar mit dabei sein. Also, stand auch noch in dem Artikel, dass Trump eben viele Leute empfängt. Also. Hier Schrupalla, Naomi Seibt. Ja. Und Stefan Kretschmer. Yeah, Naomi. Stefan Kretschmer. Stefan Kretschmer? Keiner Scherz. Nein, der gehört ja nicht hin. Streich den wieder. Ist das der Handballer? Ja, klar. Einfach mal zustellen, wieso nicht? Genau, ja, ja, so. Hör mal, was macht denn hier? Naja, egal. Gib mal Bier. Oder vielleicht der Jennecke, der hat ja einen Zweitwohnsitz in den USA. Ne? Das ist auch geil, ne? Jo. Mister, ihr müsst alle jetzt mal hier kleinere Klimakuchen backen. Genau. Einen Zweitwohnsitz in L.A. Wie bist du da hingekommen, Hans, mit dem Ruderboot? Bist du mit Greta in eine Fahrgemeinschaft rübergesegelt? Oder vielleicht mit GEZ-Money. Ja, ja, ja, hier ist eine Sendung vom Servus TV, wollte ich euch mal empfehlen. Das ist nämlich der Voski Rauch, der ja wegen des Korrektivtreffens, das er mit einigen Rechten und AfD-Leuten hatte, von Korrektiv abgestraft worden. Und er sitzt zusammen auf jeden Fall in dieser Fernsehsendung mit dem Chef, glaube ich, ist es von der Korrektiv tatsächlich. Und das ist wirklich sehr interessant. Also der Fußgerau ist wirklich auf, wie soll man sagen, auf 180 oder so. Also noch nicht so wirklich, aber er ist ja total nervös sozusagen, aber irgendwie auch richtig ein bisschen kampfeslustig sozusagen. Und der Typ von Korrektiv, ja, der wiederholt so ein bisschen Blödsinn im Prinzip. Ne? Also was sie sich dann dazu ausdenken, dass das irgendwie, was mit Remigration gemeint wäre, dass das so ein riesen Set von Gesetzen und so weiter wäre, dass man schnüren würde und so. Aber ich meine, sowas, wenn das wirklich passiert, das sieht man auch, wenn es entsteht. Da muss man nicht irgendwie schon meilenweit vorher unbedingt so groß vorwarnen und solche Lügengeschichten deswegen spinnen, sag ich mal. Ja, kann man sich natürlich gut angucken. Er hat zwischendurch nochmal gewarnt, den Dings, den, also der Fusker hat nochmal den Typen von Korrektiv gewarnt, dass er, ja, dass er sich nicht so weit aus dem Fenster legen soll, lehnen soll mit seinen Aussagen. Es kriegt da die einstweilige Verfügung wieder rein und so. Also, das war ein echt interessantes Aufeinandertreffen. Ja. Servus TV. Irgendwas mit links und rechts oder so, ich weiß, glaube ich. Auf jeden Fall die Diskussionsrunde. So, die Anna Schneider war auch dabei. Das war auch ganz gut. Hat auch ein paar gute Takes gebracht. Ja, also bald sind Wahlen. Das war die letzte Sonntagsfrage zur Bundestagswahl nach Insa für Bild am Sonntag. Und die Leute wählen immer noch CDU. Ja, aber das sieht ja echt jetzt langsam, kriegen wir doch dann endlich mal so richtig schön Weimar-mäßige Kleinparteien-Geklüngelverhältnisse, wenn die Linke es jetzt auch noch über die Hürde schafft, lache ich mir einen Ast. Please not. Dann, was die Leute reitet, die FDP weiterhin zu wählen, ich kann es dir nicht sagen, genauso wenig, ich meine, Grüne, SPD sowieso nicht, aber ja. Es ist nur Mövenpick. Meinst du, die Belegschaft von Mövenpick reicht aus? Oder ist das eine Metapher für die Hotelbranche? Ja, toll. Ja, und das kann ja auch lustig werden, weil mit der Formation reicht es ja dann nicht mehr so einfach für Schwarz-Rot und solche Sachen. Ne? Also sicherlich sagen die Leute sich so, boah, jetzt reicht es, jetzt will ich wieder CDU. Ja, jetzt will ich, nee, aber eigentlich sagen die Leute, ich will nicht mehr, also da, die Zahlen gehen runter. Der ist jetzt zum ersten Mal seit langer Zeit unter 30%. Ich erinnere nochmal daran, dass der Herr Wüst die Frau Merkel eingeladen hat. Und der Herr Merz hat in den letzten Tagen wieder sehr viel Unsinn geredet, was in meinen Augen Unsinn geredet zu Sachen wie Atomkraft und so. Und die Leute merken langsam, dass sie halt schwarz-rot-grün kriegen werden. Und das heißt, es können nur Dinge durchgesetzt werden, die Leute abnicken, die uns die letzten 3 Jahre in den Abgrund buxiert haben. Großartig. Ja, was willst du denn so Dörfer machen auch? So hier so Bremen, die haben 28% SPD und 22% Grüne. Wie willst du denen denn... Kann man ganze Städte ausbürgern? Stehen die doch gar nicht mehr. Kann man ganze Städte ausbürgern? Nein. Nicht können wir die verschenken? Ja, kann man. Dass man die an Holland verschenkt oder Dänemark. Gegen ein kleines Salär vielleicht. Oder Niedersachsen. Ja, nehmt ihr die? Ja das sowieso, das wäre ja sowieso sinnvoll, so Sachen auch wie Bremen und Hamburg und so endlich in die Bundesländer zu integrieren, damit wir mit diesem Unsinn aufhören können. Ja. Außerdem werden auch keine Familien auseinandergerissen, wenn Individuen abgeschoben werden. Familien können zusammen deportiert werden. In Österreich haben wir ein bisschen andere Situationen, nämlich die, dass die ÖVP mit der FPÖ jetzt gerade, oder eher andersrum, die FPÖ hat die ÖVP zu Koalitionsverhandlungen empfangen. Und es gibt wohl auch Gemeinsamkeiten und man klopft sich dort ab. Und es könnte durchaus sein, dass in Österreich passiert, was offensichtlich auch der deutsche Wähler zum Ausdruck bringt, nämlich eine Koalition zwischen Mitte und Mitte rechts. Und jetzt melden sich die Kulturschaffenden zu Wort. Wer hätte es gedacht? Und die fordern ein sofortiges Verhandlungsende zwischen FPÖ und ÖVP. Weil die FPÖ ist in keiner Regierungskonstellation tragbar. Schon die Aussicht, sie könnte regieren, führt dazu, dass sie sich offen für Zensur ausspricht. Neben den kritischen Medien gehören auch Kunst und Kultur zu den seit 30 Jahren gepflegten Feindbildern der FPÖ. Dass sie davon die Volkskultur ausnimmt, hat die Volkskultur nicht verdient. Trotz öffentlicher Demütigung verhandelt die ÖVP dennoch mit den Freiheitlichen und ist bereit, dieses entwürdigende Schauspiel bis zum bitteren Ende ihrer Existenz als Partei durchzuhalten. Wir sind es nicht. Es ist unverantwortlich, der FPÖ die Möglichkeit zu regieren zu geben. Sie kann und will und wird weder irgendwen noch irgendwas respektieren. sie wird es höchstens dulden, bis sie sich nicht mehr daran halten muss. Also auch in Österreich wieder alle Zeichen auf Adolf, weil eine konservative Partei Regierungsverantwortung bekommen soll. In einem demokratisch kontrollierten Staat, in dem es Organe gibt, die eben genau halt verhindern sollen, dass... Also die Forderung finde ich so komisch, Verhandlungsende. Hört auf zu reden. Also still jetzt. Gehorchten nur noch oder so, ich weiß nicht. Es braucht eine offene Gesellschaftsform ohne jegliche nationalistische Vereinnahmung von Wissenschaft, Kunst oder Kultur, sowie eine Förderung von sozialer, geschlechtlicher und kultureller Diversität in allen Bereichen. Es braucht einen universitären Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels. Geschlossen und in aller Deutlichkeit stellt man sich gegen rechtsextreme Positionen und deren mögliche Regierungsbeteiligung. Jetzt habt ihr das aber gehört hier. Könnt ihr euch vorstellen, wenn der Merz auch nur mit der Weidel irgendwie einen Kaffee trinken geht, in der Kantine, werden Grönemeyer, Campino und der deutsche Bob Dylan, wir werden sofort da sein, zusammen mit Klaus Meine und werden sagen, so jedet nicht! Jetzt hat es mich aus dem Konzept gebracht. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Aber der deutsche Bob Dylan hat mich abgelenkt. Verdammt lang, ja, verdammt lang. Hat er nicht sogar das eine Buch gelesen von Bob Dylan? Auf Deutsch, habe ich letztens gesehen. Ja, es gibt auch Winne Stein von Bab und solche Sachen. Also, der hat da noch ein bisschen offener kokettiert. Der hat doch, glaube ich, ein ganzes Album mit Dylan-Songs aufgenommen und so. Der ist ein großer Verehrer. Oh, echt? Sich nicht wohl mit dem Schaffen. Sieht man gar nicht, oder? Sieht man gar nicht so. Ich war ein großer Bab-Fan bis ca. 1990. Gebe ich offen zu, stehe ich zu. War gute Musik, hat Spaß gemacht. Was er seitdem gemacht hat und was er redet, okay. Aber Bab waren gut, da waren gute Musiker dabei, die Songs waren gut, die Lyrics waren gut. Wir haben von Köln nach Düsseldorf gezogen, wisst ihr? Zack. Ja. Verhandlungsende. Schluss mit dem Scheiß. Ja, genau. Gebt uns Grüne und Volt und wie die alle heißen. Nur Volt macht auch Werbung, habe ich gesehen. Komplett ohne Worte. Nee, Neos heißen die da ja, nicht Volt. Scheiße. Neos macht Volt Werbung ohne Worte. Volt, der Name der Kandidatin, was in dem Fall. Sonst nichts. Lila. Zuversicht. Freiheit durch Sicherheit, Mama. Ja. Wohlstand für alle. Die Grünen sagen ja, es ist eine Stimme, eine Meinung oder so. Ich denke ja, eine Frau, ein Wörterbuch. Oder eine so. Scheune, eine Meinung, sagen die Grünen. Ja, so in der Art. Ja, Volker Nager, meine Damen und Herren, schon öfter Gast mit seiner Kolumne Postprolet. Und jetzt haben wir hier wieder mal Sicherheitsrisiko. Friedrich Merz, der CDU-Kanzlerkandidat, möchte Menschen ausbürgern, die straffällig geworden sind. Damit gefährdet er den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland. Alter, Wolfgang, bedrohst du mich gerade? Oder wie soll ich das verstehen? Was heißt denn der gesellschaftliche Friede? Seit wann leidet denn ein gesellschaftlicher Friede, wenn man Straffällige abschiebt, Wolfgang? Verstehe ich nicht. Das musst du mir näher erklären. Ja, bla bla bla, der Merz wollte eigentlich gar keinen Migrationswahlkampf machen, heißt es, und das glaubt der Wolkan ihm nicht. Und dann hat er halt doch gesagt, dass man die Leute abschieben soll oder ihnen auch sogar die Staatsbürgerschaft aberkennen soll, falls sie straffällig werden. Dann führt aber wieder die Paschas an, die Zahnarzttermine, den Sozialtourismus. Und sagt halt, das ist kein Ausrutscher, das ist eine ganz klare Linie, ein kalkulierter und wohlüberlegter Schachzug eines Dirty-Wahlkämpfers, der sich nicht zu schade ist, unrealistische und demokratisch nicht mehrheitsfähige Pläne zu formulieren, um ein paar AfD-geneigte, richtige Deutsche mehr für sich zu gewinnen. Vielleicht will Friedrich Merz aber auch einfach nicht so blass aussehen, neben seinen Spezies von der CSU, die in migrationspolitischen Fragen völlig enthemmt dem Wahltag entgegenfiebern. In Klammern Knallhartkurs, Alexander Dobrindt. und dieses Mal wirklich alle mitnehmen wollen, auch und gerade den rassistischen Bierzeltmob, der endlich mal wieder eine Ausländersau durchs Dorf jagen will. Oder Merz sagt so etwas, weil er aufrichtig davon überzeugt ist. Möglicherweise hat aber eine Mischung aus all dem Merz zu seiner Aussage über StaatsbürgerInnen erster und zweiter Klasse gebracht. Das genaue Verhältnis dieser Faktoren dürfen gut vernetzte HauptstadtjournalistInnen in den Polit-Talkshows der Nation ausdiskutieren. Denn am Ende ist es nicht relevant, warum Merz gesagt hat, ein Entzug der Staatsbürgerschaft solle möglich sein, sondern dass er es gesagt hat. Die Folge solcher Aussagen ist, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt weiter zugrunde geht. Die einen sehen sich in rassistischen Vorurteilen bestätigt, die anderen im Gefühl, nicht zur deutschen Gesellschaft zu gehören. Und wenn die Frustration einige Wahlkämpfe und Merz-Sätze später weit genug fortgeschritten ist, dann kann es sein, dass sich die einen Rechtsextremen und die anderen islamistischen Terrorgruppen anschließen und handeln. Dabei will doch gerade die CDU ein sicheres Deutschland. Alter Volkan, ich weiß nicht genau, wo man dich angefasst hat, oder? Du kannst es mir an der Puppe hier zeigen. Aber das ist rassistisch, was du da machst. Das ist ekelhaft. Du drohst uns. Du drohst den deutschen Menschen. So nach dem Motto, wenn ihr den Leuten nicht gebt, was sie wollen, wenn ihr nicht so tut, als gäbe es überhaupt keine Messerübergriffe, keine Massenvergewaltigung, als gäbe es das alles gar nicht. Ihr dürft darüber nicht sprechen und ihr dürft dazu auch schon gar nicht, dürfen eure Politiker was sagen und ihr sollt das alles leise und tolerant ertragen. Ja, ansonsten, ne, könnte es sein, dass diese jungen Leute, die jetzt schon eure Innenstädte in Schuft und Asche legen, wenn sie Bock drauf haben, vielleicht dann auch islamistische Terroristen werden. Am Ende fordern die noch ein Kalifat, Volkan. Ich finde das, also tut mir leid, du drohst mir, du benimmst dich wie ein Mafioso. Schönes Deutschland habt ihr, da wäre doch schade, wenn dem was passiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, damit erweist du den Migranten in meinen Augen einen Bärendienst. Und ich glaube auch in vielen deutschen Augen, die deinen Text lesen. Die denken hinterher vielleicht, okay, warum soll ich überhaupt noch auf sowas hören, wenn die mir drohen, sobald es hart auf hart kommt. Diese Menschen. Mit Gewalt. Und wir kommen gleich noch zu Sasan Cebli. Hoffe ich. Friedrich Merz und seine Ausbürgerungsfantasien sind deshalb ein Sicherheitsrisiko für Deutschland. Wäre doch schade, ne, wenn es Feuer fängt. Das sollte nicht nur die vielen alarmieren, die unmittelbar davon betroffen sein könnten. Auch alle anderen, die an einem friedlichen Zusammenleben in Deutschland interessiert sind, sollten aufhorchen. Wer sich in Ratespielen über Motive von PolitikerInnen und Analysen ihrer Wahlkampfstrategien verliert, kann dieses Sicherheitsrisiko leicht übersehen. Puh. Weiß nicht, Volkan, ob das eine gute Idee war, das zu veröffentlichen. Werden dir die Leute irgendwann vorhalten und werden sagen, guck mal, was du da geschrieben hast. Ja, und hier haben wir... Da gab es jetzt eine Studie. Achso, bitte. Haben wir beide eingereicht? Ja. Dann hau rein. Haben wir beide eingereicht. Heiderabad. Migranten bevorzugt Einwandererkinder sind laut Studie die Lehrerlieblinge bei der Notenvergabe. Da gibt es eine Studie, die gezeigt hat, dass du mit bestimmten Namen bessere Noten bekommst, die halt weniger biodeutsch klingen. Und das ist haram. Also es ist nicht so, wie von der Gesellschaft oftmals vermutet wird, dass es ein Anti-Ausländer-Bias gibt, sondern es gibt Bias, bei dem du es einfacher hast, wenn du Hakan heißt. Ja. Ja gut, ich meine, das ist ja klar. Ne? Wir wissen, wo unsere Lehrer herkommen. Unsere Lehrer kommen aus unseren Universitäten. Und wir wissen ganz genau, was da gelehrt wird. Nämlich, dass das alles arme Benachteiligte sind. Dann denken die sich, weißt du was? Komm, für euch trick ich das System. Aber dass sie dabei halt Rassisten sind. Im reinsten Sinne des Wortes. Weil sie Menschen für ihre Hautfarbe und ihre Herkunft benachteiligen. It's okay when we do it. Ja, dazu passt das Bio-Deutsch das Unwort des Jahres 2024 ist angeblich geworden. Ich weiß ja nicht, wer das festlegt, aber eine Jury eben. Ja, so woke Leute halt. Das ist ja immer so, ja. Das Unwort ist irgendwas, das irgendwelche Woken nicht hören wollen. Ja, da, ja, steht, sowas, da, ne? Steht doch in dem Artikel drin, die Jury der Sprachaktion in Marburg. Ich hatte auch vorhin schon was zu Marburg gesagt. Das ist so ähnlich wie die DDR. Nur mit einer schönen Altstadt. Ja, Bio-Deutsch, das war ja eigentlich so ein, das schreiben sie ja, glaube ich, auch in einem Artikel, eigentlich so ein Wort, was sie sich ja selber ausgesucht hatten, um sich darüber lustig zu machen, über die Indigenen, sage ich jetzt mal. Ja, ein Bio-Deutsch, also ein Voka, der Kampfbegriff ist immer. Wie war das nochmal? Schimpfbegriff. Autoton und Monochrom, oder wie das hieß. Ja. Autochton. Ja. Sag ich doch, Monochrom. Ich sag ja immer eingebunden. Autotune und Polaroid. Autotune. Geht alles in Marburg. Der Trump hat wohl Massenabschiebungen von Ausländern angekündigt. Wusste ich jetzt auch noch nicht so. Und das jetzt auch irgendwie gesagt, dass man das machen will. Nämlich sobald es geht, also praktisch ab Dienstag oder so. Meine Informationen nach unverzüglich. Ja. Genau, ja. Ja, ich finde es schon gut, dass Sie jetzt auch schon dieses Wort irregulär verwenden. Ein Albtraum für irregulär in den USA lebenden Migranten. Sowas aber auch. Warum kann man da nicht einfach illegal schreiben? Kein Mensch ist illegal, Abel. Genau. Kein Wort ist illegal. Sind alle nur irregulär. Sagt die Einwanderungsbehörde ICE. Ja, aber immerhin, dass sie nicht von armen Flüchtlingen schreiben oder so. Ja, aber die Einwanderungsbehörde ICE war eine halbe Stunde zu spät und in umgekehrter Wagenreihung. Das war total anstrengend. Safran Chebebebebli. Juhu. Ich habe den ganzen Kontext nochmal mitgebracht, weil ich den doch ganz bemerkenswert fand. Ich komme auf Instagram ja gar nicht drauf. Wie machst du das? Demokratie frei. Ich konnte das gar nicht irgendwie ohne. Du, man gibt einfach ihren Namen ein und Instagram, dann kann man auf die Seite gehen und wenn es unter den ersten Ergebnissen noch ist, dann kann man es auch aufrufen mit in einem neuen Tab. Nee, ich habe es gesehen, ich wollte es aufrufen, dann hat er mir gesagt, melde dich an, du Hund. Rechtsklick in einem neuen Tab, dann geht's. Ah, okay. Ja. Das ist immer ein Trick. Ja, ein persönliches Statement über Demokratie, Freiheit und Bedrohungen. Nach 15 Jahren Staatenlosigkeit wurde ich Deutsche. Ich war voller Stolz. Ich dachte, wir seien immun gegen Nazis. Wegen unserer Geschichte. Also jemand, der aus Palästina. Ja, so ist es, wenn man sich heimisch fühlt irgendwann. Heimat, sag ich immer noch dazu. Heute liegen Abschiebeflyer in unseren Briefkästen, die an Hitler Deutschland erinnern. Heute will man uns die Staatsbürgerschaft entziehen. Heute wird zwischen deutschem Blut und nicht deutschem Blut unterschieden. So wie Frau Schieble hier auch tun wird in diesem Beitrag. Eigentlich. Ich schon mal spoilern. Ja, das ist so wunderbar, dass das hintereinander kommt. Heute bekommen wir Morddrohungen, weil wir es wagen, als Migranten unsere Stimme zu erheben. Haben wir damals alles unternommen, um dazu zu gehören, denken viele heute, egal, sie tun, steht da. Ja. Egal, sie tun, sie bleiben Fremde. Bürger zweiter Klasse, ja, redest du hier von irgendwelchen Silvesterausschreitungen in Gießen, wo jemand ein Messer in Moment, da ist rausgekommen, das Pärchen hat sich die Geschichte ausgedacht. Okay. Und wahrscheinlich war es eine Streitigkeit. Und der Mann ist der Verletzte und den Rest denken wir uns, weil Frauen, damit geht alles besser. Und dann noch auf Leute schieben, die, ja. Okay, ja, das ist heftig. Ja. Guter Einwand. Ja gut, aber Silvesterkrawalle, siebenjähriger Junge tot, Kugelbombe. Hm? Okay, reicht mir auch. Reicht mir vollkommen. Heute sitzen reicht viele mir vollkommen, dass Berlin eine Kriegszone ist. Ja, das ist ja eher das Problem. Die sitzen nicht auf gepackten Koffern, sondern die sitzen im nächsten Raum, wo man bis vor kurzem nicht reingehen durfte, um die dann da abzuschieben. Ach, die oder sie werden einfach nicht angetroffen. Die sitzen genauso auf gepackten Koffern wie die ganzen Hollywood-Promis, die immer behaupten, wenn Trump irgendwie der Arnold will jetzt auch wegziehen. No more California with Trump. He's an idiot. I can't stay in the US. I will move in with my good friend Ingrid Brodnik in Vienna. Die wohnt aber in Graz. Faktencheck. Nein, die wohnt in. Jetzt bringst du mich raus, die wohnt in Wien. Die ist in Graz geboren. Ach so, okay. Oh. Da hab ich ja Blut, ist Graz. Jo. Ja, heute sind viele auf gepackten Koffern angeblich. Weil es bald so weit sein könnte. Wie weit? Ja, die sitzen immer da und horchen, ob sie schon die Stiefel auf dem Kopfsteinpflaster hören können. Dann ist es aber zu spät. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht für uns. Nie wieder ist jetzt. Nicht für uns. Nee, nee, nee, Alter genau. Schwede. Alter Schwede, eine Palästinenserin sagt, nie wieder ist jetzt nicht für uns. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Nee, also das ist wirklich die unterirdischste Nummer, die ich seit langem von einer Figur aus der deutschen Politik gesehen habe. Wann immer etwas schiefläuft in Deutschland, werden wir Migranten und Muslime dafür verantwortlich gemacht. Echt? Ja, total. Ach, das ist, also den Habeck zum Beispiel oder die Baerbock würde nie jemand, weil die weiß sind und hetero, habe ich gelesen. Sämtliche Probleme werden kulturalisiert, ethnisiert. Das ist einfach Grütz. Das ist einfach völliger Unsinn. Spoiler-Alarm, wie sie es auch gleich tun wird. Leute, die mit dem Hammer rumlaufen und Nägel suchen, ne? Ich dachte als junges Mädchen, dass politisch war, in Deutschland wären wir als Migranten sicher. Wegen unserer Geschichte. Mann, deine Landsleute laufen in Berlin, in Neukölln um einen Tannenbaum und brüllen, wir wollen die Juden umbringen. Ich meine, wie soll das denn gehen? Willst du verlangen, dass wir diese Leute hier mit offenen Armen empfangen und sagen, ja, macht eure Blutsauf-Demos bitte, gerne, und schießt Böller auf Polizisten dabei. Wie stellst du dir das vor, Samson? In unseren Parlamenten würden niemals Rechte sitzen. Wegen unserer Geschichte. Alter, wie lange bist du in diesem Land? Wann bist du hierher gekommen? Das war doch noch zu Kohls Zeiten. Willst du mich verarschen? Und jetzt kommt das, was alle gelesen haben, weil der Screenshot davon umgegangen ist. Sind wir erschöpft? Ja. Sind wir enttäuscht? Sehr. Ja, total enttäuscht davon, dass ein Industriestaat mit der freiheitlichen Ordnung ihnen die Chance gegeben hat, sich hier zu beteiligen und ihr Glück zu machen. Davon sind die echt schwer enttäuscht alle. Großartig. Zur Erinnerung, die Dame war Sprecherin des Außenministeriums. Nur mit Sprechen, das klappt ja nicht immer so, ne? Man darf sie auch eine Sprechpuppe nennen. Ja, stimmt. Dürfen wir deshalb aufgeben? Nein! Vor allem der dritte und vierte Generation, sage ich. Vor allem der dritte und vierte Generation, ja, okay. Dieses Land ist euer Land. Kämpft! Auch euer unser Land. Dieses Land ist auch euer unser Land. Auch euer unser Land, ja, okay. Euer unser Land? Ja, dieses Land ist auch euer unser Land. Deutschland war früher, heute ist euer unser Land. Ja. Kämpft dafür, das ist dieses Kämpferische, ne? Was man immer. Ja, aber der SPD. Wo man vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ne? Ja. Demografie wird Fakten schaffen. Du. Wisst ihr noch? Die ist ja in der SPD. Und ich kenne jemanden, der hat ein Buch darüber geschrieben. Vor 20 Jahren jetzt schon. Und die haben den einfach aus der SPD rausgeworfen. Jetzt kommt Safsan und sagt: Demografie wird Fakten schaffen. Die sitzt auch zu Hause am Sofa und denkt sich, ich muss mir innen ausdrücken. Ist das damit der große Austausch damit jetzt von der Aluhut-Kategorie in die D-Kategorie übernommen? Oder brauchen wir noch mehr irgendwie? Ja, noch mehr, ein bisschen mehr. Also noch ein bisschen mehr. Aber es ist auf dem Spektrum. Das kommt zuletzt in die Kiste mit Jascha Munk, mit wir machen ein großes multikulturelles Experiment und schauen mal, was draus wird. Die ausländischen Frauen in der dritten Generation kriegen aber nicht mehr so viele Kinder. Die kriegen auch nicht mehr als Kinder als unsere. Ja, das war dieser Wunsch, den sie immer hatten. Aber ist das auch so? Ja, ich meine, das ist so, ja. Ja, aber deswegen, sie bringen doch genug erste Generation nach. Die genau in diese Parallelgesellschaften reinwachsen. Was glaubst du, wie viele Cousins und Cousinen von Sabsan inzwischen auch hier wohnen? Ja, die Welt hat jetzt hier penibel aufgelistet, sämtliche Fälle, 105 Fälle, wo der Herr Abdulmosen, also der Magdeburger Attentäter, aktenkundig geworden ist. Und was ich vor allen Dingen interessant fand, was ich so noch gar nicht gehört hatte, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist, dass ganz viele von diesen Fällen mit der Anschuldigung von anderen zusammenhängen, dass der Herr Abdulmosen wohl irgendwelchen Leuten Ratschläge gegeben hat, wie sie nach Deutschland, in Deutschland Asyl beantragen können, wieder rechtlicherweise und wie die irgendwie herkommen können und so. Also quasi irgendwelche Anschuldigungen, dass er halt dagegen verstoßen hat, gegen die entsprechenden Paragraphen. Ja, und sexuelle Übergriffe. Gab es auch eins, zweimal irgendwie. Und die Sachen wurden alle immer eingestellt, weil sie halt gesagt haben, ja, können wir jetzt nicht erkennen, irgendwie keinen Verdacht gegeben. Ist nur ein Einzelfall. Und er hat sich mit dieser säkularen Flüchtlingshilfe halt richtig angelegt, den hat er halt ständig unterstellt, die würden irgendwie für die, ja, wie hier auch steht, vom saudi-arabischen Geheimdienst geleitet sein und so. Aha. Das ist, glaube ich, sowas, wo der Ali Utlu auch sich engagiert hat. Ja, der hat ja auch gesagt, dass der Typ da auch versucht hat, über ihn und andere Kontakte aufzubauen. Aber das sehr, sehr schräg war. Ja, aber das halt mit diesen Ausländerrechtsgeschichten, das fand ich schon ziemlich interessant. Das hatte ich jetzt so noch nicht gehört. Abdulmosen betreibe eine Website, auf der man falsche Pässe irgendwie beschaffen so kann. Dinge, interessant. Ja. Und da gibt es keine weitere Notwendigkeit, da mal zu gucken, was mit dem los ist. Abdulmosen betreibe eine Website, auf der gefälschte Reisepässe und Visa angeboten werden. Ja, dann stand noch was von Verfahren dabei und so weiter. Das hat immer wieder. Ein Hinweis eines Twitter-Nutzers. Ja. Und warum ist nichts passiert? Tja. Ja, solange nichts passiert ist, solange er nichts gemacht hat, sozusagen, ist es auch schwierig, da irgendwas zu machen. Also. Ja, aber warum lese ich da nicht? Da müsste ich doch eigentlich da lesen, das haben die überprüft und dem ist nicht so. Ja, das sind halt, wie man ja auch sieht, verschiedene Bundesländer hier gewesen, wo er auffällig geworden ist. Man kann gar nicht so richtig beurteilen in seinem Fall, ob der jetzt Strafe geholfen hätte, weil er keine Gericht hat, ne? Und mit Nancy Faeser hat er wohl mehrfach über verschiedene Wege versucht zu erreichen und Heimreise hätte geholfen, Mama. Jetzt zu erklären, was los ist. Ja, aber der war doch verfolgt von seinem Heimatland. Ja, aber das berechtigt ihn ja nicht, hier irgendwie Leute zu verfolgen und zu belästigen, bis der Arzt kommt. Ja, was halt auch wieder ist, sind die Drohungen. Also das war wohl so ein Standardding. Wenn er irgendwie nicht gekriegt hat, was er wollte, direkt eine Drohung, dass irgendwie Leute umgebracht werden sollten. Sie haben ja heute Morgen auch zum vierten Mal diesen Kaspar festgenommen, der in Berlin irgendwie immer Steine gegen Ministerien wirft. Diesmal hat er wohl bei der Vernehmung verlangt, die Bundesregierung müsse sofort 21 Milliarden nach Gaza überweisen. Während der Stein auf irgendein Ministerium oder irgendein Regierungsgebäude beworfen hat. Nicht schlecht. Zum vierten Mal passiert das jetzt. Der ist immer noch hier, der ist Syrer. Warum? Warum? Ja. Ja, was ich auch gehört habe, was ich gelesen habe, in aber nicht hier, sondern in der hier beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, war, dass dieser Herr wohl auch an der Medizinischen Hochschule Hannover irgendwie ein Praktikum wohl gehabt haben soll. Aber unter einem anderen Namen irgendwie, den sie dem aber zuordnen konnten. Also so ganz so ähnlichen Namen. Vielleicht hätten die dann irgendwas vertauscht oder so. Gerd Alpostel. Nee. Und dass er wohl da auch nicht als Dr. Google aufgefallen sein soll, aber die sich wohl auch im Streit getrennt hätten irgendwie. Du, du, du. 2014 habe ich das Kanzleramt angerufen und fragte, muss man 20 Leute auf den Straßen von Berlin umbringen, um Gerechtigkeit in Deutschland zu bekommen? Nun, vor allem das ist ein Muster, der erzählt immer wieder, er will Leute umbringen. Ja. Er sagt das immer wieder verschiedensten Leuten, dass er Leute umbringen will, Deutsche umbringen will, ganz gezielt. Ist bla bla bla, is it to push Saudi citizens to slaughter German citizens? Immer wieder. Do you think Germany is deliberately making a new Osama bin Laden? Komisch, dass ein der Hinweis wurde vom Islamkritiker sich mit Osama bin Laden identifiziert auch. Oder ja. Randomly slaughtering German citizens. In jedem zweiten Post kommt das vor, aber es bestand keine Gefahr. Haben wir ja auch gesehen in Magdeburg. Es bestand ja gar keine Gefahr. Das war ein Einzelfall. Die Identität, ne? Was BND bearbeitet? Bitte um Zusendung von Informationen zu ergriffenen Maßnahmen. Und es ist da dann irgendjemand aufgemacht, gestempelt, gelocht, in einen Ordner getan und den in diese Kiste getan, der auch die Bundeslade ist, und hat die dann in das große Lager gefahren. Ja. Da kommt man nur mit Passierschein 28 rein. Und Nancy, Don Alfonso hat es auch schon gesagt, Nancy Faeser wird auch das nicht zum Grunde nehmen, zurückzutreten, obwohl sie getan, komplett versagt hat. Ich alles getan, aber aufmerksam. Jede einzelne Behörde, die nicht aufgepasst hat, ist in der Verantwortung von Frau Faeser oder in ihren Länderkollegen. Jede. Ja, ist ja wohl ein bisschen der Schlendrian eingezogen bei denen, was? Ja, die waren halt beschäftigt, Schwachkopfgeld. Ja, ja. Ja, die haben alle gedacht, das ist ja auch so. Wenn irgendwelche Leute irgendwelche Anschuldigungen gegen irgendwen erheben, das kann ja auch sein, dass da nichts dahinter steht. Ne? Also, ja, aber wenn derjenige immer wieder sagt, ich werde Leute umbringen, oder wie würden Sie das finden, wenn Leute umgebracht werden, wenn Sie meine Forderungen nicht erfüllen? Wie würden Sie das denn finden, wenn der das immer und immer wieder sagt? Ja, wie wollen wir denn mit solchen Leuten umgehen? Wenn die uns schon Signale geben in dieser Form, müssen wir doch auch reagieren. Wir müssen denen ja nicht irgendwie zusammenschlagen und in Einzelhaft tun. Aber wir können ja schon zumindest anfangen, darauf aufzupassen, was hier passiert. Also verstehe ich nicht. Wirklich nicht. Ja, und da kommt gleich das nächste Thema halt in der Richtung. Es geht um die grauen Wölfe. Ja, und hier schlagen halt Leute Alarm. Sie sind gefährlich, radikal und marschieren einmal mehr in NRW auf. Kaum ist Weihnachten und die Ruhe zwischen den Jahren vorbei, hetzen erneut Türkenextremisten und türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und dessen rechtsextreme Partner. Diesmal klammheimlich in Hamm und dies, während das ganze politische Deutschland nach Riesa auf den AfD-Parteitag blickte. Fotos und Videos der Veranstaltung lassen erschaudern. Frauen und Kinder zeigen den berüchtigten Wolfsgruß, bekennen sich so zur Organisation, die Polizei und das Verfassungsschutz alarmiert. Dass die Grauen Wölfe keine Folkloregruppe sind, bewiesen bereits unsägliche Vorgänge bei Veranstaltungen in Dortmund und Köln, als islamistische Allahu Akbar-Rufe und Hassparolen gegen Israel durch den Saal halten, und auch die Reaktion der Stadt NRW wirft Fragen auf. Laut Verfassungsschutz sind die Grauen Wölfe mit rund 11.000 Anhängern die stärkste rechtsextreme Bewegung Deutschlands. Mord und Gewalttaten in der Türkei, aber auch in Deutschland und Europa werden ihnen zugerechnet. Die Bewegung gilt als antisemitisch, rassistisch und gewalttätig, insbesondere gegen Kurden, Armenier und Aleviten. Selbst hierzulande werden diese Bevölkerungsgruppen als Feinde des Türkentums angegriffen. Österreich und Frankreich haben das verboten. Der Deutsche Bundestag hat 2020 einen Prüfantrag für ein Verbot verabschiedet. Und das war's. Wunderbar. Läuft bei uns. Ja. Prüfantrag, ja. Prüfvermerk. Ein Prüfvermerk. Ja, die haben hier weiter unten so noch so ein paar Bilder, halt alles voller roter Fahnen, wie man das erwartet, voller Funktionäre. Ja. Ich frage mich halt, was hat so eine faschistische türkische Bewegung in Deutschland für also warum in Riesa wird eine demokratische Partei angegriffen und das wird verhindert, während echte, knallharte Rassisten, Antisemiten, Nazis unter der Nase von den ganzen Multikulti-Freunden in NRW halt so eine Veranstaltung machen können. Diese und ähnliche Veranstaltungen, sagt Professor Burak Çopur, Türkei-Experte aus Essen, Diese und ähnliche Veranstaltungen dienen der Mobilisierung der eigenen Bewegung. Hier werden offen türkischer Nationalismus und Militarismus propagiert und das Türkentum verherrlicht. Besorgniserregend ist, dass die Vereine oft Kinder und Jugendliche rekrutieren und mobilisieren. Wer einmal mit dem türkischen Nationalismus in Berührung kommt, dreht oft Deutschland den Rücken zu, hat Probleme, sich zu integrieren und radikalisiert sich. Insofern sind diese Veranstaltungen Gift für das friedliche Zusammenleben und gefährden hierzulande die öffentliche Ordnung. Tja. Keiner da, der sich kümmern könnte. Ihr habt doch letztes Jahr im Oktober was, glaube ich, angeblichen Terrorismusfall. Er weiß sich ja als ziemliche Lachnummer. Der Verdächtige war sehr kooperativ, hat den Beamten sein Handy ausgehändigt und sein Passwort gesagt. Da konnten die da rumstöbern und so. So 3-4 Monate später kommt dann eben raus, dass da nichts war, sozusagen. Also sie sind auf so eine Finte reingefallen von einem ausländischen Geheimdienst, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall ein Hinweis aus dem Ausland. Und ja, haben den dann daraufhin festgenommen, aus dem Verkehr gezogen, bei seinem Kumpel oder Bruder oder sowas die Wohnung auch nochmal durchsucht, oder Onkel. Genau, und das ging auf die israelische Botschaft zurück. Nein, genau, ja genau, da wollte er angeblich einen Anschlag durchführen, aber da war eben dann nichts dran. Nichts geplant, auch keine Waffe zu Hause und so weiter. Jo, also ein bisschen blamabel für die ganze Ermittlungseinheit da. Das ist auch eine ganz lange Geschichte. Kann man sich schön durchlesen in Ruhe. Ja, der größte Hammer an der ganzen Sache ist ja, dass sie ja hier auch schreiben, wie das dazu gekommen ist, dass sie da das falsche Ding hatten, nämlich diese ausländischen Nachrichtendienste kaufen Informationen ein. Und da hat offenbar jemand, der nichts zu verkaufen hatte, sich was ausgedacht, was er dann verkaufen konnte. Und das war genau diese Geschichte. So macht man das, wenn man sonst die Zeit, ne? Also wir haben quasi Anreize für Leute, sich über irgendwelche Menschen irgendwelche Spukgeschichten auszudenken und dann rennt hier irgendwie was los und wegen Terrorverdacht. Also ja. Das war mir so auch noch nicht bewusst, dass das so läuft. Also es war jetzt auch kein Anlass oder so in der Form, dass er, weiß ich nicht, da in der Nähe des Ministeriums gewesen wäre, schon mal sich, was weiß ich, den Ort da erkundig macht oder sowas in der Art. Also es war ja einfach dann nur von dem Hinweisgeber, ne? Ja, der soll gechattet haben mit wem und er hat auch mit wem gechattet. Mhm. Aber aus dem Chat ist halt eben nichts hervorgegangen. Aber das sah so aus, weil die das halt fingiert haben, dieser Informationsbroker da. Und das stellt ja im Endeffekt alles in Frage. Also ich meine, was machen wir da in Zukunft? Curveball lässt grüßen. Ja, schon eine komische Art, das einzukaufen, solche Informationen, ne? Liebesgesundes statt Anschlagspläne. Auf Telefon, ja. Ja, das hier ist eine Leseempfehlung von mir. Das ist der zweite Teil von der Artikelserie von Ayan Hirsi Ali. Hate and the Islamic Onslaught on British Values. Nee, der dritte Teil ist es sogar schon. The Call to Prayer Over Dreaming Spires, ein sehr poetischer Titel für einen sehr grausligen Artikel. Sie legt hier dar, wie es dem Islam gelungen ist, Großbritannien praktisch komplett zu unterwandern und zu übernehmen, welche Werkzeuge der Islam anwendet, um in solchen Fällen voranzukommen, und zeigt auch, wie die in Großbritannien angewendet worden sind. Ich will nur kurz hier mal draus vorlesen. Ich empfehle, es ist ein relativ langer Artikel, wie gesagt auch ein mehrteiliger, auf jeden Fall interessant zu lesen. There is a brutal simplicity to the three mechanisms which have ensured that Islam has spread across the world and through the ages, and which currently make it an urgent threat to British values. The first is terror. Also Terror ist das erste Werkzeug. Man versucht halt nicht die Leute in den Gemeinden, in den britischen, dazu zu bringen, halt muslimische Forderungen zu akzeptieren, indem man halt denen die freundlich und demokratisch näher bringt, sondern es wird gedroht, man erwartet eine Unterwerfung. Und das ist, sagt sie, eine atemberaubend einfache Taktik, die einfach nicht versagt, solange man es schafft, diese Drohung halt real erscheinen zu lassen. Und der Islam ist ganz gut da drin, diese Drohung real erscheinen zu lassen. Das steht auch schon in Sure 3151. Wir werden die Angst in die Herzen derer tragen, die nicht glauben. Der zweite wichtige Mechanismus ist für sie der Tod für die Abtrünnigen. Also damit hält man halt die Schafe zusammen und grenzt sich entsprechend auch gegen die Leute ab, die mit den Ureinwohnern Großbritanniens zu nah in Berührung kommen und da am Ende noch Allianzen bilden. Und damit das ist natürlich auch ein ganz klarer Verstoß gegen die Rechte, die man als großbritannischer Staatsbürger hat, nämlich die Freiheit der Religionswahl. Die wird durch diese interne Regelung ausgehebelt. Und der dritte Mechanismus, den sie sieht, mit dem die Muslime in Großbritannien immer mehr Einfluss gewinnen, sind die Massenkundgebungen und die massenweisen Gebete, mit denen immer wieder die zahlenmäßige Stärke und der angeblich überlegene Glaube halt dementsprechend schaut her, wir sind so viele, in eure Kirchen geht kaum noch einer, wir werden die nächsten Herren dieses Landes sein. Nicht umsonst, sagt sie, heißt Abdullah der Sklave Gottes, und hier geht es nämlich nicht um Kinder Gottes oder Söhne Gottes, sondern Abdullah ist der Sklave Gottes. Alle echten Gläubigen im Islam sind die Sklaven Gottes. Sie haben seinen Willen auszuführen. Super interessanter Artikel, ja. Super interessante Artikelreihe. Ayan Hirsi Ali sowieso immer gut. Warum werden Leute in Großbritannien für ihre politischen Ansichten entlassen? Ein Artikel von Matt. Weil Quinn. George Orwell immer nur versucht hat zu sagen, wie furchtbar Briten ist. Nee, aber das ist eine wirklich krasse Geschichte. Also hier geht es um das Royal College of Speech and Language Therapists, also das königliche Akademie für Sprach und Sprach, also für Sprech- und Sprachtherapeuten. Logopäden sind das doch, oder? Ja, Logopäden, ja, genau. Also das ist sozusagen die Dachgesellschaft für diese ganzen Sprachtherapeuten in Großbritannien. Ungefähr 20.000 Mitglieder, die sowohl für den National Health Service arbeiten, als auch im privaten Sektor. Natürlich eine wichtige Sache. Es gibt viele Kinder, die Probleme mit Sprache haben. Und es werden auch gerade nicht weniger, auch nicht in Großbritannien, sondern es kommen immer neue dazu. Autismus, Taubheit, Lernschwierigkeiten, Stottern, all solche Dinge brauchen im Zweifel einen Sprachtherapeuten. Ja, also, und sie bringen ja auch noch unter, dass es aktuell für den NHS eine Warteliste von 76.000 Kindern gibt, die auf einen Platz beim Sprachtherapeuten warten. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht um den Präsidenten, den CEO dieser Geschichte, Steve Jameson. Und irgendwer hat dem wohl auch, ist dem auf Twitter irgendwie, hat sich seinen Twitter-Account angeguckt und hat festgestellt, Steve Jameson folgt Tommy Robinson, dem rechten Influencer, den rechten Aktivisten aus Großbritannien, der im Moment eine Gefängnisstrafe absitzt, weil er sich zu deutlich über die Nachteile der Einwanderung geäußert hat. Ja, der hatte also, der war dem irgendwann gefolgt mal und das hat jemand herausgefunden. Also hat die Person einen geheimen Brief an die Boardmitglieder von dieser Vereinigung geschrieben und hat verlangt, dass der sich entschuldigt und dass das offengelegt wird und dass er Buße tut und in Ketten gelegt wird. Und dann haben sie aber gesagt, nee, das machen wir nicht, sondern lass uns mal eine Kommission aufmachen. Und dann haben die wirklich eine Kommission aufgemacht und haben dann noch einen Anwalt dafür bezahlt, damit er da recherchiert und guckt, ob der da, wie das so aussieht mit Tommy Robinson und diesem Typen. Alles ohne den zu konfrontieren. Also er hat weder gab es Hinweise darauf, dass er den getroffen hat, noch hat er je irgendwie Support für den ausgedrückt, für den Tommy Robinson. Er hat ihn nie retweetet. Er hat nicht einen einzigen Post von Tommy Robinson geliked, sondern von seinem persönlichen Account. Nicht dem Account, der seiner Funktion entspricht auf Twitter als Chef von dieser Sprachtherapeuten-Gewerkschaft. Sondern von seinem persönlichen Account ist er Tommy Robinson gefolgt, ohne mit ihm zu interagieren. Ein einziges Mal. Und das hat auch der Anwalt rausgefunden. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dass er dem wahrscheinlich irgendwie durch Zufall, also aus Versehen oder... Ne? Zumal, ja, auch als man ihn dann damit konfrontiert hat, konnte er auch überhaupt nichts dazu sagen, weil er, was, wer, wie, wo? Nee, ist mir nicht bekannt. Ne? Bei wie viel tausend Follower er hat oder wie viele Leuten er gefolgt ist, weiß ich nicht, aber ja. Aber da wird eine komplette Inquisition aufgestellt, die hinter dem Rücken eines Beschuldigten auf den Hinweis Dritter dafür, dass jemand einer Person auf Twitter folgt. Ich meine, ich habe schon von Kontaktschuld gehört, aber das hier ist komplett außer Kontrolle. Was ist los, Großbritannien? Airstrip One oder was? Kannst du ja nicht glauben, echt nicht. Was kommt noch? In welcher Institution passiert sowas noch, während wir hier sprechen? Gute Frage. Ein alter Bekannter, Hartmut Danisch mal wieder. Paragraf 188 Strafgesetzbuch, den hatten wir vorhin schon mal, als er abgeschafft werden sollte. Also die Beleidigung von Politikern, um es kurz zu machen, und die Grünen. Ja, er sagt hier ganz einfach, er erklärt denn nochmal, diesen Paragraphen hat man neulich erst aufgebohrt, um ihn in mehr Fällen anwenden zu können. Nicht nur bezüglich des Personenkreises, sondern auch bezüglich der Straftaten. Denn ursprünglich umfasste der Paragraph zur Verleumdung und nur Verleumdung und üble Nachrede. Dann hat man die gesetzlich überhaupt nicht definierte Beleidigung dazu genommen, um jeden Kritiker anzugreifen, wenn man etwa wie ich Ricarda Lang für dick hielt. Die Historie des 188 nachzuverfolgen ist nicht einfach, weil man das sehr gut getarnt hat, wer da was wann wie geändert hat. Und ursprünglich hatte er auch eine andere Nummer, ich glaube es war 187a, weshalb man keine historischen Informationen findet, wenn man nach 188 sucht. Dann sagt er nochmal, es geht um das, dass es auf dem Besatzungsrecht nach dem Zweiten Weltkrieg beruht und dass man das hinterher übernommen hat mit entschärftem Strafmaß, weil die Alliierten nämlich mit diesen Vorschriften halt die Leute auf Linie bringen wollten vor allem, weil halt Leute sich auch ständig beschimpft haben als Nazis oder Kommunisten und gesagt, hier, der hat damals hier als Hitler noch, aber hat er das und das gemacht. Und die Besatzer hatten, schreibt er hier die Faxen dicke, weil das so nicht funktioniert, einen Staat aufzubauen. Also sagte man, dass wenn es stimmt, es in Ordnung und notwendig ist, es zu sagen, aber wenn es gelogen ist oder nicht belegbar ist. Genau. Ja, und jetzt ist halt die Frage, ne? Was ist denn mit der Verleumdung von dem Herrn Gelbhaar zugunsten vom Herrn Audretsch, wenn man das so sehen möchte, oder zumindest halt der Verleumdung, weil der Gelbhaar ist Politiker, der ist im Bundestag und die Verleumdung ist ganz klar in 188 verankert als eine der möglichen. Unter den gleichen Voraussetzungen wird eine üble Nachrede, Paragraph 186, mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren und eine Verleumdung mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. Müsste die Person, die da den Gelbhaar abgeschossen hat, jetzt nach diesem Ding eigentlich in den Bau gehen. Bin gespannt, ob es passieren wird. Und eben diese Grünen haben genau diese Paragraphen für ihre eigenen Zwecke missbraucht, um Leute anzugreifen, die Lang für dick oder Habeck für schwach hielten. Ja. Am Ende beißt sich in den Schwanz, würde ich sagen. So wie immer. Apropos so wie immer. Du musst jetzt den Slide wechseln. Der Staat als Beute. Rot-grüne Ministerien mit Flut an Beförderung für ihre Spezies. Wer hätte es gedacht? Operation Abendsonne. Und zwar richtig. Und es sind immer die gleichen, ich finde das so geil, wie sie gebetsmühlenartig, wenn sie darauf hingewiesen werden, wie asozial das ist, sagen, das waren ganz normale Beförderungsrunden. Ganz normal. Die passieren immer. Dass Leute 2 Gehaltsstufen hochgestuft, ja, ganz normal. Ja, genau. Außenministerin Baerbock beförderte kurzfristig eine enge Mitarbeiterin von Besoldungsstufe B6 nach B9. Kulturstaatsministerin Claudia Roth schob 8 ihrer Behördenmitarbeiter per Last-Minute-Aktion in höhere Gehaltsgruppen. Das Bundeskabinett beschloss am 27. November insgesamt 27 Beförderungen. Es gab eine 7 Seiten lange Liste unter dem Tagesordnungspunkt Personalien. Es ging um Beamte, Diplomaten und Soldaten sowie Beförderungen in diversen Behörden, etwa beim Statistischen Bundesamt und beim Deutschen Wetterdienst. Unter anderem ging es um B11-Besoldungen, die ein Grundgehalt von rund 16.000 Euro vorsehen. Folgende Positionen waren darunter: Wirtschaftsminister Habeck, 3 Beförderungen, unter anderem für einen Kurzzeitstaatssekretär von Besoldungsstufe B9 nach B11. Außenministerin Baerbock bekam 7 Beförderungen von Besoldungsstufe B3 auf B6. Verteidigungsminister Pistorius bekam 3 Beförderungen für 11 Beamte. Und 11 für Bundeswehroffiziere, die auf die Stufe B6 Brigadegeneral angehoben werden. Gleichzeitig ist kein Geld da für die Beförderung von 900 jungen Offizieren in den unteren Besoldungsgruppen, vor allem A9. Ja, und jetzt haben sie ja nochmal nachgebohrt. Ja. Bitte? Nix, ich habe gesagt, also sie müssen eben mal warten, aber eben drüben müssen nochmal. Ja, und dann hat jemand von der CDU, der Matthias Hauer, hat da nochmal nachgebohrt und siehe da, auch unterhalb der B-Besoldung wurde großzügig gefördert, vor allem im September 2024 und da vor allem im Auswärtigen Amt sowie im Entwicklungshilfeministerium. Danach hat Baerbock in ihrer Amtszeit seit Anfang 2022 insgesamt 293 Beförderungen nach Besoldungsstufe A15 Regierungsdirektor und darüber vorgenommen. Davon im Jahr 2024 130, davon wiederum im Dezember kurzfristig 48. Besonders fleißig war in der Kategorie A15 und höher auch ihr grüner Ministerkollege Habeck. Er beförderte seit Amtsantritt 160 Mitarbeiter nach A15 und höher, die allermeisten aber schon vor Sommer 2024. Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze brachte es seit Anfang 2022 auf 80 solcher Beförderungen. Davon entfielen auf den Dezember 2024 immerhin 26. Schulze war übrigens von 2018 bis 2021 Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Als solche praktizierte sie die Aktion Abendsonne auch recht üppig. Im Sommer 2021, also kurz vor der regulären Bundestagswahl, gab es in ihrem Ministerium in der Besoldungsgruppe A15 65 Beförderungen, 12 in der Stufe A16 und 4 in der Stufe A3. Über alle Ministerien hinweg wurden allein im September 2024 noch 124 Beamte in A15 oder höher befördert. Für den November traf dies auf 14 Beamte zu. Die A15-Besoldung beläuft sich je nach Erfahrungsstufe und Beschäftigungsdauer auf ein Monatsbrutto von zwischen 6.289 und 7.846 Euro. Die Opposition kritisiert das und die Opposition wird es beim nächsten Mal ganz genau so machen. Ja, das könnte sein. Und, es geht halt gar nicht. Also, aber die Beförderungsstimmen finden immer zum Jahresende statt, Abel. Aber ich meine, solche Berichte und Artikel sind ja gar nicht so richtig neu, genau. Das jedes Mal wird es wiedergeben. Mhm. Nur früher haben andere Medien darüber berichtet und nicht nur der Tichy oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch woanders die Meldung darüber. Aber na, so richtig zuständig scheint sich auch keiner so fühlen oder so. Ich weiß nicht genau. Ich sage so, Schweiz. Wir haben das ist ein Bericht von Servus TV. Ich fasse den kurz zusammen, den brauchen wir uns nicht ansehen. Das ist hier im Bild, wenn der Chris ein bisschen runterscrollt, sieht man im Bild diesen wunderschönen Wohnblock, der zentral in Zürich steht. Der ist neu, den haben die dahingestellt und man muss halt, bevor man dort eine Wohnung beziehen kann, muss man eine Vereinbarung unterschreiben, dass man kein Auto hat und auch kein Auto benutzt und auch nie einen Stellplatz verbrauchen wird, solange man da wohnt. Die argumentieren, dass das ganz toll ist, weil die sind da so gut angebunden mit S-Bahn und allem drum und dran. Ja, und ich frage mich halt, ja, das ist halt jetzt wieder mal so ein Jean-Claude Juncker-Ding, ne? Wir probieren das mal und gucken mal. Und wenn die Leute nicht genug meckern, dann können wir die 15 Minuten Städte flächendeckend einführen. Ich frage mich halt, was passiert, wenn ich einen Job kriege, wenn ich meinen alten Job verliere und werde dann Taxifahrer und muss mein Taxi halt irgendwo hinstellen. Oder ich, keine Ahnung, ne? Ich werde fußlahm. Und Strom fällt aus und die U-Bahn fährt nicht oder so. Naja, also wenn sich dein Scoring verändert, dann musst du wohl auch deine Lebensumstände verändern. Na, so wird das sein. Ja, es läuft ja momentan schon mal so, dass er in solchen Fällen irgendwie genug Leute finden, die das auch noch gut finden und dann ja hinziehen oder so. Ja, ich könnte auch da hinziehen. Ich habe noch nie ein Auto besessen. Zürich hört sich eigentlich ganz gut an. Wie viel Klientel kriegt man da sicher für? Ja, als Vorbild für die Allgemeinheit finde ich das nicht so brauchbar. Ja, das sieht man halt nicht in die Schweiz. So. Ein eigenes Fahrzeug. Er macht unabhängig. Falschbehauptung ja, und Verschwörungsmythen. Genau. Wo? Aktenfinder. Ist er da? On the work. Ja, ich Pascal ja gedacht, ist da. Ich habe ja gedacht, im ersten Absatz steht bestimmt direkt, es wird immer wieder fälschlicherweise behauptet, es hätte irgendwas mit Klimawandel zu tun, aber das wissen wir gar nicht, ob das so ist. Aber lustigerweise taucht das hier gar nicht mit auf in diesem Faktenfinder-Ding. Ja, jetzt wurde ja angeblich das Wasser verschwindet vorher oder gar nicht erst eingelagert und das Geld wurde so stark gekürzt, irgendwie 20 Millionen oder so. 17 Millionen. Ja, das mit dem Wasser ist ja auch schon mal interessant, weil sie schreiben hier, es wäre falsch, dass es behauptet wird und sagen direkt den Absatz danach, dass es aber genauso gewesen ist mit diesen. Habe ich auch so verstanden, ja. Die Reservoirs waren leer, das ist so. Ja, leer eben angeblich nicht, aber wegen diesem also, Naturschutzding. Ja, genau, die das wäre nicht so. Wegen der einen Fischsorte oder was. Also sie schreiben, ja, sie das schreiben, sie, dass sie das wirklich gemacht haben mit der Fischsorte, aber die Reservoire waren angeblich nicht leer. Das wäre nur so schwer, das Wasser da hinzukriegen irgendwie. Also was hält die Leute davon ab, das Buschland in einer Zone einfach abzuholzen und zu sagen, wir müssen hier halt einfach eine Schneise machen. Ich verstehe es nicht. Also ob das jetzt alles so genau stimmt von der Tagesschau oder von den Verschwörungstheoretikern, das weiß ich nicht. Aber ich habe die Bürgermeisterin gesehen, die von einem relativ aggressiven Reporter gefragt wurde, ob das ihr ernst ist und ob es ihr klar wäre, dass es ihre Schuld ist, wenn sie da den Etat zusammengestrichen haben, wenn sie das mit dem Wassermanagement nicht vernünftig gemacht haben und so weiter. Sie hat nicht geantwortet, sondern ziemlich straight zum Boden geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr das einer von euch genau gesehen hat. Aber die fühlte sich ziemlich schuldig, hatte ich den Eindruck. So, jedenfalls wird da schon dran sein, dass da vielleicht noch was schiefgelaufen ist bei der Organisation und so. Schreibt Pascal wenigstens was von pflanzenförmigem Brennstoff? diesmal. Nee, in diesem Fall nicht, ne. Da ja, was ich gesehen hatte, war ein Video, wo jemand instruiert hat, dass, weil irgendwie ein Smart City Projekt geplant ist, alles abgefackelt worden ist. Ja, mein Aluhut-Beitrag kommt gleich noch, glaube ich. Ja, das kann ich jetzt die Kader zur Seite gestellt bekommen, damit ich nicht so peinlich übersetzt zu viel. Was sie auch nicht Fakten checken, ist, dass jetzt ja auch manche Leute sagen, also es war ja schon charakteristisch, dass das an verschiedenen voneinander getrennten Orten halt gebrannt hat. Und dass man da schon eigentlich. Ja, Leute halt glauben, dass zumindest eins oder zwei von diesen drei Feuern irgendwie auch gelegt worden sind, weil man es sich sind doch Leute hat, festgenommen worden. Okay. Wieder jene Köpfe. Es sind Leute festgenommen worden. Jene wollte aber wieder auf Klimawandel hinweisen, bestimmt. Dann hier Hitze und so. Nein, Schatz. Ja, keine Ahnung. Also ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass beim Redaktionsnetzwerk Deutschland der Artikel auf jeden Fall nur vom Klimawandel gehandelt hat. Oder irgendwelche Experten waren, die nur vom Klimawandel erzählt haben und alles andere fand da gar nicht statt in diesem Artikel. Ja. Also echt besessen von dem Kram. Können Sie es sich nicht vorstellen. Also. Ja, manche verdienen ihr Geld damit, dass sie so einseitig sind, glaube ich. Also bei Fokus. Ja, die rufen die Leute nur an, die das zu sagen haben. Die haben doch keine Ahnung von Kalifornien oder irgendwas. Die rufen irgendwelche Leute an, die irgendwas mit Klimawandel machen und haben dann für ihren Artikel einen O-Ton mit Klimawandel, weil sie ja sowieso über Klimawandel sprechen wollen. There was no water in the hydrants. Ja. Also. Gute Schuldzuweisung, ja sicher. Er hat dann alles eingeebnet. Ja, also mittelmäßig Artikel so. Das eine oder andere war relativ erhellend, aber ganz frei von Schuld konnte man hier nicht sprechen, finde ich. Ja, das hier war eigentlich eine Einreichung, also man hatte uns einen anderen so einen Kommentar auf dieses hier eingereicht, aber ich dachte, ich suche mir einfach das Original raus und das ist hier LA City Council votes to approve first female LAFD chief, also den ersten weiblichen Feuer-Oberbefehlshaber hier von Los Angeles. Und das ist hier 2 Jahre alt, dieses Video. Well, Women's History Month starts today, and to mark this, a female first at the LA City Fire Department, the council approved the agency's very first woman as chief. That's right. NBC4's Gordon Sugimoto sat down with her just hours after her confirmation. We kind of look at the hallway here. Kristen Crowley showed us the wall outside her 18th floor office in City Hall East, where 18 portraits of the LA City Fire Department's chiefs hang. A long, proud tradition at a 136-year-old agency. But I've also noticed that nobody ever looked like me. On March 27th, that will change as Crowley becomes the LAFD's first ever female chief. Well, good. Ja, also die Leute sahen nicht so aus wie sie, ne? Und das war ja gerade auch in dem Artikel, haben wir jetzt gerade nicht drüber gesprochen, aber die Tagesschau hat auch gefaktencheckt, dass das natürlich alles nichts mit Diversitätsdingen zu tun hat. Ne? Das könnte man ja überhaupt gar nicht behaupten. Weil ja Leute auch sagen, dass diese so Diversitäts-Ideen bei der Feuerwehr da vielleicht eventuell auch dafür gesorgt haben, dass sie nicht so ganz so einsatzfähig waren. Morning. In a unanimous vote today, the LA City Council approved her nomination, extolling the virtues of a chief whose fans include as many rank and file members of the department as command staff. I'm super inspired. She took time out of her already busy schedule to tell us about her vision for the department's future. One that. Was ist die Vision für die Zukunft der Feuerwehr? Was meint ihr? Ich würde jetzt hier, wenn ich so ein YouTuber wäre, würde ich hier jetzt Peter Ustinov reinschneiden. O lodernde Flamme, o flackerndes Feuer. That includes a 3-year strategic plan to increase diversity. People ask me, well, what number are you looking for? I'm not looking for a number. It's never enough. Das Ding ist doch auch nicht, ich glaube ja, dass es durchaus Frauen gibt, die fähig sind, gute Feuerwehrleute zu sein. Und auch eine Frau kann den Laden sich auch organisieren. Also ich glaube nicht, dass da mehr Frauen sind, dass das unbedingt zu schlechterer Einsatzfähigkeit führt. Aber die Ressourcen, die verschwendet werden für diesen Kackdreck, für Fahnen und Diversity Days und LGBT-Clubs und was weiß ich in der Feuerwehr, was die Leute eigentlich dann zu Hause machen sollten. Und auf Dauer natürlich führt Diversity Hiring, also Leute einstellen, nicht nach, hey, das ist der fähigste Feuerwehrmann, der hat 18 Jahre Erfahrung, ach schade, weiß, heterosexuell, dann nehme ich lieber die schwarze lesbische Frau mit Übergewicht, die halt aber leider die Stange nicht runterklettern kann. Ja. Das nimmt Einfluss darauf, also wenn man einfach Ressourcen abzieht von den Dingen, auf die es ankommt, und sie auf Tinne verteilt, Gedöns. Ja, das in der Aussage hast du gerade drüber geredet, über das Wichtigste eigentlich, deswegen spiel ich es nochmal vor. For the department's future, one that includes a 3-year strategic plan to increase diversity. People ask me, well, what number are you looking for? So I'm not looking for a number, it's never enough. Out of 30. Da habt ihr es, es ist nie genug. Es ist einfach nie never genug. Enough. Man kann einfach never nie genug nie Diversität weiß. Haben. Wir kriegen den Hals nicht voll. Wir wollen immer noch mehr haben. Einfach klasse. Ja. O lodernde Flammen, o brennendes Feuer. Ja, und hier haben wir jemanden mit der Aluhutwarnung. Aber der Typ sagt, der angeblich ehemaliger Wall Street Börsenspekulant Ross Mandel sagt, diese Feuer sind von langer Hand geplant. Und er sagt auch, Leute von BlackRock gehen jetzt irgendwie von Tür zu Tür sozusagen und versuchen, Grundstücke aufzukaufen. Ne? Und er sagt halt auch wieder, die Reservoirs waren leer, die Hydranten waren nicht voll funktionsfähig und das hatte einen Grund. Und dazu kommt ja noch, dass vor 3 Monaten die große Versicherungsgesellschaft, die ganzen Leute da versichert hat, ihre Policen alle gekündigt hat, nachdem sie von Kalifornien daran gehindert wurde, ihre Preise zu erhöhen. So sagt er das, wie gesagt. Ich kann das alles nicht wirklich. Ja, das habe ich auch gehört und das scheint ja auch eine Tatsache zu sein, weil das kann man ja prüfen. Ne? Also das ist ja eine von den Sachen, die auf jeden Fall ja leicht herauszufinden sind. Und das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, also das scheint ja wohl zu stimmen. Und wenn dann halt da schon die Geier kreisen, was ich mir vorstellen kann, ne? Weil so nach dem Motto, guck mal, wenn ich dir jetzt das Geld gebe, kannst du dir irgendwo ein wirklich tolles Haus kaufen und so, ne? Dann haben da, ich meine, klar, Leute wie einen, wer war das hier, Mel Gibson oder so, mit dem geht das nicht, aber mit seinem Koch geht das oder den Leuten, die da halt irgendwie noch ein Familienhaus stehen haben oder so, mit denen geht das und dann kann man da richtig Asche machen. Außerdem geht noch das Gerücht, dass es schon länger in L.A. die Planung einer Schnellbahntrasse gibt, die L.A. und San Francisco für die geplanten Olympischen Spiele verbinden soll. Und wie es der Teufel will, auch durch Teile des betroffenen Gebiets da unten gehen soll. Also es gibt ganz viele Gerüchte, ganz viele Geschichten um dieses Feuer. Ja, und was das Feuer angeht, da muss man ja vielleicht nochmal auf die Winde hinweisen, ne? Den wirklich starken Wind. Und die Winde sind nämlich nicht kalt oder kühlend und bringen auch keinen Regen mit, sondern trockene, warme, sehr warme Luft, so wie ich das verstanden habe. Und das begünstigt dann ja, genau, das sind die sogenannten Santa Ana-Winde. Hässlich auch. Ja, und der Julius Jui sagt, die Theorie von der Landspekulation gibt es bei den Feuern in Griechenland auch. Und das habe ich auch von Griechen schon vor Jahrzehnten gehört, dass die sagen, die Leute zünden halt das Land an, weil da Griechenland nicht viel Bäume hat, darfst du keine Bäume fällen, um Bauland zu machen. Und wenn es aber abbrennt, ist es hinterher wunderbares Bauland. Ist so ähnlich. Die Gerüchte verbreiten sich wie ein Lauffeuer, genau. Ja, es gab ja auch Leute, die haben gesagt, das trifft die Richtigen, so Vogue und ja, so. Ja, aber das finde ich wieder, zutiefst primitiv, irgendwie sowas ja. zu sagen. Ja, eben, dass die Richtigen sind ja vor allen Dingen auch nur die, die man kennt und die ganzen anderen ja. Leute, die keiner kennt. Aber das habe ich bei dem Freund dann auch gesagt. Ich habe gesagt, und da wohnen halt auch die Köche von dem und die. Ja, Kollege sagt, das ist noch nicht so einfach, da vielleicht zu bauen. Wenn du mit Holz baust, dann brennt dir das vielleicht weg. Wenn du es jetzt so aus Stein baust, dann ist es vielleicht stabiler, aber bei einem Erdbeben wäre vielleicht dann doch Holz besser gewesen. Also irgendwie. Ich glaube, es hat mit der Wokeness des Besitzers zu tun, weil das Haus von James Woods ist verschont. Okay. Irgendwie bauen wir es aber verschont. Das hat bestimmt noch was mit den Winden zu tun, wie die wieder no, fließt. Oder die Leute haben halt aus Beton oder Stein gebaut. Irgendwas, was halt nicht sofort beim ersten Funken in Licht ja, genau. Feuer steht. Muss sein. Ja. Ja, genau, bevor wir zynisch werden, über ein anderes Thema. In Polen gibt es angeblich einen Hass auf moderne Architektur. Was glaubt ihr denn, was wohl dahinter steckt? Gesunder Menschenverstand und das Erkennen, dass diese oppressive moderne Architektur dem Menschen nicht gut tut. Nein. Nein, rechtes Gedankengut. War doch klar. Rechts, da rechts, Nazi, ach so. rechts, Nazi, rechts. So was in der Art. Genau, das steckt dann dahinter und das macht dann nämlich auch die Runde bei allen nationalistischen oder rechtslastigen Parteien europaweit. Ja, ich halte das für ein bisschen Gespenst, ne? Naja, scheint ja wohl zu stimmen, was sie hier sagen. Also sie beziehen sich ja hier auf Aussagen von irgendwelchen Leuten, die sich da angeblich ja mit beschäftigen. Also jetzt. Es ist aber auch hässlich, es stimmt ja was da. Ja, aber gut, das ja, ist doch klar. Ja, die gehören ja wohl scheinbar dieser Peace-Partei auch an. Also das scheint ja, ja auch okay. zu stimmen. Also insofern. Ja, aber es ist falsch mit dem Punkt gefunden, ja. Das okay. ist doch Wasser ist nass im Endeffekt, dass halt das Konservative dazu neigen, klassische Architektur schöner zu finden und das Progressive dazu neigen, halt dieses neue. Was weiß es ich, Ding zu machen. Es gibt sogar Leute, die fahren wegen der Windräder extra in so eine Gegend, in so ein Waldgebiet mit Wind. Ja, klar. Ich meine, ich kann Brutalismus auf so eine Cyberpunk-Art und Weise was abgewinnen. Also wenn ich durch so ein brutalistisches Gebäude gehe, sage ich, wow, krass, ja. Das ist ja wie Johnny Mnemonic oder so. Ja, aber drin leben so. Oder das aus dem Fenster sehen jeden Tag, ja. Gott büte. Also brauche ich auf keinen Fall. Ja, ich weiß auch nicht, ob die das damit meinen. Moderne Architektur, das ist ja auch so ein Ding, das kann ja alles mögliche bedeuten. Soweit ich das verstanden habe, wir wollen die halt wirklich nur Sachen haben, die halt aus irgendwelchen hier so griechischen Sockeln und Verzierungen irgendwie sind. Das macht na gut, aber wo du gerade Griechenland sagst, also es gibt ganze Landstriche in Griechenland, wo du halt nur so bauen kannst. Zumindest muss die Fassade so aussehen wie die traditionellen Häuser in der Gegend. Du kannst dann nicht einfach deinen dreistöckigen Platz hinstellen mit den schwarzen Fenstern. Also das gibt es in Deutschland ja auch. Also ich wohne ja hier in Niedersachsen und in der ländlichen Region von Niedersachsen, da kannst du auch nicht einfach irgendein Haus hinstellen. Die wollen ja auch, dass es so aussieht wie die anderen Häuser da. Ganz mal beispielsweise kannst du keine roten Dachziegel drauf machen. Wenn ja, das finde ich wieder kindisch, dass sie dann sogar die Farben vorschreiben. Mhm. Aber ich meine, wir können doch allgemein sagen, dass diese Uniformität der modernen Architektur halt abstumpfend wirkt. Ja, ich weiß aber nicht, ob die das damit meinen. Also wenn es um staatliche oder städtische Bauten geht, dann muss ich sagen, es steht ja auch mehr die Funktionalität immer im Vordergrund. Die Baumaterialien werden billiger, es wird einfacher gebaut, der Fortschritt hat natürlich auch seinen Anteil daran. Also es wird nicht unbedingt schöner dadurch, dass eben da auch ein Preisdruck eben oder ein Kostendruck herrscht und so weiter. Ja. Das muss auch. Jetzt wieder jemand, der CO2 aus der Luft filtert. Ja, vielleicht, ja, genau. Vielleicht demnächst mal hier mit Beton, das dann vielleicht billiger wird, obwohl das glaube ich gar nicht unbedingt die Methode, die das glaube ich auch nicht, weil da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, dass dieses einfach irgendwo aus der Luft holen von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Ich empfehle jedem das Thunderfoot-Video über diesen Zug, den irgendjemand bauen wollte, wo oben so große Tröten drauf sind, die Luft einsaugen und dann wird in dem Zug das CO2 aus der Luft und dann wird es hinten wieder rausgeblasen. Ja, die eine hat auch irgendwie einen tiefen Atemzug genommen, dann in eine Cola-Flasche geatmet und dann gesagt, so, jetzt habe ich CO2 abgeschieden. Ja, ist so ein bisschen so. Ne? Du musst und einfach nur genug Leute irgendwo hinsetzen, die ein- und ausatmen und dann in eine Flasche. Ja, genau, aber das ist natürlich Quatsch. Es geht natürlich immer darum, dass das irgendwo an der Stelle abzusammeln, wo es dann auch in gehäuftem Maß auftritt. Und da gibt es ja durchaus ja auch konkrete Überlegungen, wie das so von den Preisen her ist. Also wenn unser CO2-Zertifikat 120 Euro kostet oder so, dann rechnet sich das plötzlich für die Leute oder für die Firmen, da solche Anlagen anzuschaffen. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir mit dem ganzen abgesammelten Kohlendioxid oder Kohlenstoff? Und eine Möglichkeit war ja eben mit Methanol, das hatte ich ja schon mal erzählt. Ja. Und dass die vorhatten, habe ich schon wieder vergessen, weil es jetzt weg ist, aber ist egal. Könnte ich Diamanten draus pressen? Ja, vielleicht. Das ist natürlich ein hoher Energieaufwand, da musst du den Energieaufwand dagegen rechnen, sozusagen. Das geht im Prinzip auch, klar. Kannst du in der Erde drücken einfach. Dann kannst du da reagieren mit, ich weiß nicht, Natrium oder so. Und wird dann zu, müsste ich nochmal, ich habe keine Ahnung von Chemie. Warum gerade Natrium? Das, weil ich das so im Hinterkopf habe. Das sind dann Natrium, Kalk, ich weiß es nicht. Komme ich jetzt nicht drauf. Ja, wie gesagt, neues Thema hier. Um eine Überlastung des deutschen Stromnetzes zu verhindern, plant die Bundesregierung den verpflichtenden Einsatz von ferngesteuerten Wechselrichtern. Also das wusste ich auch noch nicht, und das ist gelesen, habe ich wieder an den Kopf gepackt und dachte, was ist das für eine technische Lösung? Ja, für ein Problem, das nicht existieren müsste, ne? Dass man irgendwie zu viel Strom hat plötzlich, da verstopft nämlich plötzlich der Solarstrom unsere Netze. Und dann müssen sie das irgendwie ferngesteuert abschalten, weil sie nicht wollen, dass die Leute das schnallen, dass das irgendwie abgeschaltet werden muss. Also das schnallen die aber schon irgendwann, wenn sie da dann kein Geld mehr für kriegen eben. Die Geräte kommen meist aus China, heißt, das wäre das Problem. Sicherheitsexperten sehen darin ein großes Risiko. Ja, und der, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik oder so, die warnen noch richtiggehend davor. Wegen China wahrscheinlich oder so, möglicherweise in Backdoors eingebaut und so. Oder vorgefertigte Fehlerabläufe, keine Ahnung, was sie sich da vorstellen an Szenarien. Aber ich finde ganz allgemein schon diese Art und Weise, ferngesteuert, die Wechselrichter gehen noch bei den Solardingern immer dauernd kaputt, habe ich gehört. Oder man muss da eben ein bisschen Geld investieren, wenn man Qualität haben will und sowas in der Art. Und ausgerechnet, die wollen sie dann ferngesteuert abschalten, dann sind die Leute da ruckzuck irgendwie sauer, wenn die Dinger kaputt sind. Zumindest mit abgeschaltet ist ja schon wieder kaputt oder so. Ja, dann falsch abgeschaltet, aber ein billiges Ding, wenn man zu viel abgeschaltet und es geht kaputt, ne? Vom Schalten gehen die Dinger eben kaputt. Nicht davon, dass sie laufen. Ja, Strom ich das ganz kommt heute Idee. 45 also. Minuten später ja. Wegen Personalausfalls im Schaltwerk. In diesem Titel habe ich heute noch gelesen, dass die Lösung irgendwie der Energiewende wäre jetzt irgendwie das mit dem gegenseitigen Laden hier so. Das ist so. Dass wir uns gegenseitig unsere Powerbanks bringen oder was? Ja, und vor allem die Autos irgendwie ins Netz laden. Cool. Wenn dünn ist und so. Und das ist das rollende Netz, oh mein Gott. Je mehr du hin und her shiftest, desto mehr hast du nur verloren. Das rollende Netz. Kleiner Unsinn, ja. Irgendwo in der Nähe von San Francisco brennt doch gerade auch wieder so ein Batteriespeicher. Oder hat gebrannt. Ja, mhm. Ja, da brauchen sie auch ein bisschen was dafür. Ja, auch nach Berlin. Nach jetzt doch nicht essen, oder was? Nee, lieber nicht essen. Das war auch eine Einreichung. Belgische Stadt Kubi geht Essempfehlung von Weihnachtsbäumen. Ja, ist eigentlich nicht viel mehr drüber zu sagen. Aber wir hatten wir nicht letztens über den gegenteiligen Artikel gesprochen? Dass Leute irgendwie Rezepte für Weihnachtsbäume... Irgendwie? Ja, steht da ja quasi auch drin. Also die meinen, man soll das irgendwie aufkochen oder so, die Nadeln. Hm. Aber sie raten davon ab, weil da ja auch irgendwelche brandverhindernden Mittel irgendwie in den Baum gespült werden sein könnten. Lecker, und so. Lecker. Die sich dann eher schlecht auf... Naja gut, das könnte entzündungshemmend wirken. Kicher. Ja. Lecker Weihnachtsbaum. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Wie gut schmeckt deine Suppe. Ja, ich traue den Leuten alles zu. Das Leben ist meine Oma hatte immer so Fichtennadelzeug im Bad stehen. Ja, so, Badewanne, wie die Hölle. Auf der Haut und an der Zunge ist aber was anderes. Oder im Magen dann. Dann soll man ja Sachen, wo man nicht genau weiß, ob die giftig sind, die machst du dir erstmal auf der Haut, ob da irgendwas bewirkt, und dann machst du die auf die Zunge und guckst, ob was bewirkt, oder auf die Lippen. Und dann kannst du sie vielleicht mal essen. Und wenn du keine Luft mehr kriegst und dir der Hals sich zuschnürt, hast du einen Fehler gemacht. Ja, was ein bisschen voreilig. Tannenbaumschranke, genau. Oder du bist speziell allergisch oder so. Einmal Tannenbaumschranke, bitte. Und zwei von den Heuschrecken mit Erdnusssoße. Jo. Was hätte sein, Robben? Habt ihr die Gerüchte um OpenAI gehört? Die sind anscheinend so weit vorangekommen, dass sie jetzt geschlossenes Meeting im Weißen Haus haben über den Stand, warum das... Donald Rivers. Ja, Donald und Skynet, ein Match made in heaven. Es sind bisher alles Gerüchte, aber ein Haufen Mitarbeiter von OpenAI haben irgendwie gepostet, dass sie irgendwie einen mega großen Sprung gemacht haben. Also. Ja, und der Zuckerberg hat doch jetzt auch gesagt, er will die ganzen Entwickler entlassen, weil KI das alles kann. Ja. Bin gespannt. Ja, angeblich nach Meldung von irgendwelchen Kleinst. Ja, okay. Haben Sie da was eininterpretiert, ja? In irgendeinem Spruch? Ja, man munkelt natürlich auch immer viel. Es bleibt halt auch Social Media, keine Ahnung. Also, so ein bisschen Hype brauchst du ja immer. Also. Am Ende finden wir die KI dann in einem. Wo war das denn? Fallout 3? In einem Vault oder wo war das Ding, das für den Präsidenten gehalten hat? Aber eben der Hype in der Elektronik ist schwer zu halten, beziehungsweise im Moment oder schon länger, eigentlich ist da nicht viel in Sicht, oder? So. Ja, die haben jetzt Agents rausgebracht, also dass du halt, dass du Aufgaben lösen kannst mit AI zusammen. Gut, bisher hatte man dafür Automation-Tools, ich weiß jetzt nicht, was der große Unterschied durch AI da sein soll, aber anscheinend war das hier großes Ding, plus ein älteres Modell funktioniert jetzt viel, viel effizienter wie das neuere. Und was war es? Grok 3 kommt Ende des Jahres hervor und mit Claude hat jemand einen Reaktor zu Hause gebaut, der nukleares Material verwendet. Also einen Mini-Reaktor. Nicht schlecht. Ja, hab ich doch gesagt, sowas kommt auch noch. Irgendwie Autofahren mit Atomkraft oder so. Ja, das war so. Am Anfang und das war's dann. Ja, Doc Brown dann endlich, auch mit Fliegen. Bitte. Ja, genau. Ja, auch mal würde mir reichen. Ein bisschen dann immer reichen. Auf jeden Fall fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Jawohl. Wie den Wald, lasst euch nicht gendern. Und sowas. Kulturmarxismus. Ja. Kulturmarxismus. Schaut Dune und Mulholland Drive. Kulturmarxismus. Kulturmarxismus. Und Lost Highway, bitte. Oh ja, aber Mulholland Drive ist mein. Das ist. Der Film ist wie LSD. Wenn ich den anmache, fühle ich mich, als hätte ich einen Trip genommen. Und es hört nicht auf, bis der Film zu Ende ist. Das ist ganz komisch. Kommt der auch noch so? Zeigen Sie das hier mal. Weiß nicht, könnte sein, dass Leute den ins was von Lynch ins Programm genommen haben, um sich von ihm zu verabschieden. So. Ich habe gerade letztens irgendwie ein wunderbares Interview mit Naomi Watts gesehen über die Dreharbeiten zu Mulholland Drive und sie hat David Lynch nachgemacht. Ich habe lange nicht mehr so gelacht. Also so lustig. Also, Naomi Watts imitiert David Lynch, ist großartig. Vor allem, wenn er dabei sitzt dann auch noch. Ja. In einem anderen Interview. Es gibt ein tolles Interview von der letzten Veröffentlichung von dem Film, wo sie da sitzen und erzählen, wie sie das Ding hingebracht haben. Ja, wenn ihr Dune gucken wollt und Englisch versteht, dann könnt ihr bei YouTube eingeben Dune Spice Diver Fan Edit. Hm. Den gibt es dann nämlich in vollen fast 3 Stunden Länge. Ich muss die ganze Zeit an Elmar Thewissen denken. Wir brauchen uns keine Sorgen machen, dass es ab dem ersten Tag Frieden herrscht. Ja, das fand ich auch gut. Das habe ich auch gedacht. Ey. Ja. Also die entlarven sich so. Schön mal Gesicht zeigen. Es wird ja nicht blitzartig Frieden. Also Gott behüte. Ja, das wäre furchtbar. Ich keine Sorgen. Oh mein Gott. Was ist mit Price? Fragt Scheiße. Price wird nach seinem Zeitplan irgendwie teilnehmen in Zukunft, hat er gesagt, wieder. Aber halt wahrscheinlich erstmal nicht jede Woche, weil er einfach das zeitlich nicht hinkriegt. Aber er holt nur Zigaretten oder so, dann war er doch ein bisschen länger weg. Ja, aber er hat versprochen, wiederzukommen. Ja. Und er hat auch uns eine schöne Sendung gewünscht vorhin. Also ich denke, da können wir auch mit rechnen, dass der wieder auftaucht. Nur halt nicht jedes Mal. Genau. Ein bisschen mal Ersatzspieler ist auch immer, brauchbar. Ja, auf jeden Fall. So. Das ungewechselte Fett wenigstens hier und da mal noch einen Brocken reinwerfen. Ja, jetzt aber gut hier. Ja, genau. Ja. Christus zum Football. Nicht raus da hinten. Los Angeles führt. Los Angeles. Ja. Spielen die in Los Angeles? Nee. Haben die Feuerwehr am Spielfeld stehen? Spielen in Philadelphia. Philadelphia.